Prinzen im Exil erheben den üblichen Drambui, lassen ihre Anekdoten müde von alten Feldzügen Revue passieren. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, auch von mir schönen guten Abend. Guten Abend. Exil, ich höre ein Echo im Hintergrund. Ja, schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch zum Tag der seltsamen Musik. Ja, also ob es Theremin ist, ein Quantophon, Tubulum, Bananenpiano, Mundharmonika, obwohl das ist ja normal, der Oktabass, die Maultrommel, die Tanzmeistergeige, das Gemüseorchester. Es gibt schon viele interessante, seltsame Musikinstrumente, mit der wird seltsame Musik gespielt. Aber vielleicht habt ihr auch einfach einen persönlichen Geschmack und sagt, ja komm, diese neumodische Rockmusik, das ist ja seltsame Musik. Oder dieser Techno, das wiederholt sich ja immer, das ist seltsam. Ja, heute könnt ihr vielleicht euren Horizont ein bisschen erweitern, indem ihr mal einen Musikstil euch anhört, den ihr sonst noch nie mitbekommen habt. Oder vielleicht einfach jemandem war eine gute Empfehlung geben. Meinst du jetzt den Danny Patz? Gute Musik. Der gute Phil hat immer gesagt, kauf auch mal eine Jazzplatte, das ist so wie Spenden. Yes. Mhm. Ja, da jetzt fehlt uns der Dingens, der OPEX mit seinem, was hatte der nochmal? Kein Theremin, sondern, was war das? Omni. Ein Brontosaurophon? Ja. Naja. Aber lieben Gruß an der Stelle. Ja, und beginnen wir mit Lady Parts, oder? Mal wieder. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, gute Musik. Ich dachte, es gibt gute Musik. Ja, seltsame Musik, okay, das ist auch seltsame Musik. Passt tatsächlich ganz gut dazu. Wir hatten ja jetzt letzte Woche schon ein bisschen ins Blaue darüber geredet. Ich habe mir das jetzt einfach mal angeguckt und unterm Strich gesagt, ich fand es ganz interessant. Es waren ein paar Momente, wo es ein bisschen cringe war. Über die Religion wurde sich doch auf eine Art und Weise lustig gemacht, die ich jetzt nicht als verharmlosend bezeichnen würde, was ja eine Sorge war von uns. Klar, es gibt ein paar Sachen, wo die Sachen sehr verharmlost werden. Zum Beispiel die Protagonistin, die ist halt, die ist sehr streng religiös und ihre Eltern, die sind total laizistisch und sagen nur, ach ja, das sind ja die jungen Leute von heute, wobei das ja eigentlich eine Dynamik ist, die oftmals andersrum passiert. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und ja, die Leute, die machen sich schon über die Religion lustig. So, die nehmen sie zwar ernst, versuchen sie es nicht zu streng machen zu lassen. Zum Beispiel die Burka trägt, die trägt die jetzt nicht, weil sie so streng religiös ist oder sonst was, sondern die macht das quasi so als Statement und fühlt sich besser dadurch, was natürlich seltsam ist. Ja, die ganze Band wird dann auch, kommt dann irgendwann in Nöten, dass sie halt, dass halt die ganze Muslim-Community sich stark über die aufregt und die halt alle ausgestoßen werden. Also da diese Thematik wird jetzt auch nicht irgendwie geschönt dargestellt oder so. Klar, es ist alles eher so Comic-mäßig. Also die Charaktere machen eher den Eindruck wie so Comic-Charaktere als richtige Darsteller, würde ich jetzt mal sagen. Also ist nicht so schlimm gewesen. Und ganz interessant, wenn da jetzt die zweite Staffel auch schon raus wäre, hätten wir die wahrscheinlich auch geguckt. Ja. Okay, klingt ehrlich gesagt ziemlich schlimm, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, also es ist seltsam, aber es geht halt nicht in diese komische Richtung, wie ich es mir gedacht hätte. Es klingt eigentlich schon so, als würde es in die komische Richtung gehen. Also, und verharmlos sein. Es geht aber auch nicht in die Gegenrichtung, oder? Das Problem ist ja gerade, das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, also es fängt ja schon allein bei der Form von diesen Instrumenten an und dabei, dass es Instrumente sind. Dass das mit irgendeinem konservativen Islam halt überhaupt nicht zusammengehen würde, der da aber durch dieses Kopftuch halt repräsentiert wird. Und wenn sie das irgendwie so darstellen, dann finde ich das schon verharmlosend. So nach dem Motto, keine Angst, die jungen Leute, die probieren sich da mal so ein bisschen aus und machen dann das, wo sie Bock drauf haben, wo man ja normalerweise auch sagen würde, wenn das so wäre, dann wäre das ja in Ordnung. Aber das wird halt nicht sein. Das ist ein Punkt, der aber wie gesagt auch aufgegriffen wird. Ja, also die Leute, die werden ausgestoßen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Oder doch, kann man schon sagen, ja. Noch was du sagst, dass die Älteren da... Dass die Älteren da weniger Bock drauf haben als die Jüngeren, das ist aber auch was man eigentlich sieht teilweise. Also Hat ja auch der Majid Nawaz damals gesagt, dass seine Eltern ihm da, als er sich radikalisiert hat, gesagt haben, hier so, hör auf mit dem Scheiß und so. Und ich kann mich auch noch erinnern an so eine Dokumentation, die es mal gab beim ARD sogar, über hier die deutschen IS-Leute. Und da hatten sie auch so einen Vater, der halt in Deutschland als Einwanderer gekommen ist und halt auch so meinte, ich habe keine Ahnung, was los ist mit den jungen Leuten und so und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und also der halt absolut nicht auf dem Trip irgendwie war, dass das alles prima ist und die Leute irgendwie dazu verleitet, sondern eher im Gegenteil. Und dieses Ding, dass Ja, jetzt also irgendwie das ist diese schon wahr, jüngere diese ganze Generation Thematik da, ich habe und dass gesagt, so auch ein paar diese Momente waren schon irgendwie Muslimbruderschaft cringe und waren. lauter so Leute da auch drauf schielen, halt diesen Leuten halt auch zu sagen, sozusagen, ja, dieser Islam ist verwässert worden, halt in letzter Zeit von euren Eltern und Großeltern und so, und dem ist das jetzt irgendwie hier wieder auferstehen lassen oder so. Also das gibt es auf jeden Fall auch, dieses, das geht nicht immer nur von den Älteren aus, die da irgendwie denen sagen, dass sie das so machen sollen, weil das sind ja im Endeffekt die Leute, die diese Länder da mal verlassen haben für mehrheitlich nicht-muslimische Länder. Und also da ist es nicht unbedingt verbreitet. Das ist jetzt wirklich so ein Effekt auch natürlich mit neu Zugewanderten jetzt über die letzten Jahre. Aber bei den Migrantengenerationen von früher ist das wirklich so ein Effekt, den man da feststellt, dass das halt die jüngeren Generationen da konservativer sind als die Eltern. Ja, sie wollen uns wahrscheinlich vermitteln, dass sie einfach auch sehr vielfältig sind, diese Menschen in ihrer Individualität. So, das ist ja eine Art, oder? Ja, also es hätte auf jeden Fall noch sozialkritischer sein können. Dazu hat es zu sehr einen Comic-Touch, ne? Also Comic im Sinne von wie ein Comic-Heft, wie Comic-Charaktere. Ja, alles sehr überkandidelt dargestellt. Aber ein paar Punkte, also zum Beispiel das mit den IS-Frauen, ne? Es gibt halt so eine Szene, da droht eine ihren Eltern so, ja, wie es halt so Kinder oder Jugendliche machen, so, ja, dann gehe ich zum IS, dann hole ich mir einen Dschihadi aus Syrien und gehe zum IS und so. Das fand ich halt auch ein bisschen verharmlosend dargestellt. Aber unterm Strich sehr viel weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt hätte. Und andersartig genug, dass es halt interessant war für mich. Ja. Ja. Ja, der Natürlich Lutz gibt es Olaf. bessere Serien, die man sich angucken kann. Ja, also, aber 100% bei Rotten Tomatoes hat die Serie definitiv nicht verdient. Das ist klar. Ja, der Lutz Olaf hat die Woche seine Zeit damit verbracht, beim ÖRR in der Spieleentwicklung zu stöbern und hat vor allem halt hier dieses tolle Green Guardians ausgegraben. Wir sehen hier einen Tweet von ihm, wo er einmal die Statistiken vom Spiel praktisch präsentiert. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, sehen die Leute den ganzen Ja, Screenshot das auch. Spiel hatten wir uns ja schon mal angeschaut. Das kennen wir ja schon. Na. Ja, aber halt, das sagt uns jetzt halt mal was über die Reichweite dieser mit mindestens 100.000, wenn nicht mehr, Euro vom Staat geförderten Entwicklung, Green Guardians VR. Ja, also 0 Players right now, 0 Players 24 Stunden Peak. Und in den letzten 10 Monaten war der All-Time Peak, also die meisten Spieler, die gleichzeitig zu einem Zeitpunkt auf dem Server waren, 3. Ja, 15 Ja. Reviews, 52 Follower. So rettet man die Umwelt nicht als Green Guardian. Und ich glaube, es ist sogar kostenlos und trotzdem ist es nur in den Spielebibliotheken von, je nach Schätzung, zwischen 267 und 450 Menschen. 100.000 Euro Minimum. Also Lutz Olaf sagt sogar mehrere hunderttausend, ne? Also mit allem drum und dran. Ja, von euren Gebühren. Das ist das Lustige, ja. Und man fragt sich natürlich, warum? Was Ja. hat das mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu tun? Was hat das überhaupt mit Rundfunk zu tun, VR-Spiele zu entwickeln? Man hat wohl versucht, hier so ein Feigenblatt davor zu hängen und gesagt, ja, das hatte Bezug auf irgendeine, was weiß ich, hier so eine, was weiß ich, Terra X oder MyThink oder irgendeine so Reportage, wo es halt um Klimawandel ging, was ich halt auch schon sehr lustig finde, weil ja, das muss man schon an den Da Haaren musst du direkt ein herbeiziehen. Computerspiel programmieren, ne? Ja, das war so wichtig, dass man das sofort, also. Ja, genau, also da sind 100.000 Euro schön versumpft worden. Und weiß nicht, hast du den Rest direkt dahinter gepackt, den ich dazu noch hatte? Ja, eigentlich schon. Genau, da kann man dann mal gucken, wer denn so Spiele rezensiert. Ne? Einer der wenigen positiven Rezensenten des SWR-Computerspiels ist der User Krasulis at brainby.de. Zufälle gibt's, dass gerade dieser User für den SWR-Presse Computerspieler entwickelt. Oder, sagt hier at Suppensalz. Ja. Ja. Da wäre nicht aufgefallen, wenn 100.000 andere auch das gepostet hätten, aber so. Witziges Game, was zum Nachdenken anregt. In Zeiten von Fake News tut es mal gut, über alles lachen zu können, auch wenn es einem fast schon nah am Irrsinn der Realität erscheint. Ja, in Zeiten von Fake News brauchen wir Virtual Reality. Klimawandel. Die Kämpfe gegen die Drohnen haben mir am meisten Spaß gemacht, gerade im Multiplayer mit den anderen drei Leuten, mit den anderen zwei Leuten. Wahrscheinlich. Und der Bosskampf, sick, am Ende erinnert schon fast an einen Mario-Boss-Fight. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon, ja. Gerne mehr davon von eurem Geld. Sehr geil finde ich auch 249 Produkte im Account, eine Rezension. Also der hat auch wirklich nur dieses eine Spiel von seinen Kollegen rezensiert auf Steam. Hat er sich mal dazu durchgerungen. Hat er mal die Energy aufgebracht. Ja, und ich fand ja auch noch interessant, hast du das auch gesehen, dass der Lutz Olaf hatte ja auch noch irgendwie gepostet, so einen Auszug irgendwie aus dem Rundfunkstaatsvertrag oder so. Wo ja irgendwie explizit drin stand, dass Spiele nicht zum Auftrag von denen dazu gehören. Ja, wie gesagt, also wer die ganze Saga sehen will, schaut am besten mal auf Lutz Olafs Twitter-Account. Der hat da einiges rausgezogen. Das ist ja dann durch die Demokratieabgabe alles möglich. Ein Fokus von hier dem Typen sind übrigens VR-Games. Wer hätte es gedacht? Ja. Ja, und das ist halt nicht das Einzige. Das hat mir hier noch ein User zugeschickt, dessen... verdammt. Warum willst du jetzt nicht? Achso. Die Mühe mache ich mir, um euch zu sagen, dass der User GZ2K97 heißt. Der hat mir das zugesendet. Ja, ist nicht das erste Mal, also auch das ZDF hat schon ein ZDF History 360 Grad Tempelhof Spiel gemacht, wo du das Mädchen Hanna spielst und die ist aus irgendwelchen Gründen in einem alten Bunker unter dem Tempelhofer Flughafen in Berlin verloren gegangen und du musst sie jetzt zurück in die Zivilisation führen praktisch und lernst dabei einiges über den Tempelhofer Flughafen. Haben wir nur diesen schönen Ausschnitt aus SteamDB, um uns an dem Spiel zu erfreuen, weil es wird nicht mehr angeboten. Ist wohl auch ein VR-Spiel gewesen. Irgendwer beim ZDF oder bei den Öffentlich-Rechtlichen hat anscheinend gedacht, VR wird das nächste Ding, hier müssen wir ran und so. Ja, 12. November 2018 bis 19. November 2024. Jetzt ist historyzdf@360grad.de leider offline. Ja, das wird mit eurem Geld gemacht. 18,36 im Monat. Ihr denkt, Hallervorden kriegt Rente und so. Nee, Leute wie Christoph hier entwickeln Spiele. Also ich meine, viele Leute entwickeln Spiele. Die meisten tun das in ihrer Freizeit oder als Hobby oder ja, aber sich von der Bevölkerung dafür bezahlen lassen, Nischenspiele zu machen, die dann keiner spielt, ist schon ein Trick, auf den ich ein bisschen neidisch bin. Würde ich auch gerne mal ein, zwei, drei Jährchen lang machen. Irgendwie so ein Pet-Project von mir entwickeln und dann Geld vom Staat kriegen dafür und nicht zu wenig. Ja, vom Fernsehen in den Fall vom Staat ja nicht unbedingt, aber der Staat von... Naja gut, ich meine Fernsehen, Staat, wo ist der Unterschied? Ich sehe keinen mehr, ganz ehrlich. Ja. Sind alles Leute, die Geld von uns wollen, um rot-grüne Ideen durchzusetzen. Schon wieder. Jetzt hört es aber langsam auf mit diesem Lady-Part. Nur weil Preis das gerade Beilauf hier erwähnt hatte, hatte ich das nochmal nachgeschlagen. Also die 100% Rotten Tomato hier ist auch von den Kritikern. Ja, klar, für die Kritiker. Hatte ich ja gesagt, das ist eigentlich ist das ja ein Negativkriterium, wenn sowas ist. Ja. Aber gut, das Popcorn-Meter ist ja auch. Ja, das ist wahrscheinlich auch von den Leuten, die denken, ja, ist ja ganz lustig oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also wie gesagt, man muss es sich nicht unbedingt angeguckt haben, aber es ist halt, ja. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, was in Deutschland produziert wurde. das ist es ja. Oh, RTL. Okay. Ja, RTL gibt hier bekannt, dass sie Sky gekauft haben, vor allen Dingen. Ich meine, wenn man runterscrollt, 1,1 Milliarden war der Preis. Und da gehört dann noch so ein Streaming-Anbieter dazu. Und die Abstoßung der RTL Niederlande, glaube ich, haben sie auch verkündet. Ja, so weit runter gar nicht, nur die erste Meldung, meine ich, war das. Ja, und da steht dann eben auch drin, dass sie dieses leisten können, dass sie 5 Euro Rendite deswegen extra ausschütten und so schöne Sachen. Da gibt es auf jeden Fall jetzt einen neuen Mediengiganten. Und ja, keine Ahnung, also ob das jetzt das bessere Geschäftsmodell ist bei Sky, weiß ich nicht. Irgendwie wollten die das ja wohl dann auch loswerden oder so. Aber ich dachte so im Vergleich mit zum Beispiel dieser, ich glaube es war Blizzard, die für 75 Milliarden Dollar verkauft wurden, ist das natürlich ein Schnäppchen, ne? Sicher auch ein dauerhafter also Geldbringer. Minecraft hat über 3 gebracht. Ja, ist auch krass, ne? Ich finde es ganz interessant, dass man damit halt in Europa praktisch die Medienlandschaft neu ordnet, weil du hast halt jetzt eine belgische Gruppe, die bisher den Konkurrenzsender zu RTL in den Niederlanden mehr oder weniger, glaube ich, schon besessen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die haben jetzt halt RTL Niederlande, die haben ja zig Sender in den Niederlanden, RTL, haben die jetzt auch. Das heißt, da haben wir einen Moloch und ja. Ja, wieder von uns. Die Niederlande wollen sich trennen, aber es könnte dann einfach so eine Art. Ja, das geht halt an diesen belgischen Riesen, sodass die sich da halt nicht mehr bekriegen. Das ist wie eine, weißt du, so ein bisschen Gebietstausch für Frieden, so ungefähr. Ne, bevor wir uns da weiter mit den Belgiern streiten, lassen wir die doch den Kram kaufen und konzentrieren uns hier auf unser Ding. Ja, mal gucken, wie lange dieses Privatfernsehen überhaupt noch in der Form relevant sein wird. Ja. Und dann ist halt ein Pay-TV-Sender nicht die schlechteste Idee, aber ja, ich verstehe das Modell von Sky halt nicht. Es ist viel zu teuer. Finde ich auch, ja. Es sind 11 Millionen Leute hier angeblich abonniert, ne? Also mich interessiert Formel 1 zum Beispiel. Aber ich bin nicht in der Lage zu sagen, hey, verkauf mir doch bitte die Formel 1 Rennen als Paket. Ne? Was weiß ich, für einen 10er oder 12, 99 oder so. Ja, das war ja nicht der Fehler, den der Besitzer vorher gemacht hat. War das die Premiere oder wie hieß denn die vorher? Ja, Sky ist ja genauso. Sky ist ja nicht besser. Ich soll den ganzen Rotz mitkaufen, Fußball, ja, Spielfilme, irgendwas. Ja, die werden schon wissen, warum sich das für sie lohnt. Ne? Also ich fand das halt auch komisch, dass sie, weil zum Beispiel, was ich halt hinbekommen habe, eine Zeit lang konnte man sich einzelne Spiele da einfach mal kaufen. Und wenn ich mal irgendwie Bock drauf hatte, mal irgendwas zu sehen, dann habe ich das halt auch mal gemacht, irgendwie dreimal im Jahr oder so. Würde man ja auch denken, ist halt Geld für euch. Aber scheinbar lohnt sich das ja nicht, weil sonst würden sie es ja nicht einstellen. Und das im Rest der Welt. Wir brauchen alle Leute nur noch als Abonnenten, damit die auch ja schon jeden Monat hier bezahlen, egal ob sie irgendwas gucken oder nicht. Ja. Also die anderen Menschen auf der Welt, die Formel 1 gucken wollen, kriegen ja genau das von Formel 1 TV. Ja, von dem Medienpartner von Liberty Media. Nur in Ländern, wo das halt an Pay-TV-Sender verkauft ist, wie in Deutschland, kriegst du das nicht. Ja. Das war super günstig die ersten Jahre. Und früher konntest du wohl auch noch über ein VPN, du konntest dann in Holland praktisch das buchen und es in Deutschland gucken. Aber das geht wohl auch nicht mehr. Also es ist schon, ich bin echt froh, dass Formel 1 so langweilig geworden ist und mir die Zusammenfassungen reichen, weil das ist mir einfach zu teuer. Geworden, okay. Ja, auf jeden Fall geworden. Also ja, ich fand noch krass, dass sie ziemlich viel Umsatz hatten, nicht über mehrere Milliarden, aber insgesamt dann nur 150 Millionen Gewinn ausgeschüttet haben. Also, ja, es ist halt auch alles teuer, die ganze Geschichte, ganze Streaming-Ding, das erzählen ja auch alle immer wieder, die rühmen sich vielleicht damit, dass sie viele Abos haben oder so, aber diese ganze Infrastruktur, die du dafür brauchst, um halt eben dieses Video, was ja eine enorme Bandbreite braucht, damit das halt plötzlich bei allen Leuten läuft, gerade wenn wir da über Live-Übertragungen sprechen, das sind halt exorbitante Kosten und deswegen, also da ist es schnell wieder aufgebraucht, das ganze Zeug. Und mit diesen ganzen Sportrechten ja sowieso. Also ich weiß gar nicht, wie viele Abos braucht man mittlerweile, um Bundesliga irgendwie verfolgen zu können? Also mindestens 2. Eine Zeit lang waren es, glaube ich, auch mal 3 irgendwie. Ja, wenn du es vernünftig verfolgen willst, brauchst du, glaube ich, 3. Ja, meine ich auch. Ja, wenn du alle Spiele gucken willst, meine ich damit. Ja, genau. Ja, das ist doch... Weltmeisterschaft ist auch dabei. Aber jeder braucht da halt so seinen Teil, weil ansonsten kannst du halt vergessen, hauen die Leute alle wieder ab, ne? Also, bei Loyalität oder so gibt's da ja auch nicht. Es ist halt, die Leute gehen da hin, um ihre Sachen sich anzuschauen, und wenn die Rechte nicht mehr da sind, dann gehen die Leute halt weg. Aber es scheint schon auch so ein bisschen eine, ja, Marktbereinigung, würde ich nicht sagen, aber so eine Konzentration, so eine typisch kapitalistische zu sein. Ich fand das auch lustig, dass sie auf AI jetzt irgendwie setzen. Partnerschaft zwischen Bertelsmann und OpenAI. Teil einer umfassenden Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen für künstliche Intelligenz. Also kriegt er bald hier RTL, KI. Ich habe gerade gelesen, dass es jetzt eine große Show im Abendprogramm mit Stefan Raab und Elton geben soll. Also die KI scheint noch kaputt zu sein. Also die scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Die wurde gerade trainiert, auf die Dinge schon waren. Ja, wichtig ist, das Ganze läuft auf europäischer Ebene. Das heißt, die deutschen Kartellbehörden wurden da umgangen, weil die hätten dem wahrscheinlich nicht zugestimmt. Nicht unbedingt wegen der Sendemacht, sondern wegen den anderen Teilen des Konzerns. Da geht es um Werbung. Ja? Sky hat Sky Media als Werbeagentur und RTL hat die sogenannte Ad Alliance als Firma dahinter stehen, und die werden jetzt fusionieren und werden einfach einen sehr, sehr, sehr großen Anteil am Werbemarkt, sowohl Streaming als auch im linearen Fernsehen, wie es so schön heißt, haben. Und das ist karteirechtlich, wäre das in Deutschland nicht durchgekommen. Deswegen haben wir das auf die Ebene verlegt. Dass nur eine Zustimmung fehlt, ne? Dass noch eine Zustimmung aussteht von den Behörden. Ja, das ist wahrscheinlich eine europäische gemeint. Ja, und wie gesagt, da geht es halt um diese, nicht um die Sender selber, sondern um diese Werbevermarktungsagentur. Ja. Die dann halt riesig ist. Weiß irgendjemand, wer diese drei Menschen hier sind? Nee, Moderatoren, die sind im nächsten Sportstudio oder so. Im RTL-Sportstudio. Die draufgeknallt haben. Sky, wie heißt die Sendung? Aber Sky, die Fußballsendung. Das ist in Mitte, ist der Dr. Mabuse. Ja, den Namen kenne ich. Die anderen beiden sind Jekyll und Hyde, ne? Ich hätte irgendjemand, wer die sind. Vielleicht schon mal irgendwo gesehen, ja. Ich dachte ja, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren wollen. Deswegen mache ich das ja auch gerade. Und mir hat mal einer erzählt, der kannte den CEO, der hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Methoden. Entweder du konzentrierst dich aufs Kerngeschäft oder du diversifizierst. Ja, aber ich meine, aufs Kerngeschäft, das ist beim Fernsehen ja sowieso. Ja, also das ist eh das diversifiziert ja gerade. Nee, das Fernsehen ist vorbei. Also ich habe seit fast 20 Jahren kein Fernsehen mehr bei mir eingestöpselt. Ja, ich meine, fandst du auch eben auf Netz und auf, keine Ahnung, Radio, Trillerwille. Ja. Das hat nicht mehr, das Lineare ist nicht mehr so gefragt. Da hat er auch, ja, aber Inhalte muss es ja weitergeben. Also auch auf dem Streaming ging. Ja, das macht die KI bald. Ja, so cool. Ja, hier die Berliner Zeitung. Die haben wohl, ich hätte fast gesagt, einen Crush auf die Öffentlich-Rechtlichen. Die regen sich auf jeden Fall ganz schön langatmig darüber auf, was das so für ein Sauhaufen ist und so. Und wie die Geld raushauen. Und ja, vor allen Dingen, wie teuer dann eben die Pensionen sind, was die für ein Geld verschlingen. Luxusgelder, üppige Pensionen und immer weniger Geld fürs Programm. So sieht es ja auch ein bisschen aus. Der ÖER ist auch eine radikale Form, nicht überlebensfähig, meinte er. Und liefert ein paar Lösungsvorschläge, wie gesagt, rechnet auch Sachen vor. Ja, ich kann Ihnen nur recht geben. Also Sie sagen, dass es nachts dunkel ist dass, und wenn es regnet, nass ist. Ja. Das einerseits, aber ich wundere mich auch ein bisschen, dass RTL lukrativer ist als unsere Öffentlich-Rechtlichen, die das Geld in den Arsch gesteckt kriegen müssen, geht nicht mehr. Das ist schon erstaunlich, dass RTL das gut hinkriegt. Also. Aber ja, also ich würde es ja auch rausgehauen. Ne? Das ist vielleicht das Problem. Dann auch, sieht man ja, Luxusgehälter ist ja durchaus was dran. Also, was da ähnliche Zwischenintendanten oder so an Geld verdienen, nämlich Ressortleiter oder so. Das geht ja auch echt auf keine Kuh teilweise. Ah ja, und das aber war da nicht Spiel eigentlich auch irgendwas jetzt gerade von Berlusconi, der irgendwie pro 7Sat.1 kaufen wollte oder so? Ja, da meine ich mich da auch irgendwie dran zu erinnern. Ja, ist auch richtig. Wenn so ein Land runtergeht, dann sind Schnäppchen immer nah, das ist klar. Achso, ja, der Welchering richtig auf. Das ist auch der Bekannte von dem Podcast. Ja, genau. Tatsächlich richtig, ne? Mhm. Aber Berlusconi ist immer noch tot, oder? Ja, aber es gibt ja die Berlusconi Medias. Lives Forever Holding oder so. Die regeln das schon. Ja, da steht immer nur in Überschriften. Berlusconi und Pro7 Sat.1 irgendwie steht da in den Überschriften. Ja, ja, aber tot ist er trotzdem, glaube ich. Ja, aber so steht es halt in den Überschriften. Berlusconi ist unsterblich. Ja, kann sein, dass die Firma ja auch so heißt, ne? Berlusconi TV oder was? Media wahrscheinlich heute. Mediaset. Ja, und das Geschäft mit der Empörung darf ja nicht fehlen. Wenn jetzt einer was dagegen sagt, dann ist man wahrscheinlich wieder böse und so weiter. Voller Hass. Das war schon wieder wunderbar zu beobachten diese Woche. Aber dass vor dem Hass die Empörung kommt, das ist irgendwie auch hier nochmal schön zu sehen. Also wie verzerrt die Wahrnehmung der Leute ist. Also es ist wirklich Wahnsinn. Oder wie sie verzerrt sie die wahrscheinlich gerne hätten. Also das Ding ist ja quasi, die Glöckner war ja bei diesem, hat mir eigentlich letzte Woche drüber geredet. Die war ja bei diesem. Die bringen das ja nur in der Hoffnung, dass nämlich die Leute aufspringen auf die Empörung. Das ist war ja bei diesem Gotthard-Typen da irgendwie beim Sommerfest bei so einer Firma oder irgendwie so eingeladen. Ja, und der ist ja auch Finanzier, Hauptfinanzier von News halt eben und von Reichelt. Reiche Leute veranstalten Bälle ist ja nichts Besonderes im Prinzip. Ja, ist es auch nicht. Und dann hat die ja quasi noch nicht mal irgendwie, also sie hat das ja wohl selber irgendwie angesprochen. Oder auf Nachfrage, oder ich glaube, ihr Büro hat es irgendwie auf Nachfrage irgendwie mitgeteilt oder so. Also es ist ja nicht mal so, weil wenn sie jetzt einfach Fan von dem wäre oder so, dann könnte sie ja auch einfach sagen, ja, ich war da halt, wir kennen uns, wir sind befreundet oder keine Ahnung, wir mögen uns gerne oder ich finde seine Firma gut oder ich finde News gut oder irgendwas hätte sie ja sagen können. Aber sie hat sich ja irgendwie dazu entschieden zu sagen, naja, die Taz ist ja auch schlimm. Was er quasi sagen würde, dass er halt ja, eben genau, schlimm ist. Böse, ja, und es ist ja wirklich das Minimalste an irgendwie, also es ist ja nicht mal in irgendeiner Art und Weise eine Sympathiebekundung. Es ist ja einfach nur zu sagen, ja, man muss halt damit klarkommen, dass es irgendwelche Medien gibt, die einem nicht gefallen. Und man kann ja trotzdem dann mit denen reden oder so. Ja. Und das ist dann trotzdem noch ein Grund, warum man sagt, oh, das geht aber gar nicht und oh mein Gott und oh, der hat gesagt, die Taz wäre schlimm und die muss zurücktreten von allem, weil wenn man das vergleicht, dann und hier unsere besten Freunde von Zapp, dem Medienmagazin, haben sich auch aus dem Urlaub irgendwie gemeldet, hatte ich gesehen, bei Instagram irgendwie die Woche über. Und bei denen ging es natürlich auch um dieses Thema und deren Argument war, die Taz hat ja die Selbstverpflichtung vom Pressekodex unterschrieben und News hat es nicht. Und deswegen kann man die nicht vergleichen. Ja, es ist ja ungefähr so, wie wenn du sagst, du kannst bei der Firma nichts kaufen, weil die nicht in der Gewerkschaft ist oder so. Ja, weil ich sagen würde, vor ein paar Jahren hätte ich ja vielleicht auch noch gesagt, ja, da muss man mal unterschreiben, aber mittlerweile haben sie sich da ja. Also ich kann mir schon vorstellen, warum sie es nicht unterschreiben. Ja, sie sich doch selber nicht an ihr Gedöns. Das ist doch ein Punkt. Die unterschreiben es nicht, weil sie sonst jede Woche einen Zettel kriegen, dass sie gefälligst nicht die Herkunft von irgendwelchen Straftätern zu nennen haben nach Pressekodex. Würde ich mal tippen. Ja, Pressekodex gibt es ja mehrere Paragraphen sozusagen. Ja, aber das ist ja der mit dem der größte Quatsch, der da drin steht. Ja. Also es sollte ja jedem eigentlich einleuchten, warum sie sich das da reinschreiben. Und da einfach drauf pochen. Weil es gibt einfach keinen Grund. Also klar, sie formulieren das natürlich so, dass es schon gemacht werden darf, aber nur wenn es von öffentlichem Interesse ist. Und dann kannst du dich halt immer hinstellen und sagen, ja, ich finde das aber vom öffentlichen Interesse und dann kriegst du halt trotzdem eine Rüge, weil die sagen, ihr findet es aber nicht. Möglicherweise, ja. Also ja, keine Ahnung. Finde ich sowieso komisch. Ich dachte, das wäre irgendwie, ob man da jetzt mit drin ist oder nicht, dass es trotzdem irgendwo geregelt ist oder so, dass man, wenn die da irgendwie einen rügen, irgendwie. Aber ja, mehr als Rügen könnt ihr ja auch nicht. Da ist, passiert ja nichts deswegen. Ne? Das ist, die sagen dann, du, ihr kriegst eine Rüge. Naja, also soweit ich weiß, sind die dann schon dazu verpflichtet, da eine Gegendarstellung irgendwo. Das ist dann immer so klein unten auf der Seite, wo dann irgendwie steht, wir haben folgende Fehler begangen, dieser und jener. Ja, erfolgt bestimmt auch in der Regel. Ist ja auch kein Problem, das irgendwo unten in der Ecke zu drucken. Will ich erst nur noch die kleinen Buchstaben? Ja, aber ich meine, legen sich ja ständig mit den Leuten da an, legen sich auch mit irgendwelchen Politikern an und so und pochen da drauf oder jetzt hier mit dem. Ja, und korrigieren nämlich die Leute und liegen dann falsch oder so. Sag mal, pflanzenförmige Explosives, wie das zum Beispiel. Ja, das ist ja noch halbwegs egal. Ich rede eher von so Sachen, wo sie jetzt halt alle meinen, das müsste alles so sein und die sagen, aber nee, wir stehen darauf, dass es trotzdem so ist. Hier wie mit dem Trans-Personen. Typen da. Ja. Und, oder mit mehreren, ja, wahrscheinlich mittlerweile und so. Dass der Ja, alles so Sachen, wo die dann einfach sagen würden, ja, aber die Menschenwürde und tralala und deswegen müsste das alles weglöschen und eine Gegendarstellung veröffentlichen oder so. Und da diesen werden Bericht die sich nennt ja nicht zwar sagen, eben nee, das machen wir nicht aber nicht. über Svenja Maler liebe ich, oder wie sie Ja, heißt. genau. Da Haben wir auch, ist haben wir so, auch gleich noch das was. ist das eben weg, ne? Lying through a missionary, das heißt. Ja, es ist auf jeden Fall total wild, irgendwie zu behaupten, dass die Taz super toll ist und Ja, über jeden findest Zweifel erhaben du. Ein Riesenunterschied wäre aber und echt. die anderen irgendwie böse. Nee, das ist Also, schon vergleichbar. wenn man jetzt mal so zusammenzählt, was dann letztes halt irgendwie an wichtigen, sinnvollen Dingen irgendwie passiert ist, die wirklich großen Einfluss auf irgendwelche Diskussionen hatten, oder wie es im öffentlich-rechtlichen Jargon dann irgendwie heißt, Kampagnen. Zwischen Taz und News, also da wird News sicherlich enorm siegen, Ja, weil ich also hatte ja noch zwei so Perlen von der Taz eingereicht heute, glaube ich. Jetzt kommen wir noch dazu, mal was gucken. macht denn schon die Taz? Also irgendwie ihrem Publikum den Quatsch hinschreiben, den es gerne lesen möchte, ja. Und wo bitte ist die Regel, dass man nur den Leuten Interviews geben darf, die oder irgendwo hingehen darf oder sich mit denen gemein machen darf, die irgendwie einen Pressekodex unterschrieben haben. Erinnern wir uns doch an unsere letzte Innenministerin, die für eine Antifa-Zeitung Dinge geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass die sich an den Pressekodex hält, ganz ehrlich. Und selbst wenn sie es behaupten, ne? Und wir haben so viele Leute getroffen, die den Pressekodex zumindest gestreift haben, wie Frau Yahubi Farah. Ja, ist ja wahrscheinlich eine Fachzeitschrift, das Antifa-Magazin. Ja, sie behaupten, du könntest das machen, wenn du dann nicht die beiden miteinander vergleichst oder so. Das war doch sicher der hauptsächliche Fehler von Glöckner. Also nicht vergleichen. Ja, die Leute Manche erwarten halt von ihr, dass sie jetzt zu Kreuze kriecht und dann natürlich Leute. trotzdem verschwindet. Na, und ich Jetzt meine. bin ich bei einer Falschen. Ne? Ja, und ich finde auch nicht alles gut und richtig, was News macht, auf jeden Fall. Ich fand auch bei dieser Borussia-Gerstorf-Geschichte, hatte ich auch damals gesagt, ich fand das ziemlich bescheuert, dass sie dann da noch ein Bild von der nehmen und das irgendwie entsättigen, damit die irgendwie aussieht wie so ein, keine Ahnung, Osteuropa. blutleerer Vampir oder so. Das haben Also. sie das bei Twitch oder Twitch, wie siehst du das, auch immer gemacht, wenn sie da nämlich Polen gezeigt haben, haben sie auch die Sättigung immer rausgedreht. Ja, was soll denn sowas? Also So ich eine meine, es ist ja ärmliche Geschichte, die generell sein. auch klar, dieses Persönliche immer auf die Person gehen, na, das ist halt dieser Boulevardjournalismus und das finde ich sowieso schon bescheuert. Ja, aber das kennen wir ja durchaus auch von Tagesschau und anderen, wo Trump dann Ja, immer finster das guckt oder stimmt auch, ja. ähnliches. Also. Ja, aber ich finde es halt trotzdem nicht toll, wenn die Nee, anderen das richtig auch ist es machen. nicht, ne. Ja. Da macht es nicht richtig, dass andere es tun, klar. Aber also ist es kein Alleinstellungsmerkmal jetzt von News oder so. Definitiv, ja. Ich wollte das ja auch nur mal. Bei dem nicht, dass man hier irgendwie den Eindruck gewinnt, irgendwie. Man würde das alles abfeiern, weil es ja irgendwie den Richtigen schadet oder so. Nee, also ich finde das mit Taz und News Vergleich schon gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen, wenn es halt so ums Prinzip einfach geht, dass man einfach sagt, ja, das ist halt Medien, so muss man halt mit leben. Ja, Und. das funktioniert doch auch nur so. Also man muss doch ein Equilibrium haben, praktisch am besten zwischen den einzelnen Strömungen, weil sobald du anfängst, halt dieses Gleichgewicht wegzunehmen, wird es irgendwann einen Konflikt geben. Es ist auch beides irgendwie Boulevard, die versuchen so diese Empörungswelle zu bedienen und machen es ja eben auch. Ne? Aber ich kann dir auf jeden Das Fall sagen, wo das scheint steht, dass man das nicht darf. Steht natürlich an der Scheune. Das gar ist nicht. ja Hinter dem klar. Zaun im Gatter, Ja, was man natürlich ja. damit erreichen will, ist halt auch seine Hegemonie, ne? Die will man natürlich erhalten. Und da ist natürlich die Taz in Ordnung, weil die spielt ja rein in die Hegemonie. Und die anderen sind halt nicht in Ordnung, weil die stellen die in Frage. Ja, und apropos Hegemonie in Frage stellen, das Buch der Woche. Ein neues Buch, jede Woche, wollte ich auch gerade sagen. 5,0, Genau. okay. Ein Rating, ja, ist okay. Ja, hier bei Goodreads. Bei Amazon sind schon ein paar mehr. Und bei Amazon sind auch so ein paar Fake-Sachen mit dabei, wo die Leute halt einfach nur, ja, halt sich drüber beklagen, wie blöd die Julia Roos ist. Und man merkt das auch ganz schnell, weil, also ich habe es schon gelesen, zwar noch nicht komplett, das letzte Kapitel fehlt mir noch. Habe ich noch nicht geschafft, weil es am Montag erst erschienen, das Buch. Und ich fand es auch ziemlich gut. Also sie hat da einen ganz interessanten Weg gefunden, der bisher so noch nicht benutzt wurde, um so ein Buch, also zumindest ich habe noch keins von der Art gelesen. Sie schreibt immer, also sie hat ganz viele Zitate von Nachrichten, die Leute ihnen geschickt haben. Also es ist fast so eine Art kleiner Kummerkasten, könnte man fast sagen, weil sie halt ja eine gewisse Bekanntheit dadurch hat, dass sie halt jemand beim Öffentlich-Rechtlichen ist, der viele von diesen linken Zeitgeistgeschichten halt nicht so gut findet und auch was die Öffentlich-Rechtlichen halt vor allen Dingen gerade daraus machen, halt nicht so gut findet. Und das halt auch eben größtenteils nicht so sehr dadurch, dass sie sagt, es ist einfach falsch und böse und sollte nicht passieren, sondern größtenteils halt daraus, dass sie sagt, es ist halt einseitig und engstirnig und sollte sich halt öffnen und sollte halt alle Aspekte beleuchten. Und ja, ich fand das eigentlich ein sehr gutes Mittel mit diesen Kommentaren, die sie da halt immer wieder zitiert. Man kann es natürlich nicht prüfen, ob es sie wirklich gegeben hat, aber ich würde es mal schon denken. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sich irgendwie sowas ausdenkt und so. Es ist halt auch nicht irgendwie, also es sind jetzt auch keine Dinge, die niemand vorher gewusst hätte oder geahnt hätte, dass irgendwie Leute so denken. Das ist halt ganz normales Zeug. Und ja, also diese Art, dass sie dann quasi so einen Kommentar hat und dann halt ihre eigene Ansicht dazu dann schreibt, fand ich echt ganz gut. Also ist das natürlich nicht ein, muss man jetzt gelesen haben und weil sonst hat man keine Ahnung oder so, ist jetzt nicht ein irgendwie so von anderen Büchern, die wir hier regelmäßig immer mal wieder nennen, wird das sicherlich nicht werden. Aber es ist auf jeden Fall eine gut zu lesende, vernünftige, ja, also ich fand's gut. Hat sie denn einen Schwerpunkt so thematisch irgendwie mit Zuwanderung oder sowas? Ja, im Endeffekt ja die ganzen Sachen, die er halt so macht. Und so. Und die da halt einseitig sind. Also Zuwanderung ist natürlich auch dabei, aber auch die Behandlung von der AfD natürlich zu verschiedenen Themen und so. Und ja, also da wird auch nicht auf den Nähkästchen geplaudert oder so. Es geht einfach nur halt um die Meinung von Ansichten von den Leuten, ihre Ansicht. Und was jetzt so ein Ansichten-Meinungsbuch angeht, ist das auf jeden Fall so, also ist nicht irgendwie rampensaumäßig oder so, ist einfach interessant und nachvollziehbar, aber auch trotzdem nicht so, dass ich mir denke, es ist alles nur Allgemeinplatz oder irgendwie kann sich ja sowieso jeder denken oder so. Also fand ich ganz gut, hat mir gefallen auf jeden Fall. Aber es klang jetzt so ein bisschen, als wenn sie so ein bisschen von, ja, so ein bisschen wahllos mit den Themen wäre, weil noch so die anderen Bücher, die sie da zitiert, sie zitiert also, halt auch noch so ein paar andere Bücher. Achso. Das sind auch alles, also, ja, eigentlich alles, glaube ich, bis ohne Ausnahme. Auch Sachen, die ich auch gelesen hatte und auch gut fand. Das von Kubicki zum Beispiel oder hier von Ijoma Mangold von der Zeit, dem Literaturautor da. Dieses Der innere Stammtisch, das fand ich auch richtig gut. Das hat sie da auch zitiert. Weil es auch so, der hat ja auch so ein bisschen so das, dass er so ein bisschen drüber nachgedacht hat, wie er eigentlich über Politik und sowas nachdenkt. Das ist ja auch so ein bisschen tagebuchmäßig aufgebaut, dass der innere Stammtisch. Und also er hat auch so einen kreativen Weg, so ein Meinungsbuch zu machen und sie eigentlich ja auch mit diesen Kommentaren halt. Ja, fand ich richtig gut, auf jeden Fall. So kostet? Wie man das macht. Kostet? Ja, Moment, ich hab's hier noch liegen. Ja, doch vergessen. Du musst es ja haben, ey. 5,90 €. Nee, 18,90 €. 20 Euro. Also, steht nicht drauf. Auf der Webseite auch nicht, hier? Ja, Ach so, da. Nee, das ist hier nur Goodreads. Das ist nicht Amazon direkt. Obwohl das ja auch zu Amazon dazugehört, wie ich mir habe sagen lassen. I didn't know. Ja, weiß ich nicht genau, wie es kostet. Aber es ja, ist glaubt Geld, euch das ja. Trotzdem. Man muss einfach wieder Christin bestellt einfach und gucken, was das kostet. Ich habe es vorgestellt und ich benutzen. Wusste, dass ich es lesen will und es wird ja schon kein Vermögen kosten. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ja. Es hat seinen hat Wert sich, auf jeden Fall. Hat sich nicht bemerkbar gemacht auf dem Kontoauszug, dann geht's ja noch. Nee, eigentlich nicht. Aber Bücher, da kann man schon Geld ausgeben, wenn man alles lesen will. Tja, frag mal einen Abel war. Aber es gibt es auch als Hörbuch. Ich habe es zwar jetzt gelesen, aber es gibt es auch als Hörbuch. Ja. Ich glaube, sie hat es sogar selber gelesen. Also, wenn ihr ihre ungebildete Stimme mögt. Das war jetzt nicht meine Meinung. Das war ja diese eine Kollegin ja. Von ihr, die meinte, die wäre noch nicht ausgebildet, die Stimme. Ja, ist das ein gutes Hörbuch zum Einschlafen, oder wie? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das gedruckte gelesen. Ja, thematisch sind das alles Aufreger, von daher wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, das Buch ist aber nicht groß aufgeregt. Okay. Ja, das wird auch nicht passen, glaube ich. Ja, was ich vorhin schon meinte mit den Rezensionen von Leuten, die es gar nicht gelesen haben, das merkt man jetzt sehr schnell da dran, wenn die halt schreiben, so nach dem Motto, ja, die ist ja eh dumm und das, was sie alles zu sagen hat, ist ja eh unwichtig oder so. Weil, und falsch, weil wenn ich das Buch halt lese, dann merke ich halt, da werden halt ständig andere Leute, dann kommen da halt zu Wort. Also, selbst wenn man das alles überspringen würde, was sie selber dazu schreibt, wenn jetzt nur das lesen würde, was da zitiert ist, so in so Zitatblöcken halt auch, dass man es auch von vornherein schon erkennt, könnte man halt das ganze Buch durchlesen und sich nicht einen einzigen Gedanken von ihr überhaupt selber zu Gemüte führen und es wäre immer noch ein Buch. Also, insofern ist dieser Vorwurf von wegen, die redet ja nur Unsinn schon allein deswegen Quatsch, weil sie halt in diesem Buch ganz viel andere Leute halt auch zu Wort kommen lässt. Und ja, okay. Das ist ja auch so ein bisschen der Gag. Also. Ja, bin gespannt, was sie denn demnächst macht, wenn sie die Sendung da, oder bleibt die beim öffentlich-rechtlichen. Sie hat auch in dem Buch geschrieben, dass sie lukrative Angebote hatte von privaten Medien, aber sich dagegen entschieden hat. Ja, das kann ich mir auch so gut nicht. Vorstellen, dass sie die gehabt hat. Nein, Herr Gott hat so nicht. Vielleicht, ja. Ich will nicht für den Julian arbeiten. Finger weg, Julian, genau. Ja, weiß ich nicht. Aber halt ja, ist, aber sie ist ja auch da, wo sie jetzt ist, eigentlich wertvoller, ja, sage ich eben. Mal ganz ja, strategisch. Witz, ja. Und, wenn er da bleiben kann, ne? Das ist ja die Stachel Ursprache. Im Fleisch, der Gleichmacher. Ist ja, das würde ich auch machen an ihrer Stelle. Also, weil ich meine, die ist ja auch noch sehr jung. Also sie hat ja noch jede Menge Zeit, noch zu anderen Medien dann irgendwann zu gehen fürs dicke Geld oder so. Und solange wie sie da irgendwie der dickste Fisch überhaupt bei denen ist. Im ja, kleinsten Teich. Ne? Ich weiß ja nicht genau. Also meinst du, kommt noch was von dieser Sendung, die sie gemacht hat? Oder? Na klar. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber ich meine, ja, einfach gucken, was passiert halt. Ne? Also wenn es halt irgendwann nervig ist, dann kann sie ja immer noch da weggehen. Ne? Also. Ja, und wenn dann alle normalen Leute weggehen, dann bleiben am Ende wieder nur die Linksgrünen über. Ne? Und dann wundert man sich wieder, dass das so einseitig ist beim Öffentlich-Rechtlichen. Das ist natürlich auch ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass sie nach ihrem Volontariat nicht einfach direkt gesagt hat, leck mich am Arsch, ihr seid mir zu blöd. Also ich finde das schon in Ordnung. Also. Tja, irgendwie habe ich den Eindruck, es gibt nur noch so zwei Karrierewege für Leute, die bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Das eine ist dann in irgendwelche Regierungspöstchen, das andere ist irgendwie zu Welt oder Tichys Einblick oder sowas. Ne? Und ich denke mal, ne, Regierungssprecher, wie viele hatten wir da jetzt schon? Mehrere? Ne? Und der Seibert ist ja jetzt Botschafter in Israel. Von dem anderen kannst du aber nicht zurückkommen. Ne? Ja, aber umgekehrt geht's doch auch. Also nee, umgekehrt bist du andauernd. Also wir hatten doch auch irgendwie diesen ja, aber einen... nicht von Tichy, aber nicht von Tichy zur Regierung. Ach so, nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt von Regierung und ÖRR. Also wir hatten noch diesen einen Regierungssprecher, der dann ARD-Intendant geworden ist, oder nicht? Ja. Der Name weiß ich jetzt auch nicht, aber ja. Einer Seibert, ist der so? Nee. Nee, der Seibert ist doch der Intendant. Der ist jetzt Botschafter. Ich weiß nicht, ein Intendant fällt mir jetzt auch keiner ein. Okay. Da müssen wir jetzt nachschlagen. Ich meine, das wäre einer Regierungssprecher gewesen, der dann BR-Chef war und der BR war dann auch irgendwie ARD-Gesamtintendant. Irgendwie so. Das war einer mit so einem auffälligen, unauffälligen Namen, Müller oder so, glaube ich. Okay, Ulrich Wilhelm, Januar 21 war er Intendant des BR, 2005 bis 2010 war er Chef des Bundespresseamts. Den meinst du dann wohl? Dann meine ich den wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, ja, gut, ich meine, die Drehtür funktioniert in beide Richtungen. Ja, hier haben wir einen etwas traurigen Fall, fast eine Black Mirror-Folge, die sich verwirklicht hat. Und zwar geht es hier um einen Kanal da von einem obdachlosen ehemaligen Soldaten, der halt mehr oder weniger erstmal einen normalen Kanal gemacht hat, aber dann hat sich das Ganze in die Richtung entwickelt, dass ihm halt Streiche gespielt wurden, er wurde gequält, auf verschiedene Art und Weise wurde er halt gefesselt, geschlagen, alles Mögliche, kann man sich vorstellen. Er hat immer gesagt, okay, das ist einvernehmlich und das ist eine Art von Performance, das ist ein künstlerisches Werk. Und das hat halt sehr viele Leute interessiert. Ja, viele Leute haben dem Kanal halt auch noch angestachelt, indem sie gesagt haben, gut, ja, wir wollen den beleidigen, können wir nicht Geld zahlen, dass ihr die Beleidigung vorlest und so weiter und so fort. Und viele Leute, die halt auf sowas stehen, haben sich das angeguckt. Klar war es weiterhin eine Nische. Und während eins von den Livestreams, nicht während irgendeiner Aktion, die da gemacht wurde mit dem, sondern die Kamera war nur auf ihn gerichtet und er war halt längere Zeit, hatte sich nicht mehr bewegt und irgendwann hat man festgestellt, okay, er ist tot. Die Polizei sagt, er ist nicht anhand von den Misshandlungen gestorben, die da im Rahmen dieses Kunstprojektes stattgefunden haben. Also natürliche Todesursache, was genau ist halt nicht gesagt worden, es wurde halt nur gesagt, da wird keine Anklage gegen die erhebt, dass die da den halt umgebracht hätten. Aber das zeigt einfach mal einen krassen Fall, wo halt, ja, vielleicht ist das Ganze gespielt gewesen, vielleicht stand der Typ ja auch da drauf, da will ich jetzt gar nichts zu sagen. Ja, aber wie gesagt, ist halt so eine richtige, wie eine Black Mirror-Folge, die in der Realität passiert ist, mit einem traurigen Ende. Ja, und die Moral von der Geschichte ist, wir müssen noch stärker darauf achten, dass Jugendliche nicht sowas sehen und deswegen ist es gut, wenn wir Alterskontrollen einführen und das ist so die einzige Reaktion, die aus dem politischen Umfeld kommt und ja, gut, wie man mit solchen sozialen Sachen umgehen soll. Ich meine, wer auf sowas steht, wird immer was finden, was er angeboten bekommt, aber hier hat sich halt ein normaler Kanal in diese Richtung entwickelt und das hat dann schon eine etwas andere Qualität, finde ich. Ja, und tragisch für alle Beteiligten, würde ich sagen, ne? JP. Ja, es ist Teil des Spiels gewesen, ihre Art von Humor. Ja. Ja, blutiger Ernst ist draus geworden. Und ja. Moment mal, also blutiger Ernst finde ich in dem Fall schon ein bisschen. Der Typ lag im Bett und ist halt nicht mehr aufgestanden. Ja, ja. Also blutig hört sich ein bisschen sehr in so einem Zusammenhang sehr blumig an. Ja, aber schon krank, dass Leute halt. Ja. Aber dass er da auch mitspielt. Ich meine, ich muss natürlich hier an unseren mittelfränkischen Freund denken, der Mai. Ja, ja. Ja gut, das hatte schon eine etwas andere Qualität, aber ja. Ja, aber ich meine, es ist nicht weit davon entfernt, da muss man auch sehen. Ne? Also die morbide Faszination, die das ausübt, dem Untergang des Hauses Winkler zuzuschauen. Ja, mal gucken. Ja, hier geht es um den Umgang mit Filmaufnahmen von Gewalttätern, kriminellen Handlungen, die gefilmt werden. Da gab es einen Fall von einer TikTokerin, die war in einem in einem Parkhaus, wurde von einem Mann verfolgt und es ist zu hören, wie der Mann sie anspricht und sinngemäß fragt, ob sie ihn küssen will. Sie lehnt ab, fängt an zu laufen, als er sie am Arm packt. Auf dem Weg zu ihrem Auto wiederholt sie mehrfach, dass sie kein Interesse hat. Im Auto verriegelt sie die Tür und filmt dabei, wie er mehrere Minuten auf sie wartet, bis er das Parkhaus verlässt. Sie erklärte das Film damit, dass sie kein Netz gehabt habe und ein Beweismittel haben wollte. Dass ein Notruf auch ohne Netz möglich ist, habe sie nicht gewusst. Ja, und dieser Satz, der zeigt schon, okay, das Ganze hat eine Diskussion in der Jura-Bubble aufgeworfen. Hat sie sich jetzt damit strafbar gemacht, dass sie diese Bilder veröffentlicht hat? Und tatsächlich kann man das so interpretieren. Ja, also es geht jetzt nicht darum, was auf dem Video zu sehen ist. Auf dem Video, das auf dem Video erkennbare Verhalten des Mannes kann strafrechtlich ein versuchter sexueller Übergriff sein. Also es ist eine Straftat gewesen, die da gefilmt wurde. Kann man schon so sagen. Ein strafbefreiender Rücktritt kommt nicht in Betracht, weil sein Versuch mit ihrer Flucht ins Auto fehlgeschlagen ist. Also es ist halt auch nicht irgendwie mildernde Umstände. Es ist eine Straftat gewesen und sie könnte ihn deswegen anzeigen. Aber die Frage ist, darf sie das Video veröffentlichen? Weil auch wenn es ein öffentlicher Ort war, ist das, kann das Video strafbar sein. Ne? Es wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich zu machen. So, also ja, da das auch der Fall ist, könnte die Person sie belangen. Also da ist jetzt keinerlei, die wissen jetzt nicht wechselseitig, wer die sind. Also er vielleicht, wer sie ist, aber der ist jetzt nicht ermittelt worden. Hier greift wieder die sogenannte Sozialadäquanzklausel. Die hatten wir auch schon mal bei der Meinungsfreiheit. Ist das auch wichtig? Was darf man sagen? Was ist adäquat? Und wenn ein Video strafrechtlich relevantes Verhalten zeigt, kann es veröffentlicht werden, aber die Frage ist, dürfen Privatpersonen es veröffentlichen? Also die Polizei könnte es veröffentlichen, um zum Beispiel den Täter zu ermitteln, aber Privatpersonen dürfen es nicht veröffentlichen. Vielleicht kann sie das veröffentlichen, wenn sie den Fall gewonnen hat vor Gericht. Bitte? Vielleicht kann sie das veröffentlichen, wenn sie den Fall gewonnen hat vor Gericht. Im Nachhinein. Ja, also hier geht es um keinen aktiven Prozess, hier geht es einfach nur um eine allgemeine Fragestellung. Ja, also sie ist nicht angeklagt, er ist nicht angeklagt, ne? Keiner weiß, wer er ist. Ne? Das ist jetzt rein... war das legal, was sie gemacht hat, ja, und im Endeffekt, unterm Strich kann man sagen, wäre es ein Livestream gewesen, wäre das ja im Rahmen eines Hilferufs, eines Notrufes eindeutig adäquat gewesen, aber dass sie es halt im Nachhinein veröffentlicht hat, ist nicht adäquat gewesen und ja, das ist halt ein bisschen schwierig, ja, nur, dass man das halt weiß, ja. Ja, die spätere Veröffentlichung eines Videos könnte noch durch einen rechtfertigenden Notstand gerechtfertigt sein, also wenn er sie noch weiter verfolgt hätte oder wenn sie ihn einen Tag später vor irgendwo gesehen hätte oder sonst irgendwas. Ist aber auch alles nicht der Fall. Ja, einfach nur ganz interessant, also wenn eine Straftat passiert und ihr denkt, ihr könnt das filmen und dann ja, dürft es nicht veröffentlichen. Ihr könnt es der Polizei geben als Beweismittel, die Polizei kann es dann veröffentlichen, aber selber darf man solche Videos nicht veröffentlichen. Da ist einfach interessant, das auch zu wissen. Ja. Ja. Und, man könnte ein Video natürlich unkenntlich machen und so weiter und so fort, aber ja. Persönlichkeitsrechte sind wichtiger in dem Fall. Free Speech Aid. Mhm. Genau. Und ich möchte nicht nur auf die Überschrift die Aufmerksamkeit der verehrten Zuschauer lenken, sondern auch auf den Namen des Autoren dieses Artikels auf dem Comeback-Blog, Andreas Kämpfer. Einige werden jetzt seufzen, andere die Hände vors Gesicht schlagen, andere fragen, wer ist Andreas Kämpfer? Andreas Kämpfer kennen wir schon lange. Andreas Kämpfer hält sich für so eine Art Fels in der Brandung für die Demokratie in Deutschland. Das war der Mann, der Stadt Essen ein Gutachten geschrieben hat, warum die AfD ihren Parteitag nicht in Essen abhalten sollte. Wo das Gericht gesagt hat, bitte, was soll das sein? Das ist kein Gutachten. Ja, und dieser Herr Kämpfer hat jetzt entdeckt, dass es die Free Speech Aid gibt von unter anderem Don Alfonso, Johanna Cotar, Markus Pretzell, Frauke Petri und anderen Leuten. Wir hätten wissen können, dass eine solche Initiative und Herr Kämpfer nicht so gut zusammenpassen. Dementsprechend hat er sich hier einen sehr langen Sermon erlaubt. Was ich ganz bezeichnend fand, ist, dass er den Digital Service Act mit das schwarze Auge assoziiert. Das hat mich ein bisschen erschreckt, weil das tue ich ja auch immer, wenn jemand DSA sagt. Höre ich halt das schwarze Auge, aber gut. Manchmal kann man sich seine Kollegen nicht aussuchen, ne? Ja, Meinungsfreiheit. Was ist das überhaupt, fragt Andreas Kämpfer hier, der freischaffende Soziologe, forschend zu Netzwerken der Ungleichheit. Meinungsfreiheit ist eingebettet in einen Prozess von Entstehung und Entfaltung der Meinung. Meinungsfreiheit setzt also die Freiheit der Meinungsbildung voraus und zudem nicht nur die Gedankenfreiheit, sondern auch die Freiheit der Gedanken. Das Gleiche, nicht nur die Gedankenfreiheit, sondern auch die Freiheit der Gedanken. Das Gleiche gehört und ernst genommen werden der Gedanken. Und da bin ich schon mal überhaupt nicht beim Herrn Kemper. Ernst genommen werden, gehört werden, hat für mich nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Ja. Wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage, die Sonne ist kalt, kann ich das machen, aber ich habe keinerlei Recht darauf, ernst genommen zu werden. Oder auch nur, dass mir jemand bei dem Unsinn zuhört, den ich rede. Da, finde ich, macht er schon mal einen gravierenden Fehler. Meinungsbildung setzt zunächst Muße voraus. Das meint nicht nur Freizeit, sondern auch Zeiten ohne Ängste und Sorgen und einen geschützten eigenen Rückzugsraum. Komisch, manche können das auch ohne Muße. Die regen sich über alles auf, die haben auch eine Meinung. Nee, hier kriegt halt diese ganze unterliegende Woke-Ideologie schon wieder rein. Ne? Also ich muss ja auch mal in Ruhe 2-3 Wochen... Ohne dass mir die Arbeitgeber gleich auf die Füße treten, mal meine Muße haben. Zur Meinungsbildung. Entschuldigung, ich fuchte mir den Arm rum, schmeiß mein Glas um gleich hier. Lass mal überlegen, was das bedeutet. Das heißt, genau das sagt er im nächsten Halbsatz. Das heißt, echte Grundsicherung mit einer Wohnung und eigenem Zimmer für Kinder, gute Ernährung, medizinische und psychosoziale Versorgung. Und was sonst zu einem ruhigen Leben dazugehört. Also 2-mal Urlaub im Jahr, genug zu essen im Haus und ab und zu mal bei Svetlana und Olga muss ja drin sein. Ne? Ja, schon klar. Also, dies ist aktuell in Deutschland nicht gewährleistet. Also wenn irgendwo auf der Welt irgendwo diese Situation nahe ist, dann bei uns. Weil bei uns gibt es schon ziemlich viel Geld, wenn du nichts arbeitest. Also nicht im Sinne von genug für irgendwie ein tolles Leben oder so, aber halt mehr als in vielen anderen Ländern. Und es ist auch gar nicht dran gedacht, dir damit deine Muße und deiner Freizeit und sowas zu finanzieren, sondern es ist eigentlich dazu da, zu überbrücken, dass du aktuell keine eigene Grundsicherung betreiben kannst. Boah, Meinungsbildung setzt aber auch Zugang zu Bildung und Kultur voraus. Und hier ist es nicht nur so, dass Erwachsene und Kinder mit wenig Geld dies erschwert wird. Es ist schlimmer, bei gleichen Leistungen erhalten Kinder aus privilegierten Elternhäusern gegenüber Arbeiterkindern 2-3 Mal so oft eine Gymnasialempfehlung. Das geht aus der IGLU-Studie hervor. Arbeiterkinder müssten gegenüber privilegierten Kindern ein ganzes Schuljahr mehr Wissen vorweisen, um eine Gymnasialempfehlung von Lehrkräften zu erhalten. Ja, klar. Die haben da so 2 Eingänge, rot und grün. Der grüne ist für privilegierte Kinder, der rote ist für Arbeiterkinder. Und da müssen sie sich dann komplett nackig machen und alles erzählen und Vermögensangabe und so. Und erst dann wird ihnen geholfen. Wir kennen das aus unseren Schulen. Wir wissen auch, dass an den Bibliotheken draußen jemand steht und fragt, bist du Arbeiterkind? Du darfst hier nicht rein. Jetzt ist nur für Privilegierte. Komm nächste Woche wieder. Das ist mir auch so oft passiert früher, ne? Dass ich einfach nicht in die Museen rein durfte. Dass niemand irgendwie, dass alle gesagt haben, nee, Theater ist nichts für dich, du bist Arbeiterkind oder so. Ja, ja, kennen wir ja alles. Hilfe, echt, Kemper. Bereits 10-Jährigen wird nur aufgrund ihrer sozialen Herkunft der Zugang zu privilegierter Bildung institutionalisiert verwehrt und damit auch die Möglichkeit einer guten Meinungsbildung. Kemper will darauf raus, dass die Leute zu doof sind, glaube ich. Aber auch die RegierungspolitikerInnen sind Teil der Destruktion der Meinungsbildungsprozesse, weil trotz PISA und IGLU machen sie nichts und vertreten nur die Interessen der Reichen, während sie das Gegenteil der artikulierten Interessen der Armen umsetzen. Ich habe hier eine Studie. Also, das ist schon wirklich schlimm. Ich will hier nicht sagen, dass sich ärmere oder andere benachteiligte Gruppen keine Meinung bilden können oder haben, dass diese wertloser sei. Menschen in Rollstühlen sehen Bordsteine, über die andere einfach hinweg spazieren. Dies gilt für alle anderen benachteiligten Gruppen genauso. Sie sehen Barrieren. Sie sehen also mehr, ihre Meinungen haben daher einen sehr großen Wert für den sozialen Fortschritt. Das hat bereits Hegel vor 200 Jahren in seinem Herr und Knecht Kapitel in der Phänomenologie des Geistes herausgearbeitet. Aber der systematische Ausschluss von Bildungszugängen und die Ignoranz gegenüber den Interessen führt sowohl in der Meinungsbildung, auch in der Meinungsentfaltung, also der politischen Partizipation und Teilhabe der Ärmeren, zu undemokratischen Blockaden und Verzerrungen. Und so geht das in einer Tour weiter. Orwell, bla bla bla, bla. Alles, aber im Sinne dieses Plätscherns wird heute zur Entpolitisierung der Sprache aufgerufen und alles verschwimmt ineinander. Meinungsdiktatur, Umerziehung, Indoktrination von Kindern, Neusprech, Sprachpolizei, politische Korrektheit, Wokeness, Welle um Welle verhindern diese Narrative ein Hinterfragen, vor allem durch die Häufigkeit und ewige Wiederholung dieser Spülvorgänge im Namen der Meinungsfreiheit. Wird über diese Form von Meinungsfreiheit aufgeklärt und aufgezeigt, welche politischen Netzwerke, welche Narrative zu welchen Zwecken hervorbringen, wird diese Aufklärung wiederum als Angriff auf die Meinungsfreiheit bezeichnet. So agiert auch Free Speech Aid. Ihre Ansichten wollen sie vor Zensur durch den Staat schützen, schränken aber gleichermaßen das Sagbare ein. Denn alles, was gegen sie geht, ist Woke-Hetze. Oh, ist klar. Oh, Camper. Camper, wärst du doch Schulsprecher geblieben, ey, oder Chefredakteur der Schülerzeitung oder so, da wäre das aufgehoben. Also alles ist falsch, alles ist politische Korrektheit, bla bla bla, alles ist irgendwie böse und will nur den Fortschritt aufhalten. Und dann halt, dann kommt noch Free Speech Aid, nämlich Johanna Kota, und die hat nämlich einen Bruder. Der hat Milliarden und war Geschäftsführer der russischen Social-Media-Plattform VK, in der sich heute sowohl Putin als auch Nazi-Propaganda findet. War heute, Camper, war heute. Wie stellst du einen Zusammenhang her, genau? Aus früheren Zeiten kennt der Tech-Investor Tamas, den Gründer von Telegram. Aha. Und weiter? Aber Thomas hat die Milliarden seines Unternehmens vor allem in Massprojekte investiert. Ja, daher weht der Wind, ne? Die Tech-Bros sind wieder da. Und die Johanna Kota ist nämlich gegen die Regulierung von Twitter und der Bruder ist Musk-Fan und da schließt sich für Camper sofort der kausale Kreis. Ne? Don Alfonso ist bekannt dafür, einzelne Personen, insbesondere Frauen, verbal anzugreifen oder besser gesagt zu markieren, die in der Folge dann einen heftigen Shitstorm mit verletzenden Inhalten erfahren. Ah, das ist dem Don Alfonso. Von dem haben wir ja lang schon nichts mehr gehört. Aber der Camper kannst du natürlich aus der Kiste holen. Ja. Dann kommt die ganze Geschichte, Fatz und so weiter und so fort. Genau diese Form von Meinungsfreiheit, die nämlich der Alfonso will, benötigen wir nicht, denn sie greift die Freiheit anderer Menschen an. Wir können gerne auf eine solche Kombination von Sexismus und Klassismus verzichten. Die Demokratie würde nicht darunter leiden. Aha, Camper. So weit bist du schon. Was willst du mit den Leuten machen? Einfach Sprechverbot oder gleich ausbürgern? Was schwebt dir vor, Andreas? Wie ist die Lösung? Zwangsarbeit ein bisschen. Gulag, auch gut, ja. Im Gegenteil, wer befürchten muss, sich öffentlich ungestraft solche Diffamierungen aussetzen zu müssen, könnte sich zurückziehen. Da es hier nicht einfach nur um Beleidigungen oder Verleumdungen geht, sondern um gruppenbezogenen Hate Speech und hier Übergänge von verbalen zu körperverletzenden Attacken fließend sind oder zumindest sein könnten. Können, da hast du aber gerade noch mal die Kurve gekriegt, Camper. Sonst hätten die Leute wieder gesagt, hast du Belege und die hast du nicht. Moment. Räuspern. So. Ist genau, die könnten fließend sein und deswegen ist die Demokratie durch solche Äußerungen noch stärker gefährdet. Noch stärker, zieht euch das mal rein. Noch stärker gefährdet. Ja? In einem anderen Fall, den Angriff auf Natascha Strobel, macht der Hate Aid darauf aufmerksam. Es kann kein Zufall sein, dass Free Speech Aid ebenfalls den englischsprachigen Begriff Aid für sich verwendet. Es kann aber auch als provokatives Augenzwinkern in Richtung Hate Aid verstanden werden. Denn zumindest Don Alfonso wird dort bekannt sein. Dann geht es um Agenten. Wir erinnern uns, die tolle 2017er Online-Enzyklopädie, wo man Antifeministen irgendwie katalogisieren und in Listen tun wollte. Ja, damit ich meine, der Don hat Gulag die, besser. Der Don hat die, glaube ich, zerstört damals. Ja. Da ein Licht drauf geschienen hat. Und deswegen ist der Kemper, glaube ich, auch immer noch arschverletzt. Na und nee, aber es war ja ganz anders. Die Artikel waren alle mehrfach überprüft. Es gab kein Doxing, keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Dennoch gelang es antifeministischen Netzwerken innerhalb von 2 Wochen die Online-Enzyklopädie DR zu diskreditieren, dass sich die Heinrich-Böll-Stiftung als Betreiberin gezwungen sah, die Enzyklopädie aus dem Netz zu nehmen. Ein fataler Fehler, wie sich ein halbes Jahr später herausstellen sollte, denn dann flog das große Netzwerk von AntifeministInnen Agenda Europe auf. Hat jemand von euch schon mal vom großen Netzwerk der AntifeministInnen Agenda Europe gehört? Nope. Und wenn es das gibt, warum sind wir da nicht Mitglied? Nee. Ja, aber er, Kemper, hat das nämlich, das hat er nämlich schon gesehen, das arbeitet nämlich an einer Umgestaltung der Sprache und einer Besetzung höchster Richterstellen durch AntifeministInnen. Ja, genau. Genau das, was ich gerade sehe in meiner Realität. Die Großjurist oder so zum Beispiel, ja. Wohl nicht. Mit der Online-Enzyklopädie hatten wir bereits zu vielen AkteurInnen Hintergrundinfos und Vernetzungen dargestellt, die aber nicht mehr öffentlich zugänglich waren, als jenes antifeministische Netzwerk aufflog. Die unbesungenen Helden Andreas Kemper und Co. Wahnsinn. Ja, und dann kommt wieder Donald von, so wie er sich darüber lächerlich macht und so weiter und so fort. Was da aufgeflogen ist, war dann wahrscheinlich auch irgendwie, dass die eine Webseite hatten, wo drauf stand, wen sie da unterstützen, was sie wollen oder wie. Nun also arbeitete Don Alfonso mit der ehemaligen AfD-Bundesabgeordneten Johanna Kotha bei Free Speech Aid zusammen. Es wird ihnen wohl kaum um den Schutz aller Meinungen gehen, sondern um die gezielte Verteidigung eines rechten Meinungsspektrums. Es bleibt zu hoffen, dass Free Speech Aid nicht von Kotas Bruder Alexander Tammas finanziellen Vermögen oder Einfluss auf X und Musk unterstützt wird. Puh. Or else, sagt Andreas Kemper, der Autor des Buchs Rechte Euro-Rebellion. Ja. Camp Act lässt, glaube ich, auch einfach jeden schreien. Egal. Ja, Andreas, der Kemper. Ja, wenn ich sage, ich fahre mit dem Kemper nach Holland oder so, denke ich mal, warum? Ey, ist doch schön, aber warum nimmst du den Kemper? Ja, und jetzt harsche Worte von Herrn Fleischhauer, den wir ja auch ab und zu mal zu Gast haben. Leider auch so eine Windfahne in vielen Themen. Aber hier, wenn es gegen die Linkspartei geht, ist er auf Kurs. Ja. Wo liegt die politische Mitte? Wo beginnt sie? Wo endet sie? Glaubt man der Moderatorin Anne Will, dann beginnt die Mitte bei der Linkspartei Igona Heidi Reichenick und endet irgendwo bei Carsten Linnemann von der CDU. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Frau Will, was ist mit Ihnen los? Haben Sie schon mal versucht, das System neu zu starten? Da hat sich irgendwas verschoben. Sie haben Stickdrift, Frau Will. Weil wenn die Reichenick Mitte ist, was ist denn dann links? Weiß ich nicht, was ist denn da links? Die MLPD? Ja, genau. Heidi Reichenegg als Stimme der Vernunft, sagt Zeitredakteurin Mariam Lau. Ich schätze Mariam Lau wirklich, sagt Fleischhauer. Sie gehört für mich zu den Politjournalisten, die es sich nicht zu leicht machen. Aber ich glaube, hier liegt sie komplett falsch. Ich kann mir den milden Blick nur so erklären, dass sie zu oft auf den politischen Sommerfesten in Berlin war, wo man sich alle Differenzen schön trinkt. Außer natürlich die zur AfD. Da hilft auch der härteste Fusel nichts. Gehört die Linke zur politischen Mitte? Seit langem hat kein Satz mehr solche Empörung hervorgerufen, wie die Einschätzung des neuen Kulturstaatsministers Wolfram Weimer, dass es wünschenswert wäre, wenn man AfD und Linkspartei von der Macht fernhielte. Aus meiner Sicht hat er nur eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen. Eine Regierung ohne Extremisten ist besser als eine Regierung mit Extremisten. Aber die Tatsache, dass er beide Parteien in einem Atemzug nannte, reichte aus, um ihm zum Teufel zu wünschen. Ja, dann sagt er, seine Timeline ist explodiert, bla bla bla. Und alles. Und ja, die Schwertner hat dann gesagt, der Weimar ist gefährlich, nicht die Radikalen und so weiter und so fort. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie eine Welt aussehe, in der die Linkspartei das Sagen hätte. Eigentum wäre in dieser Welt grundsätzlich verdächtig, weshalb es mit so vielen Steuern und Auflagen belegt wäre, dass man sich am Ende wünschte, man hätte nie etwas besessen. Auch mit aufsässigen Geistern verfährt man dort eher unnachsichtig. Ich würde nicht sogar weit gehen, wie mein Freund Ulf Poschardt hinter der fröhlichen Grudrun-Enzlin-Fassade von Frau Reicheneck gleich den Gulag zu sehen. Aber dass Leute wie Poschardt und ich umgehend Berufsverbot erhielten, versteht sich von selbst. Wer Ungleichheit ablehnt, hat auch nicht viel für das freie Denken übrig. Intelligenz und Witz sind von Natur aus ungleich verteilt. Das reicht, um sie für einen Skandal zu halten. Aus ihren wirtschaftspolitischen Absichten macht die Partei keinen Hehl. Wir müssen nicht mehr arbeiten, wir müssen mehr enteignen, steht auf Plakaten, mit denen sie sich in Nordrhein-Westfalen zur Kommunalwahl empfiehlt. Alter Schwede. Die Linkspartei hatte immer ein Talent, Politiker in die erste Reihe zu stellen, die nichts Bedrohliches an sich haben. Jahrelang hatte die Stelle der personifizierten Unschuld der leutselige Anwalt Gregor Gysi inne. Gysi wirkte so harmlos, dass ihn sogar der Bundesverband der deutschen Industrie als Gastredner einlud, um sich dann an seinen Sotisen zu erfreuen. Dass es hinter dem lustigen Advokaten noch einen ganz anderen Gysi gab, den kommunistischen Strippenzieher, der peinlich genau darauf achtete, dass die Linkspartei nie wirklich den Bruch mit der SED vollzog, das wurde geflissentlich übersehen. Was viele nicht wissen, die SED existiert juristisch bis heute. Sie hat viele Häutungen vollzogen, mal hieß sie PDS, mal WASG. Aber sie hat alles überdauert, den Mauerfall, die Wiedervereinigung, die bleiernen Merkel-Jahre. Jetzt heißt sie eben die Linke. Warum man nie mit dem DDR-Erbe gebrochen hat? Weil man die Vermögensbestände in die neue Zeit retten wollte. So viel vom Kapitalismus versteht man im Karl-Liebknecht-Haus dann doch. Ja. Man hat auch keine Berührungsängste zu den offenen Feinden der Republik. Im Zeitmagazin fand sich vor 2 Wochen eine aufrüttelnde Reportage über den Alltag der Ermittlungsgruppe Nahost, die im linksradikalen Pro-Palli-Milieu von Berlin unterwegs ist, welche Fahne weht regelmäßig über den Aufmärschen, in denen Fuck You Germany skandiert wird, neben der Palästina-Fahne die Parteifahne der Linken. Das ist der Unterschied zwischen Reicheneck und Gysi. Als alter Kommunist wusste er sofort, wovon die Rede war. Proskription bezeichnete im Römischen Reich die öffentliche Ächtung von Gegnern, die für vogelfrei erklärt wurden, weil sie in der herrschenden Denkungsart widersprachen. Die Praxis hat sich in allen Diktaturen bis heute gehalten. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Die Leute haben echt vergessen. Es ist keine 40 Jahre her, dass der Chris Geffroy erschossen wurde an der Mauer, ermordet wurde an der Mauer. Auf Befehl dieser Partei, der gleichen Partei, die man heute wählen kann. Zum Beispiel bei der NRW-Kommunalwahl. Und wer das tut, sagt im Endeffekt, ja, so schlimm war das ja alles damals gar nicht. Schon irgendwie grausig. Ja, und nur noch mal 5 Milliarden westdeutsche D-Mark-Äquivalente im Jahr 1990. Da könnt ihr euch vorstellen, mit Zins und Zinseszins, wie viel das jetzt ist. Viel. Ja, in Frankfurt, da ist der Palästina-Konflikt auch, wird auch dort ausgetragen. Da gibt es ein Klimacamp, was sich gebildet hat, wo eigentlich für Klimaschutz und sowas demonstriert werden soll. Allerdings ist das Ganze halt in intersektionaler Manier mit verschiedenen anderen politischen Themen auch aufgeladen. Und dieses System Change Camp hat halt angefangen, auch pro-palästinensische Propaganda-Plakate aufzuhängen. Kurzzeitig hat das aber auch wieder weggemacht, weil die halt den Fokus doch wieder aufs Klima legen wollten. Aber es gibt da sehr viele Überschneidungen. Sie sagen, es wurden Camp-Teilnehmer attackiert, dass denen die Kufia runtergerissen wurde und es wurde eine Wasserleitung zum Camp zerschnitten. wobei man nicht genau weiß, wer das war, deswegen, es könnte auch ein Unfall sein, deswegen hat man keine Anzeige gestellt. Und auf der anderen Seite hat man eben einige israelische Aktivisten, nenne ich es jetzt mal, die halt auf die deutschen Entführungsopfer auch aufmerksam machen. Wie ich ja letzte Woche auch gesagt habe, da gibt es ja noch ein paar, die haben zwar mehrere Staatsbürgerschaften, sind aber Deutsche, ja, und über die wird relativ wenig berichtet. Und die haben halt auch, die dürfen dort auch Protestplakate anhängen, ne? Da haben die sich auch eine Lizenz für geholt, aber diese Plakate werden immer wieder runtergerissen von den Klimacamp-Leuten. Und bei einer dieser Plakatierungsaktionen ist halt auch angegriffen worden, wie er sagt, mit Farbe bespritzt worden. Und ja, sieht man ja auf dem Bild so ein bisschen. Ja, ist das ein Klimacamp? Ist das eine dauerhafte Einrichtung oder ist das kurz? Ja, es ist ein Klimacamp. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die da sein wollen, aber die sind halt, ist halt eine Dauerprotestkundgebung. Ja. Also wie gesagt, die haben selber gesagt, okay, eine Legitimierung des Hamas-Anschlags auf Israel am 7. Oktober wird von den Versammlungsteilnehmern nicht geduldet. Also haben die Klimacamper, die System-Change-Camper halt gesagt. Aber trotzdem sind da die Emotionen ein bisschen am Hochkochen. Ne? Und ich meine, ja, ich meine, warum man da nicht so ein Plakat hängen lassen kann, ja, dass da halt immer noch Geiseln entführt sind, ja, dass das dann jetzt so als pro-israelische Propaganda angesehen wird und es wird direkt runtergerissen und die Leute, die das anbringen, werden halt von denen angegangen. Ja, ne, da sieht man halt, Trennlinien, die sind sehr festgefahren. Ein bisschen mehr Empathie auf allen Seiten wäre schön. Ja. Ne? Da dürfen sie schon da zusammen protestieren und dann gibt es trotzdem solche Querelen. Ja, also wie gesagt, jüdischen Aktivisten, sie sind jetzt nicht Teil von diesem System Change Camp gewesen, aber die hatten auch eine Genehmigung, dort halt zu demonstrieren und Plakate anzubringen und so. Ja. Ich finde das überhaupt scheiße, wenn Leute die öffentlichen Grünanlagen wochenlang vollkacken. Nur weil sie da ihrem Hobby nachgehen. Ich kann auch nicht irgendwo einfach campen, aber wenn ich mir irgendeine dumme Idee überlege, weswegen ich da campe, kann ich dann auf einmal alles machen. Das ist total idiotisch. Es sollte Flächen für sowas geben, Protestcamp-Flächen zwischen so Industriebrachen. Ja, nicht so grundsätzlich. Ich verstehe zwar den Gedanken, den du da äußerst, aber... Ja, so Protestzonen und sowas, das kennen wir ja schon. Von Corona und demonstrieren sowas. Kann man ja, aber man muss ja nicht über mehrere Tage am gleichen Ort rumlungern, den Anwohnern den Park kaputt treten und halt, nee, sehe ich einfach nicht. Sehe ich kein Recht drauf, auf eine dauerhafte Versammlung über mehrere Tage unter Nutzung öffentlichen Geländes. Ja, also ich habe mich jetzt nicht so tief eingelesen, wie da die Organisation ist und wie auch die Geldgeber sind und ich habe halt nur geguckt, dass das alles halt mit Anmeldung erfolgt und dass da, ja. Ja, und allein schon der Name, also ich habe ja auch einen Artikel dazu eingereicht, meiner ist von der Hessenschau, System Change Camp. Kann sich jemand vorstellen, was passieren würde, wenn die Jugendorganisation der AfD ein System Change Camp veranstaltet? Wir wollen das System ändern. Das wäre sofort beim Verfassungsschutz und wäre Futter für das nächste Verbotsverfahren. Wenn das solche Leute machen, ist das Folklore. Und wenn die dann da halt irgendwie auch noch Palästina-mäßig unterwegs sind, das ist alles Folklore. Ne? Ich finde es ganz lustig, sie haben halt gesagt, diese Bilder haben sie abgerissen, weil auf den Bildern waren Nationalflaggen zu sehen und die sind im Camp nicht geduldet. Wir können mal runterscrollen, da ist ein Bild von dem Camp. Nationalflaggen sind nicht geduldet, immer dran denken. Oder wir scrollen nicht runter, wenn das Chris gerade nicht da ist, vielleicht. Keine Ahnung. Die Hessenschau schreibt hier, es klingt ein bisschen nach einem linken Debattierclub unter freiem Himmel. Doch dem eigenen Anspruch nach geht es um dem Teilnehmen um das große Ganze. In unserem Programm und uns geht es generell darum, dass wir möglichst viel von den Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft ansprechen, darüber diskutieren, wie können wir das verändern und deswegen auch einen System-Change, einen grundsätzlichen Wandel in der Gesellschaft mitgestalten, erklärt Camp-Sprecher Sebastian Blessing. Oh, das ist naiv. Die im Moment vielleicht wichtigste Frage, wie lässt sich ein Systemwechsel von rechts verhindern? Wir sagen, es gibt linke Perspektiven, die da gesetzt werden können. Wir sind die Menschen, die diese Perspektiven einbringen in die Gesellschaft. Das Camp dient nicht nur dazu, Debattenräume zu öffnen, sondern auch Lösungsansätze nach außen zu tragen. Ja, eure Lösungsansätze kenne ich. Schluss machen mit diesen Motoren und auch Industrie brauchen wir nicht. Wir leben alle irgendwie von Öko-Coaching und so. Das sind eure geilen Ideen und irgendwie kein Eigentum mehr. Dann braucht auch keiner mehr ohne was sein, ja. Doch nicht überall stößt die linke Raumnahme in einem der größten Frankfurter Parks auf Verständnis. Schon zu Beginn des Camps hatten FDP, CDU und Bürger für Frankfurt kritisiert, dass das Naherholungsgebiet den Anwohnern 2 Wochen quasi entzogen würde. Das Frankfurter Ordnungsamt zählt mittlerweile 60 Beschwerden über das Camp. Für besonderen Unmut sorgte zudem die Absperrung mehrerer Spielplätze. Eine Vorsichtsmaßnahme, um Verunreinigungen und Beschädigungen zu vermeiden. Zugleich wurde das Campgelände mit Bauzäunen umgeben. Sehr zur Verwunderung der Organisatoren. Da wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Uns regen die Bauzäune genauso auf wie die Nachbarschaft. Es war vorher nie von Einzäunung und Spielplatzsperrung die Rede. Ja, wir können mal gar nicht irgendwie Karussell fahren in der Zeit. Wir hatten uns schon so oft hier auf die Pferde gefreut, die man so vor- und zurückwischen kann. Und jetzt haben wir hier unser Camp und dürfen die Pferde nicht benutzen. Ja, und die jüdische Gemeinde Frankfurt sagt halt, dass es durchaus auf zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen dieses Camps bekommen problematische und extremistische Organisationen eine Bühne und es wird unwidersprochen und einseitig gegen Israel gehetzt. Dass dies ausgerechnet im Grüneburgpark mit seiner jüdischen Geschichte geschehen kann, ist eine Schande für Frankfurt. Ja, und dann erzählen sie halt auch die Geschichte von dem Mann, der angegriffen worden ist. Ja. Und wie gesagt, das waren die Nationalflaggen auf den Bildern, die sie total rasend gemacht haben. Ich weiß nicht, Chris, wenn du jetzt nochmal runterscrollen kannst, wenn du wieder da bist, könntest du nochmal das Bild zeigen. Ne? Die Nationalflaggen, die gehen gar nicht. Also die dürfen nicht auf den Bildern sein, dann müssen wir die abreißen. Und hier sehen wir halt, wie das Camp selber aussieht. Ukrainische Linke Initiative, Free Palestine und ja, Palli-Flagge. Das ist eine Flagge. Das ist eine Fahne, eine Landesfahne. Ja. Nun. Ja gut, das können die dann ausschließen als Landesfahne, wenn sie das Land nicht anerkennen. Ne? Ja, das Land gibt es ja gar nicht, also ist keine Nationalfahne, meinst du? Ja. Ja. Am kommenden Dienstag soll das Camp dann abgebaut werden. Ich denke, die Menschen in Frankfurt, die sind eh schon gebeutelt, die brauchen nicht noch so ein Camp. Berlin, Berlin, Berlin streicht endlich das M-Wort. Das M-Wort, wo ist der Artikel? Moment mal, was mag denn das M-Wort sein? Ja, Lumumba. Was ist das? Ja, in Wahrheit ist es natürlich hier Moa, aber ich will ja, vielleicht ist es ja auch was anderes. Es könnte ja auch Mutter sein. Mehrwert. Mutter ist Mutter. Ja auch oft im Mutter ist auch sehr unbeliebt. Milliarden. Die werden jetzt abgeschafft, Millionen auch gleich. Dann sind nicht mehr so viel Reiche da. Mainz könnte auch, also alles ist Mainz dein. Muss wieder römisch werden. Unsers. Was lange währt, wird endlich umbenannt. Am 23. August 2025, also gestern, wird die Anton-Wilhelm-Amo-Straße eingeweiht. Seit über 30 Jahren streiten BerlinerInnen für diese Umbenennung. Für die Straße, die von den meisten entweder Möhrenstraße oder schlicht M-Straße genannt wird. Den meisten. Source. Ja, aber Studie, Befragung. Den meisten schwarzen Theaterregisseurinnen, die auch eine Kolumne bei der Taz haben. Die machen das so, ja. Die meisten, ne. Ja, der Witz war ja, dass ja ausgerechnet dieser Anton Wilhelm Amo, der hat das ja selber auch benutzt in seinen wissenschaftlichen Texten, das Wort Moa. Und es gibt so ganz komische Gerüchte, dass seine Familie am Ende vielleicht nur das Geld hatte, ihn da auf die Uni zu schicken, weil sie andere Menschen verkauft haben. Was natürlich irgendwie ein Eigentor wäre. Aber gut, macht mal. Die Umbenennung ist eine große Erleichterung und ein Erfolg, der gefeiert werden muss. Es ist aber auch ein Abschied. Viele Menschen hat das Streitende für die Umbenennung über die Jahre zusammengebracht. Ja, und die dürfen sich jetzt nie wieder treffen. So ist ja das Gesetz für Initiativen. Wenn du dein Ding dann durchgesetzt hast, darfst du nie wieder Kontakt miteinander haben. Ist ja so. Oh Gott, oh Gott. Und schon in den 90ern hat die afrodeutsche Lyrikerin Mai Ayim vor dem Schild zum gleichnamigen Bahnhof einen weißen Schokokuss verspeist. Ja? Merkt ihr die Schwere dieser das Performance? Das ist sehr deep, würde ich sagen. Das jetzt mein ganzes Mindset ist resettet. Und, das ist ungefähr so deep, wie ein 14-Jähriger halt sein kann. Ja. Während der Black Lives Matter-Proteste gingen große Demonstrationen, hauptsächlich von jungen Erwachsenen und SchülerInnen gestaltet, bewusst durch diese Straße und überklebten symbolisch ihren Namen. Ja, von SchülerInnen, ja, denen ihr das erzählt habt, dass das halt böse, böse ist. Und dann haben die euch das geglaubt. Das ist wirklich eine tragische Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, über Propaganda. Ölstriche über das O zu malen, war ein beliebter Mikroaktivismus von PassantInnen. Mikroaktivismus. Ja, sie hätten sie auch einfach in Möhrenstraße umbenennen können. Das wäre wahrscheinlich weniger kontrovers gewesen. Das wäre vor allem lustig und das hätte ein Augenzwinkern gehabt und vielleicht hätte man sich darauf einigen können, aber das geht nicht. Das Bewusstsein dafür, dass man rassistische Straßennamen auch ändern kann, ist in den vergangenen 30 Jahren gestiegen. Besonders schwarze WissenschaftlerInnen, Organisationen wie die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, aber auch KünstlerInnen haben dazu beigetragen, das Problembewusstsein zu schärfen und Alternativen aufzuzeigen. Unsere Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor eurem Mikroaktivismus. Alter Schwede. Ach, Propaganda. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Straßenschilder sind eben nicht nur Orientierungspunkte in der Stadt. Der Name auf einem Straßenschild zeigt uns nicht nur, wo wir gerade stehen, sondern auch, wer wir sind oder welche Gesellschaft wir sein wollen, wen wir ehren. Veranstaltungen rund um die Amorstraße und Aufklärung zur kolonialen Spur im öffentlichen Raum wird es weitergeben. Ab jetzt gibt es auch eine Protestgeschichte zu erzählen. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Wer bisher Striche über das O gemalt hat, kann zukünftig ein paar Herzchen für Amo dalassen. Ihr mit eurer scheiß Symbolpolitik, ihr macht mich krank. Ich möchte kotzen, ganz ehrlich. Das möchte ich. So sieht's wohl aus. Und die Frage bleibt, was macht jetzt eigentlich hier Billy Idol in der Mitternachtsstunde? Moor. Macht er weiterhin. Der lässt sich das nicht verbieten. Ja, und lustig ist ja auch, warum hieß die Mohrenstraße überhaupt? Die Mohrenstraße, ja. Die Mohrenstraße ist eine der ersten Straßen Berlins gewesen, die es überhaupt gab. Eine der ersten dokumentierten, irgendwann 17. Jahrhundert, sonst irgendwas. Und da lief eine Mauer entlang an dieser Straße. Und ja, ich sag mal, wie die Rechtschreibregelungen damals halt nun mal so waren und wie das halt so überlieferungstechnisch ist, ist die Geschichtsforschung sich nicht so ganz einig, ob das jetzt überhaupt Moor als Moor gemeint war oder ob vielleicht einfach nur auf die ehemalige Mauer angespielt werden sollte. Naja, aber lieber mal sicher, auch nur mal sicher gehen. Ne? Eigentlich ein ziemlich genialer Schachzug von Chris, diese beiden Artikel in dieser Art und Weise zu arrangieren, muss ich sagen. Hätte ich mal selber. Vielen Dank. Manchmal denke ich mir auch was bei Dingen. Ob es in diesem Fall der Fall war. Missing Texas Woman, Cora Taylor, found living in Lost African Tribe in Scotland. Ja, meine Damen und Herren, die New York Post ist wieder da. Also, die vermisste texanische Dame Cora Taylor wurde lebend gefunden, und zwar in einem verlorenen afrikanischen Stamm in Schottland. Ich hab die Überschrift gesehen, wusste, den nehme ich mir. Ja. Also die Frau wurde von ihrer Familie als vermisst gemeldet und die Behörden von Jedburgh in Schottland haben jetzt festgestellt, dass sie dort lebt, und zwar im sogenannten Kingdom of Kubala. Was es alles gibt. Ja, und dieses Kingdom of Kubala besiedelt dort in der Nähe von Jedburgh einen Wald, der ihren Vorfahren vor 400 Jahren gestohlen wurde, und sie fordern den jetzt zurück. Geil. Wir haben da einmal König Athene, 36, früher Opernsänger. Seine Frau, Filme da, oder? Seine Frau, Königin Nandi. Und ihre Hofdame Asnath. Und ihr werdet nicht glauben, was die britischen Behörden rausgefunden haben. Asnath ist niemand anderes als Cora Taylor aus Texas, die von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde. Ehrlich. Das ist in Schottland, ja? Also, was die Behörden von Großbritannien angeht, bin ich offensichtlich nicht vermisst, sagt sie. Ich bin erwachsen, lasst mich in Ruhe, ich bin kein Kind. Ja. Und die Gruppe lässt weiter verlauten, sie würde die örtlichen Gesetze nicht anerkennen, seien aber auch schon verfolgt worden von Leuten, die ihre Wege nicht verstehen. Also, ja. Sie haben mehrmals gesagt bekommen, sie sollen den Wald verlassen. Ja. Es gab sogar einen Angriff auf ihr Camp und ihr Zelt wurde angezündet. Aber sie erkennen halt die lokalen Gesetze nicht an, sondern nur die ihres Gottes. Der Jahova heißt. Jahova heißt. Sehr schön finde ich, wenn du nochmal das zweite Bild zeigen würdest, bitte ein Stück hoch, wo sich jemand so verbeugt. Also hier, das war schon hier. Also das ist die Dame, die Hofdame, die dem König eine Gabe anbietet, und zwar Iron Brew und Shortbread Sticks, also klassische schottische Dinge. Ja? So Abendessen. We live a very simple life of returning to innocence, sagt King Athene. We connect to nature. We connect to the trees around us. We get grounded every morning. We bath in the spring water. We are living a simple life of relying daily on the Creator for food, shelter and clothing. We live in a tent without walls, but we are not afraid of anyone, for we have protection of the Creator, Jehovah. Und das klappt im Winter auch, ja? Ich weiß es noch nicht so ganz. Also, many people do not have the eyes to see and the ears to hear. They see things and they judge without understanding. This includes the government of Great Britain, who say that culture and religion is tolerant in Great Britain, but the kingdom of Kubala has suffered trials and tribulations at the hands of the authorities, who do not understand or tolerate. But the kingdom of Kubala cannot be destroyed, for we are held by the creator of the heavens and earth, our God. Until then, no one will be able to destroy the kingdom of Kubala. Ja, nun, also und vor 400 Jahren war es also so, dass die Vorfahren von dem Mann vertrieben wurden aus Schottland und Großbritannien, und dann wurden sie in Gefangenschaft genommen. Und jetzt nach 400 Jahren ist er halt zurückgekehrt, um am Ort seiner Familie wieder sich anzusiedeln. We are the lost tribes of Hebrews and have returned to claim Scotland as our homeland, a land stolen by Elizabeth I 400 years ago, when she deported all black people from Scotland and England who were not Africans, but natives of the land. So. Jacobites were black from their ancestor Jacob, Jacobo, a black man. According to a prophet, Jerusalem is Scotland, and that he is seed and offspring of David, the Messiah. The old world is going, the second exodus has begun, only those who live off-grid in tabernacles will be saved as we enter the millennium kingdom of Kubala, and the world is left behind. Ja, das sah nicht irgendwie reich, ja. Die schottische Polizei sagt, ja, wir arbeiten hier mit dem Grenzschutz zusammen, und also wir haben denen schon mehrmals Häuser angeboten oder Wohnungen angeboten und andere Dienste, aber die wollen sie nicht. Und du kannst nochmal ganz runter scrollen, ich finde, das letzte Bild vom König ist da nochmal sehr eindrucksvoll, wenn man gerade gehört hat, wie er so die Welt sieht und von wem er beschützt. Nee, noch weiter. Noch weiter ist ein Porträtbild vom König noch am Ende. Das finde ich sehr. Also damit haben wir es zu tun. Ist klar, ein Schotte, ne? Sehen wir. Die gute Kaura, wie sie ja, also im Endeffekt sind das ja Reichsbürger, ne? Also. So eine Art, ja, so eine Art. Mit einer komischen Geschichte dabei. Ja, und oder halt hier Black Hebrew Israelites, ne? Also, ja, eben, aber ja, genau, genau, da denke ich auch schon die ganze Zeit zu. Ja, Black Hebrew, da haben sie sie mal gefunden. Aber sie sind aus Schottland. Ja. Hat gar nichts mit Amerika zu tun, seltsam. Und in Schottland haben schon immer schwarze Menschen gewohnt, bis Elisabeth I. damals alle Schwarzen Großbritannien mitgenommen und nach Afrika gebracht hat. Wahrscheinlich Schottland, die gehören dahin. Aber eigentlich waren das hier Mekurungu oder so. Ja. Okay, aber der Highlander ist ja nicht. Ja. Das, ich meine, das ist ja da nicht weit. Ne? 400 Jahre sind schon an der Seite. Die alte Form der Verpartnerung ist tot. Das habe ich eigentlich nur mitgebracht, weil es da drin einen schönen neuen Begriff gibt, hier in diesem wunderschönen Artikel von Eva Bieringer, von der ich hoffentlich so bald nichts mehr lesen muss, nämlich, ja genau, Heterofatalismus. Heterofatalismus. Ne? Das ist auch Gedeihenverderb auf Hetero zurückgeworfen, ja. Das ist wohl so, wenn man hetero ist, ne? Verflucht zum hetero sein. Genau. Ja. Er will sich nicht binden, nicht zusammenziehen und bestimmt noch kein Kind. So viele Frauen verzweifeln an der Ambivalenz der Männer, dass es mittlerweile einen Begriff für ihr Leiden gibt. Heterofatalismus. Aber wohin mit dem Begehren? Ja, ne? Ich finde das so geil. Heterofatalismus, das ist jetzt ein neuer Trend und Frauen... Die schreiben mir wirklich davon, dass Frauen jetzt irgendwie öfter halt einfach Hobbys nachgehen und ihr Ding machen. So. Wisst ihr noch, als Männer das mal gesagt haben und gesagt haben, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg und machen jetzt unser Ding, da waren das auf einmal böse, rechte Andrew Tate-Fans und was weiß ich. Aber bei Frauen ist das Heterofatalismus ist natürlich was, was worunter sie leiden. Was auch sonst. Ja, ja, ja, für Männer gibt es jetzt zur Not die Etablissements, ne? Ja, gibt doch Rodriguez Fascinatas von ja. der Agentur Senora Fuck. Den kann doch jeder Frau anrufen. Der kommt dann mit Sekt und Gummihandschuhen und. Hast du nicht Jazz Club gesehen? Nee, ich glaube nicht. Einer der wichtigsten deutschen Filme, die je gemacht worden sind. Okay. Und Rodriguez Fascinatas ist nur eine 3-Minuten-Figur, aber Helge ist in Hochform. Okay. Großartiger Mann. Genau, also eine absolut naheliegende Frage. Kann man eine Feministin sein und gleichzeitig Männer toll finden? Natürlich. Dem Feminismus geht es ja nicht um den XY-Chromosomenträger als Hassobjekt. Da hast du aber nicht alle Feministinnen gefragt, Eva. Dem Feminismus, blablabla, das hatte ich schon, sondern um den Kampf gegen das Patriarchat. Ein System, das nicht nur Frauen, Queeren und non-binären Personen schadet, sondern auch den meisten Männern, den Homosexuellen, prekär Lebenden, von einer Behinderung betroffen, also eigentlich allen außer weißen Heterosexuellen in seinem besten Lebensjahr. Aha. Das Patriarchat zu hassen, heißt also nicht Männer zu hassen. Viele Feministinnen sehen netterweise sogar davon ab, es mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Diskriminierung, Sexismus, körperliche Gewalt. Ich kann nicht mehr. Frauen würden ja nie diskriminieren. Die würden nie sexistisch sein. Was ist denn Kill All Men? Ist das nicht sexistisch in irgendeiner Form? Nein. Körperliche Gewalt, was ist denn Kill... Ja, egal. Valerie Solanas. Huh? Valerie Solanas? Ist euch ein Begriff? Frauen machen sowas nicht. Nein, hast du recht. Ja, dann geht es um Südkorea. Aber Südkorea ist halt nur auch wirklich sein ganz eigenes Ding. Und ich finde, das sollte man aus der westlichen Diskussion eigentlich fast vollständig raushalten, weil es eine ganz andere Gesellschaft ist als unsere. Und diese Sachen aufeinander zu beziehen und zu glauben, man könnte das irgendwie aus dem einen fürs andere was lernen, halte ich für völligen Irrsinn. Aber gut. Da so viele Opfer hat der Feminismus derzeit zu beklagen im wörtlichen Sinne. Nie waren die Zahlen häuslicher Gewalt in Deutschland so hoch wie vergangenes Jahr. Woher kommt denn das, fragt die Gans. Woher kommt das, fragt die Gans auf dem zweiten Bild. Noch immer stirbt fast jeden Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner vom Mental Load über Femizid, vom Gender Pay Gap bis zum Gender Pain Gap. Als rationaler Mensch kann man sich jedes Mal sagen. Das ist ein Weltplus-Artikel, ja. Ja, es ist das Patriarchat und trotzdem sind es halt auch Männer. Ach, eben oben hast du noch gesagt, das Patriarchat. Jetzt sind es aber auch Männer. Das ist ja nicht so der Bieringer hier in dieses Artikel. Nee. Hinzu kommt, was sich auf dem Datingmarkt abspielt. Kann ich dir nochmal kommentieren und dann mein Abo kündigen? Hinzu kommt, was sich auf dem Datingmarkt abspielt. Ganz schlechte Karten haben diejenigen mit Kinderwunsch. Oh Gott, da gehst du doch auch nicht auf Tinder oder irgendein so ein Scheißdreck. Seid ihr eigentlich alle bekloppt? Irgendwann heißt es bei Bumble. Und bekanntermaßen ist irgendwann ein dehnbarer Begriff. Andere sagen wenigstens gleich, dass sie keinen Bock haben. Aber auch diejenigen, die Lust auf zwei statt Dreisamkeit haben, können sich auf was gefasst machen. Etwas wird geghostet, gebencht, georbitet, was das Zeug hält. Ja, warum lasst ihr euch auf den Zirkus ein, frage ich mich. Ist es so unsagbar wichtig, da in diesem Ding dabei zu sein, anstatt einfach mal zu gucken, wo man jemanden findet, der vielleicht nicht auf so einer App unterwegs ist, um was zum Poppen zu finden. Mann. Ich meine, wenn ich auf den Fischmarkt gehe, dann werde ich da halt wahrscheinlich zum großen Teil Fisch bekommen. Und halt eben nicht Schnitzel an jedem Stand. Bekanntschaften melden sich nicht mehr, parken einen auf der Wartebank in Erwartung eines besseren Matches oder umkreisen einen aus sicherer Entfernung. Auch nochmal der Fairness halber. Auch Frauen sind Sittenstrolche, auch männliche Freunde erzählen Geschichten dieser Art. Und doch ist das Verhältnis ein anderes. Die Soziologin Eva Ius, Autorin von Büchern wie Warum Liebe wehtut, stellt fest, es gibt heute keine andere soziale Beziehung, die so viel Unsicherheit verbreitet wie die Liebe. Oh, ein Kalenderspruch, Eva, wie schön. Toll, den hast du schön rausgesucht. Ja, dann sagen sie, das ist jetzt Heterofatalismus. Wo sind die Kerle, die wirklich das harte Zeug auf die Reihe kriegen? Zum Beispiel das Haus verlassen, um Sex zu haben. Ja, das sind die wichtigen Sachen. Eben ging es noch um Kinder. Jetzt soll er dich irgendwo im Park vögeln. Okay. Ich meine, klar, geht beides. Aber was genau willst du eigentlich? Und das ist, glaube ich, das größte Problem bei Frauen. Mixed Signals. Aber macht ja nichts. Eine Freundin klagt über die einjährige Situationship. Wer solche Worte benutzt, alter Schwede, ey. Der sich einfach nicht committen will. Mit einem Kollegen, der sich einfach nicht committen will. Eine andere über ihren Partner, der weder zu einer gemeinsamen Wohnung noch einem Kind bereit ist, noch nicht, denn wohl dosiert um sich haben will er sie schon. Eine dritte, dass sie zwar irgendwie schon ein Paar sind, er das aber auf keinen Fall so labeln will und wieder und immer mal wieder tagelang nicht erreichbar ist. Noch was, alle diese drei Frauen können diese Sache sofort beenden, indem sie einfach sagen, das ist nicht das Richtige. Das will ich nicht, das möchte ich nicht. Überhaupt kein Problem, die Frauen sind frei. In anderen Kulturen ist das nicht so. Das alles ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass es Männern in monogamen Beziehungen besser geht. Sie physisch und mental gesünder sind und insgesamt ein bequemeres Leben haben, weil die Care und emotionale Arbeit mehrheitlich nicht an ihnen hängen bleibt. Ja, da haben wir es auch mal wieder. Das ist ja der Grund, warum es diesen Artikel geht. Weil irgendwelche Männer, die haben wollen und diese exklusiv für sich haben wollen und die das nicht brauchen, weil sie sich die aussuchen können, die wollen sie damit ansprechen. Es geht nicht um die anderen Leute oder so. Es geht nur darum. Es geht nur darum von wegen so, ja, aber macht ihr nicht genau das, was wir wollen? Dass wir einen Artikel schreiben, dass ihr nochmal mehr das machen sollte, was wir wollen, weil es ist ja eigentlich für alle das Beste, oder? Ja, guck mal. Gute Ergebnisse irgendwie. Bla bla. Ja, lol. Ja, und die Taz-Autorin Laura Cantoni formuliert es so: Ich bin 31, heterosexuell, habe in den letzten Jahren immer wieder auf Dates verzichtet, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war oder keinen Bock hatte. Doch diesmal fühlt es sich anders an. Nicht nach einer Pause oder Detox, sondern nach einem Schlussstrich, weil es reicht. Statt Geistern nachzutrauen, gehen die Ausgenüchterten ihren Hobbys nach, setzen sich Lebensziele und pflegen ihre Freundinnenschaften gerne auch in Form von physischer Zuneigung. Wobei aus Umarmung und Handhalten bisweilen mehr wird. Oh, Political Lesbianism oder was ist jetzt hier los? Ich date gerade eine heiße Biologin, schrieb meine Freundin B. vor kurzem. Schon seit einigen Jahren lebt sie ihre lesbische Seite aus und weiß viel Positives zu berichten. Ja, zum Beispiel, dass in lesbischen Beziehungen im Schnitt mehr häusliche Gewalt vorkommt als in heterosexuellen. Wusstest du das, Eva? Zudem sind Frauen viel seltener von Alexithymie betroffen, der Unfähigkeit, ihre Gefühle zu erkennen und zu bewerten. In homosexuellen Beziehungen, so meine Vermutung, ist nicht nur die Care-Arbeit gerechter aufgeteilt, sondern auch die emotionale oder hermeneutische. Mit diesem Begriff meint die Philosophin Ellie Anderson das Lesen der anderen Person, das Hineinfühlen in sie, worin Frauen sehr viel besser sind. Ja, genau. Alter Schwede. Auf jeden Fall. Ja, Alter ja, Schwede. Genau. Alle und Frauen sind sehr viel besser. Kannst du mal mit meiner Ex reden, ja, die mich komplett zerstört hat, ohne jegliches Mitgefühl? Kannst du mit der mal reden? Diese Leute sind halt immer der Meinung, dass alle anderen auch genauso denken, wie sie ihnen das zuschreiben. Ja. Und deswegen sind sie der Meinung, ja, wir sind so gut, wir können das so gut. Keiner kann das so gut wie wir. Alle anderen denken genauso, wie wir das denken. Und es ist nicht irgendwie so, dass wir einfach unsere Ideen irgendwie vollkommen überschätzen, welchen Wert die eigentlich haben, sondern... Ja, genau, wir wissen alles, wir können alles sehen und wir wollen, dass die Leute mit uns sich für uns committen, weil in Beziehungen die häusliche Gewalt höher ist. Oder warum? Also, bla bla bla, wir wollen es so haben, wie wir es halt haben wollen. Gibt's uns. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Alles schön und queer? Leider lässt sich Begehren in kein Theoriekonzept pressen. Eine Alternative zum gleichgeschlechtlichen Daten oder dem Zölibat hat Jane Garnett parat. Vielleicht notierte sie, gehe es bei Heterofatalismus weniger um das Verzweifeln am Mann als am heterosexuellen Beziehungsmuster. An der immer gleichen Konstellation Liebesbedürftige versus Bindungsunwilliger. Du bist echt von allen guten Geistern verlassen, Eva. Ich hoffe für dich, dass du noch sehr jung bist und noch nicht viel gesehen hast. Aber das ist ein Witz. Das ist ein kompletter Witz. Ja. Also, das ist immer die Konstellation liebesbedürftig. Ich meine, wo kommen Incels her zum Beispiel, wenn es nur diese Konstellation gibt in deinem Kopf? Vielleicht braucht es also keine sexuelle Umorientierung, sondern eine Neuauflage der Art, wie zwei sich begegnen. Die alte Form der Verpartnerung ist tot und eine neue muss noch geboren werden, so zitiert Garnett eine Freundin. Hoffen wir, ja, dass das nicht nur Frauen den Geburtsschmerz spüren das müssen. Das klingt schon wieder nach dem Herrn Bukharin. Und so. Ja, das ist typisch wie der Kommunismus. Ja. Ne? Wir schlagen es kaputt und dann gibt es irgendwie so eine Geburt. Schauen wir mal. Genau. Ja. Und es wird auch geschossen werden. Ja, aber freut euch, weil wir haben es ja schon erkannt, dass wir es sterben lassen müssen und was Neues bauen. Das ist ja der erste Schritt in die Utopie, die auf jeden Fall kommen wird und auf jeden Fall besser für alle sein wird, bis die ganzen Schmerzen natürlich, die müssen wir erstmal durchstehen. Aber wenn wir das einfach mit den Schmerzen einfach drastisch genug machen, dann wird der Schmerzbereich bestimmt auch klein gehalten werden. Der neue Mensch kommt und die Geburt fertig ist. Naja, die Lösung liegt ja auf der Hand. Wir brauchen einfach ein Tinder, was vom Staat betrieben wird. Dann wird alles gut. Natürlich streng reguliert. Und wenn du da ghostest, schreib ich dann die Esken an oder so. Hey, sie haben da geghostet, dass ihre Sozialkreditpunkte fallen jetzt. Stimmt, damit könnte man das sehr gut verbinden, ja. Partnerschaftspunkte quasi, pp. PowerPoints. Ja, der alte Troll, nenne ich ihn ab jetzt nur noch, nach dem letzten Post, den er da gemacht hat, mit dem KI-Bild von ihm, wo er gesagt hat, okay, ich muss da in die JVA. Eine Stunde vorher mache ich eine Pressekonferenz. Ja, im Endeffekt... im Juli 2023 wurde er ja verurteilt, der Liebig, wegen Volksverhetzung, Billigung eines Angriffskrieges, Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz, üble Nachrede, Beleidigung, 18 Monate Haftstrafe muss er antreten. Und knapp ein Jahr nachdem das Urteil verkündet wurde, hat er ja seine formell rechtliche Geschlechtsänderung durchgezogen nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz. Und das hat ja natürlich zu einiger Aufregung geführt. Oh, ne? Und jetzt ist es im Endeffekt so, ja, er hat ein Schreiben bekommen, er soll dort in der JVA den Haft antreten. Aber die Behörden sagen, das ist erstmal richtig. Ja, weil wir haben den Vollzugsplan, den sächsischen Vollzugsplan. Er ist personenschutzrechtlich als Frau zu behandeln und wohnt in Sachsen, sodass der sächsische Vollstreckungsplan heranzuziehen ist. Das heißt, er kommt erstmal dahin, aber die endgültige Entscheidung der Zuordnung in ein Frauen- oder Männergefängnis liegt bei der JVA zum Zeitpunkt des Haftantritts selbst. Das heißt, er geht auf jeden Fall erstmal dorthin, aber es kann sein, dass sie da entscheiden, ja, nee, du kommst jetzt doch woanders hin. Und zwar, die JVA Chemnitz erklärte, man habe jahrelange Erfahrung im Umgang mit trans-, inter- und non-binären Personen und damit verbundenen Einzelfallentscheidungen, auch wenn diese Begriffe noch nicht geläufig waren. Es geht hier im Endeffekt darum, dass die Mithäftlinge dass halt das Recht abgewogen wird des Häftlings oder ja, des Häftlings oder was ist eigentlich die weibliche Form von Häftling? Häftlingin? Naja, der weibliche Häftling und die anderen weiblichen Häftlinge, welches Recht wiegt schwerer? In besonderen Zweifelsfällen, etwa bei möglichen Verschieben einer Geschlechtsidentitätsfrage zur Beeinflussung von vollzuglichen Entscheidungen, kann eine ärztliche oder psychologische Stellungnahme eingeholt werden. Und also er wird auf jeden Fall erstmal zu diesem Gebäude gehen und reingehen. Also wird er seine treue Pressebilder bekommen, die er haben will, die sie haben will, keine Ahnung. Und aber es kann sein, dass er dann danach nochmal verlegt wird. Ne? Was ja auch interessant ist, wenn man diesen psychologischen Gutachtenprozess anguckt, kann ich mich erinnern, da gab es eine kleine Welle des Aufschreis, weil Ungarn das ja auch macht mit einem deutschen Häftling, einer deutschen Häftlingin. Nochmal, was ist das weibliche Wort von Häftling? Ich weiß es nicht. Ja, aber ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer es ist weiterhin noch nicht entschieden, ob er wirklich ins Frauengefängnis kommt. Er wird es betreten und eine Nacht vielleicht da bleiben. Vielleicht kommt er dann auch wieder woanders hin. Es bleibt spannend. Ja. Gucken, ob er auch ein Buch schreibt. Ja. Sie. Was auch immer. Ja. Ja, und dann gab es ja in Ludwigshafen die ganze Posse um den Oberbürgermeisterkandidaten. Da ist es im Endeffekt so, dass ja, der nicht zur Wahl zugelassen wurde und dagegen geklagt hat und nicht bestanden hat. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass es halt diese Wahlkommission gibt. Die Wahlkommission hat beim Verfassungsschutz angefragt, hat dort ein achtseitiges Dossier, glaube ich, bekommen, explizit über den Herrn, nicht allgemein. Nee, ein elfseitiges Dokument, das vom Wahlausschuss angefordert und vom Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar die Punkte, die bedenklich sind. Er hat öffentlich wirksame Beziehungen zum Kompaktmagazin. Er hat sich online für den sogenannten Stolzmonat engagiert. Er verkehrt mit zahlreichen Mitgliedern der aufgelösten Revolte Rheinland und der Jungen Alternative auch aufgelöst. Also das sind die Punkte. Und auf diese Punkte wurde sich gestützt und es wurde halt gesagt, okay, die Verfassungstreue kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden und deswegen wird er nicht so weit zugelassen. Dagegen hat er geklagt und dann hat sich das Gericht auf einen Rechtsgrundsatz berufen, wenn es um Wahlen geht. Entscheidungen und Maßnahmen, die unmittelbar das Wahlverfahren betreffen, sind ausschließlich mit den gesetzlichen Rechtsbehelfen anzufechten, also im Endeffekt nach der Wahl. Da eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass eine Wahl nicht zum geplanten Termin durchgeführt werden kann, und damit Chaos verursacht werden könnte und so das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie geschwächt wird, ist dieses Verfahren anzuwenden. Also da geht es halt darum, wieder das Recht der Einzelpersonen gegenüber das Recht der Mehrheit der Wählenden und zu wählenden Personen. Und da wird halt gesagt, okay, da gibt es nur den Rechtsbehelf hinterher. Und nur bei einem extrem offensichtlichen Fehler, ein Beispiel wurde hier genannt, bei einer Bürgermeisterwahl wird eine Person zur Wahl gestellt, die nicht in dieser Stadt wohnt, und deswegen sagt der Wahlausschuss, diese Person darf nicht stattfinden. Das wäre ein offensichtlicher Fehler, der gelöst werden könnte. Aber sowas liege hier ja nicht vor, und der Fehler, der angeprangert wird vom Kläger, ist nicht mehr offensichtlich, denn es liegt ein erheblicher Prüfungs- und Begründungsaufwand vor. Und das sei einfach nicht zeitlich zu gewährleisten, weil die Wahl verschoben werden könnte. Und deswegen wird gesagt, erst bitte nach der Wahl klagen. Ob diese Klage erfolgreich sein wird, sie wird wahrscheinlich auch wieder wegen Geringfügigkeit und wegen der Abwägung der Einzelpersonen gegenüber der Mehrheit der Wählenden abgeschmettert werden. Außer es gäbe irgendwelche erschütternden Gründe. Also wenn die Leute im Wahlausschuss, wenn denen irgendwie nachgewiesen werden könnte, die hätten sich abgesprochen, das zu machen, oder die wären beauftragt worden, so zu handeln, wenn es da effektive Beweise für gäbe oder sowas. Ja, könnte jetzt mal drüber nachdenken, ob sowas gibt. Ja, und so viel zu dem Fall. Ne? Also da passiert nichts mehr vor der Wahl. Und nach der Wahl, ja, wird da klagen, aber es wird nichts bei rumkommen. Meine Prognose. Schlecht. Und ja, wie diese Wahlausschüsse zusammengestellt werden und welcher Einfluss auf diese Wahlausschüsse ausgeübt wird, ist, denke ich mal, auch ein Teil der Diskussion jetzt gewesen. Und ja, es gibt halt sehr viele politische Pöstchen, die halt unbekannt sind, aber wir haben halt ein sehr kompliziertes System, was ja auch so kompliziert ist, damit die Wahl gerecht zugeht, aber wie diese einzelnen Gremien überhaupt zustande kommen, die dann über die Wahl wachen sollten, ja, da könnte man mal ein Auge drauf werfen, ja. Mhm. Ja, und es geht weiter um die AfD leider und um ein mögliches Verbotsverfahren der AfD. Da wurde ja eine Bund-Länder-AG jetzt gegründet. Das ist eine Bund-Länder-AG, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum weiteren Umgang mit der AfD auf Bund- und Länderebene. Ja, wie soll mit AfD-Politikern verfahren werden? Dürfen die in irgendwelche Parlamentsgremien gewählt werden? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das zu verhindern? Jetzt mal ungeblümt gesagt. Und unter anderem, zwar nicht auf der offiziellen Agenda, aber die SPD fordert des Weiteren, dass die Bund-Länder-AG schon konkret Belege für eine Verfassungswidrigkeit der AfD zur Vorbereitung eines Verbotsverfahrens sammeln soll. Also das ist quasi eine Sache, die jetzt gegründet wurde, die so ein bisschen unterm Radar verlaufen ist, meiner Meinung nach. Das erstmal als Anmerkung. Das wird jetzt so ein Gremium werden, um, wie gesagt, erstmal zu gucken, wie können wir im rechtsstaatlichen Rahmen die gewählten AfD-Vertreter daran hindern, irgendwelche Ämter einnehmen zu dürfen. Ne? Kann man ja so sagen, ist ja genau das. Und ja, dann geht es halt auch um verschiedene Gutachten. Es kam ja mal, ich hatte ja mal ein Gutachten gezeigt, hier vorgestellt, das gesagt hat, okay, das reicht einfach nicht aus für ein Verbotsverfahren. Ja, es muss im Endeffekt, es muss ja ein konzertierter Versuch sein, etwas zu bilden, um die Verfassung umzustößen. Ne? Es fehlt im Endeffekt an qualifizierten Nachweisen für eine auf Umsetzung angelegtes Gesamtkonzept in der Partei, um die demokratische Grundordnung umzustürzen. Und da wird es auch kaum Belege für geben. Hier wurde jetzt nochmal dieses Gutachten vom Verfassungsschutz, über das wir ja schon viel geredet haben, analysiert von einem, und der hat im Endeffekt gesagt, okay, es könnte als eine wichtige Argumentation und Faktenbasis für ein Verfahren dienen. Er hat 829 Belege und Aussagen ausgewertet, und zwei Drittel dieser Aussagen könnten Nachweise für eine menschenwürdewidrige Grundtendenz der Partei als tendenziell oder möglicherweise Einschläge für ein Verbotsverfahren eingeschätzt werden können. Also sehr, sehr, sehr vage. Und ich meine, wir wissen alle, was da drin steht. Das ist, ja, es bietet Hinweise auf etwas. Es ist halt nicht konkret genug, dass es ein System aufzeigt, was halt zu einem wirklichen Verbot führen könnte. Aber ja, diese Plattform, ne, die Bund-Länder-AG zum Umgang mit der AfD, ist halt auch schon ein sehr seltsames Gremium. Aber ja, parteiübergreifend, unter Ausschluss natürlich einer Partei. Ja, okay. Kann man machen, ne? Anscheinend. Populismus ist ein Aufstand gegen die Entmachtung der Nationalstaaten. Mhm. Genau. Wo habe ich es? Da habe ich es. Das ist ein Interview mit Philipp Manow, Politikwissenschaftler an der Universität Siegen. Das tut mir persönlich leid. Da soll niemand sein müssen. Aber nun gut, so hat es ihn halt erwischt. Die NZZ spricht mit ihm hier über das Phänomen, dass Gerichte immer öfter die Politik bestimmen bzw. eingreifen. Und die NZZ fragt Herr Manow: Alte und gut funktionierende Demokratien wie Schweiz und England haben kein Verfassungsgericht. Könnte man Verfassungsgerichte anderswo nicht einfach abschaffen? Also er verteidigt sich gleich, sagt, nee, das möchte er gar nicht. Seine Stellung und Macht kritisch zu betrachten, scheint mir allerdings schon notwendig. Das wäre auch ein Schritt aus einer provinziell deutschen Betrachtung. Hierzulande sieht man ja gern die höchste Entwicklungsstufe der Demokratie verwirklicht. Das ist selbstverständlich Unsinn. Länder wie Schweiz, Schweden und Niederlande haben kein Verfassungsgericht und niemand würde ernsthaft behaupten, dort herrsche die Tyrannei. Heute habe ich es aber im Hals, herrsche die Tyrannei der Mehrheit und Minderheiten müssten in Angst und Schrecken leben. Wieso wurde ausgerechnet das deutsche Modell mit einem mächtigen Verfassungsgericht für viele andere Länder zum Vorbild? Und das ist historisch begründet. Starke verfassungsrechtliche Kontrolle war ja für viele Länder, insbesondere Osteuropa, nach 1990 enorm attraktiv, weil sie die hohe Unsicherheit ihrer Transformationsprozesse zu verringern versprach. Die sind also 89 massenhaft nach Karlsruhe und Berlin gepilgert. Hinzu kommen das Sendungsbewusstsein und internationales Standing deutscher Juristen und ein paradoxes Missionswerk. Weil wir das Land der nationalsozialistischen Verbrechen sind, erzählen wir gerne anderen, welche Lehren sie denn aus der deutschen Geschichte zu ziehen hätten. Dazu gehört das tiefe Misstrauen gegenüber der parlamentarischen Demokratie und ihren Mehrheiten. Hitler sei ja schließlich, so heißt es, auf demokratischem Weg an die Macht gelangt. Sie halten die Darstellung für falsch, fragt die NZZ nach. So geht übrigens Journalismus. Könnt ihr mal hingucken, wenn ihr das nächste Mal mit Thilo Jung da sitzen, ne? Die gängige Erzählung geht nicht auf. Nicht alle europäischen Demokratien sind in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gescheitert, auch ohne starke Verfassungsgerichte. Und die Politik hätte Hitler 1932 aufhalten können, aber nicht das Recht. Oder anders gesagt, es hätte den politischen Willen geben müssen, das Recht zu nutzen. Demokratie und Rechtszerstörung gehen immer Hand in Hand. Es ist schon fast komisch. Andere Länder sollen Lehren aus der Geschichte einer gescheiterten Demokratie ziehen, aber die Deutschen nicht die Lehren aus Ländern berücksichtigen, deren Demokratien im 20. Jahrhundert nicht gescheitert sind? Gute Frage. Also insgesamt ein wirklich gutes Interview. Es geht dann um die Lehren, die man daraus ziehen könnte. Warum das deutsche System nicht mehr funktioniert. Sie fragen in Ihrem Buch, wer schützt die Politik vor den Gerichten? Während in vielen Ländern Politiker die Gerichte herausfordern, hat man in Deutschland den Eindruck, die Parteien fügten sich schon vorauseilend dem Bundesverfassungsgericht, insbesondere in der Migrationspolitik. Migrationsfragen sind heute längst aus dem deutschen Verfassungsrecht hinausgewandert und europäisch geworden. Generell gab es zwar immer wieder Konflikte zwischen Bonn bzw. Berlin und Karlsruhe. Gleichzeitig funktionierte die alte Bundesrepublik gerade deswegen so gut, weil sowohl Politiker als auch Richter sich die notwendige Selbstbeschränkung auferlegten. Politiker fragten sich, was geht rechtlich? Richter fragten sich, was geht politisch? Das hat sich geändert. Ja. Dann fragen Sie, ob das weniger die starken Gerichte sind, sondern eher Politiker, die keine Kompromisse mehr zustande bringen. Und er sagt, ich sehe den Wirkungszusammenhang eher umgekehrt. Weil viele politische Fragen durch das europäische Recht dem demokratischen Mehrheitswillen entzogen worden sind, werden die Parteien schwächer, das Parteiensystem fragmentierter und der Einfluss der Parlamente schwindet. Der Populismus wächst, weil die parlamentarische Demokratie weniger anpassungsfähig auf neue Problemlagen reagiert. Können Sie das erläutern? Ganz konkret hatten wir zwei große Populismusschübe in Europa und beide reagierten auf die Verwerfung durch Konstitutionalisierungsprozesse. Damit meine ich die Verlagerung in die quasi unabänderlichen europäischen Verträge, die dann nur noch durch Richter ausgelegt, aber kaum mehr durch Politiker geändert werden können. Das war zuerst die Konstitutionalisierung des Geldes durch den Euro, wodurch die Länder ihre geldpolitische Souveränität verloren, aber damit auch große Teile ihrer fiskalpolitischen Souveränität. Die Folgen haben wir in der Eurokrise gesehen. Sie rief im Norden Europas die Rechtspopulisten auf die Bühne, die sagten, warum sollen wir für den Süden bezahlen? Und im Süden traten die Linkspopulisten wie Cinque Stelle, Podemos, Syriza auf den Plan. Die sagten, es ist Fremdherrschaft, wenn die EU-Troika hier einfliegt und uns vorschreibt, welche Sparmaßnahmen wir umsetzen müssen. Die zweite große Welle, in der wir uns immer noch befinden, betrifft die unkontrollierte Migration. Die Länder verloren mit Schengen und der Europäisierung des Asylrechts die Souveränität über ihre Grenzen, ohne dass sich auf europäischer Ebene ein funktionierendes Regime an der Außengrenze etablierte. Das hat sich ab 2015 dann ganz krisenhaft zugespitzt. Es ist dasselbe Muster wie in der Fiskalpolitik. Ein Politikbereich wird der Souveränität des Nationalstaats entzogen und auf die europäische, europarechtliche Ebene gehoben. Die entstehende Dysfunktionalität kann die nationale Politik durch demokratische Mehrheiten dann allerdings nicht mehr kontrollieren und korrigieren. Ja, Konstitutionalisierung führt zur Entdemokratisierung. Populismus ist so gesehen ein Aufstand gegen die Entmachtung der Nationalstaaten, weil diese in Kernbereichen keine echten Entscheidungsspielräume mehr haben. Daraus resultiert übrigens auch ein Rekrutierungsproblem. Wer will noch in die Politik gehen, wenn man dort sowieso nichts bewirken kann? Diejenigen, die politisch wirken wollen, engagieren sich in der Spektakeldemokratie dann lieber in sozialen Bewegungen wie siehe Neubauer und Thunberg. Ja, so. Und er sagt halt, auf die Frage, wie man da wieder rauskommt, sagt er, Demokratien haben einen eingebauten Mechanismus der Krisenbearbeitung und Selbstkorrektur. Wenn es nicht gut läuft, wird neu gewählt, es gibt eine neue Regierung und eine neue Politik. Wenn man die Konflikte aber auf die konstitutionelle Ebene schiebt, dann geht dieser Steuermechanismus verloren. Das ist die Dialektik zwischen Konstitutionalisierung und Krise. Die Konstitutionalisierung ruft die Krise hervor und darauf wird mit noch mehr Konstitutionalisierung reagiert. Und einen Ausweg sieht er nicht. Ja. Wenn die geltenden Regeln nicht mehr praktikabel sind, werden sie einfach ignoriert, sagt er anhand der Grenzkontrollen. Räuspern. Und dann gibt es als letzte Frage noch, hatten Sie als Bürger Vorbehalte gegenüber Brosius Gersdorf als Richterin in Karlsruhe? Ich möchte mich öffentlich nicht als Bürger äußern, sondern in meiner Rolle als Politikwissenschaftler. Da stört mich, was Frau Brosius Gersdorf über die Zulässigkeit gesagt hat, Parteien vorzuschreiben, ihre Listen geschlechterparitätisch aufzustellen. Das steht im Widerspruch zu gängiger Rechtsprechung. Ich würde das als schweren Eingriff in den Parteienwettbewerb und als schwere Verletzung des Rechts auf freie Wahl ansehen. Parteien sollten frei sein, ihre Listen so aufzustellen, wie sie es für gut befinden. Wenn ich hier von neuen Vorschriften höre, geht mein demokratietheoretischer Blutdruck sehr schnell, sehr hoch. Der Mann ist mir sympathisch, das ganze Interview ist interessant. Ja, und ich finde, er bringt die Sachen sehr genau auf den Punkt, vor denen wir stehen. Ja, Brosius Gersdorf ist ein gutes Stichwort. Jetzt gibt es ja so Stimmen, die sagen, dass sich jetzt die SPD gedacht hat, okay, ihr wollt hier diese Richterin nicht haben, die wir ausgegraben haben, wo ihr gedacht habt, dass die hier nicht sich um die Verfassung kümmert, sondern irgendwelche parteipolitischen Ziele von uns Sozialisten hier irgendwie umsetzt. Wie wäre es denn stattdessen mit einer Politikerin direkt von uns? Wäre es nicht cut out the middleman sozusagen? Das ist doch bestimmt viel. Hat es die Überlegung tatsächlich gegeben? Und ich dachte, das wäre eine Spinnerei von der Bild-Zeitung gewesen. Ja, der Barley, oder wie? Ja gut, kann gut sein, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, also vielleicht war es auch eine Spinnerei von der Bild-Zeitung. Okay. Aber da wird ja auf jeden Fall jetzt aktuell drüber geredet. Ne? Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, aber zutrauen würde ich es ihnen schon. Also würde ich es ihnen auf jeden Fall. Auch damit sie jetzt quasi sagen können, so nach dem Motto, ja, hier ist jetzt halt der nächste. Und dann regen sie sich über die auf und dann heißt es von wegen, ja, ihr wollt die schon wieder nicht haben und das ist jetzt auch eine Frau und ihr wollt ja, aber das ist doch völlig lächerlich. Die Frau ist keine, also die ist zwar Juristin und sie hat auch mal wohl kurze Zeit ein Richteramt bekleidet, aber das ist doch nicht, was wir am Verfassungsgericht wollen. Jemand, der irgendwie mal das studiert hat und mal da drin gearbeitet hat, aber den Rest seiner Zeit nur in der sozialen Hängematte des Staates gelegen hat als Abgeordneter oder was weiß ich im Europaparlament. Das ist eben gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen Leute, die ihr Leben dem Recht gewidmet haben und der Tätigkeit, es auszulegen. Nicht irgendwelche, oh, ich habe auch mal 2 Semester Jura studiert, vielleicht könnte ich da auch Verfassung. Ja, und idealerweise natürlich auch Leute, die nicht so parteiisch sind, sondern parteiisch für die Grundrechte und deren Schutz. Ja, also dass sie vollkommen ungeeignet ist, sollte ja eigentlich eben klar sein, aber ich traue es der SPD auf jeden Fall zu. Sie ist halt aktiv, ja, ich glaube, sie hat schon gesagt, sie will das nicht machen, sie will sich weiter europapolitisch engagieren, aber ja, es ist auf jeden Fall etwas verstörend, aus welcher Ecke das kommt. Zutrauen würde ich schon. Die jetzt explizit, die hat ja ihre Karriere als Sicherheitsexpertin in der Europäischen Union. Da will sie sich ja etablieren. Wir erinnern uns ja alle an ihr Zitat, Europa braucht jetzt endlich eigene Atombomben. Ne? Und ja, gut. Ne? Muss man eigentlich ja schon mal gesagt, so einen stieren Blick haben, wenn man ins Verfassungsgericht will? Das ist irgendwie bei allen Kandidaten so. Die stieren mich immer so an. Gerade ist schon nicht eine besondere Leuchte. Ey. Die schauen in deine Seele. Also im Endeffekt, ich habe es ja schon mal gesagt, die einzigen Hürden für den Posten sind ja die man muss ein gewisses Alter haben, habe ich jetzt vergessen, welche Altersgrenze es war, und das zweite juristische Staatsexamen abgeschlossen haben. Also das ist die einzige Hürde. Ne? Also denkbar wäre sowas, also ich denke jetzt nicht mit ihr, ja, aber vielleicht mit jemand anders. Ne? Wer weiß. Ja, hier haben wir die Kolumne von Wolfgang Kubicki von dieser Woche, die ich auch mal wieder archiviert bekommen habe. Vielleicht, weil sie auch in Gänze bei Cicero abrufbar war. Und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Tut mir furchtbar leid. Es ist mal wieder, also in den letzten Wochen war es ja ruhig mit der FDP, aber heute. Weltraumaffen, FDP. Heute müssen wir uns das hier mal durchlesen und könnt euch sicherlich schon denken, das wird jetzt keine Lobhudelei hier für den Herrn Kubicki leider. Er schreibt, die ersten 100 Tage der Regierung Merz sind vorüber und manche einer glaubt, ein politisches Déjà-vu zu erleben. Ausgerechnet der Mann, der sich in größte Opposition zur gescheiterten Ampel gesetzt hat, scheint ihre Fehler in Lichtgeschwindigkeit zu wiederholen. Die Rolle der Union, so behaupten einige, gleiche dabei derjenigen der FDP. Ich glaube das nicht, auch wenn das Resultat das gleiche ist, ein dramatischer Vertrauensverlust bei den Wählerinnen und Wählern. Ja, und hier kann ich ja schon mal zu sagen, ich glaube das auch nicht, weil im Endeffekt bei der FDP hat man ja Anknüpfungspunkte gehabt für diesen Fortschrittskoalition und so. Da habe ich ja damals auch, als das schon zur Debatte stand, schon darauf hingewiesen nach der Wahl. Gibt es auch als Einzelclip von uns. Sicherheitslücke im FDP-Wahlprogramm hatte ich das, glaube ich, genannt, den Ausschnitt. Und ja, bei der CDU macht sie jetzt halt im Endeffekt das Gegenteil dessen, was sie den Leuten halt versprochen hat in vielen Punkten. Insofern kann man das nicht richtig vergleichen. Ja. Aber das meint Herr Kubicki sicherlich nicht so. Um zu erläutern, was ich meine, ist es unerlässlich, dass ich an dieser Stelle auf die Fehler der FDP in der Ampelregierung eingehe. Oh, jetzt wird es interessant. Das Thema ist komplex und nicht besonders angenehm. Besonders nicht für jemanden, der über ein halbes Jahrhundert in dieser Partei gewirkt hat. Aber wegducken ist keine Option und so habe ich schon unmittelbar nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag eine umfassende Analyse zu den Fehlern und dem nach wie vor gegebenen Potenzial des politischen Liberalismus in meinem Buch Aufwind im freien Fall vorgelegt. Ja, das Buch fand ich auch nicht so gut, als es ging, aber das sein Buch über Meinungsfreiheit war besser. Der Form der Kolumne ist geschuldet, dass ich hier auf ein paar Punkte konzentrieren muss. Also, FDP-Fühler fühlen sich betrogen. Mir ist dabei bewusst, dass vielen nicht gefällt, was ich zur Ampelzeit zu sagen habe. Und der Argwohn schon beim Lesen dieser Zeilen ins Unermessliche steigen dürfte. Ja, bei vielen in der FDP vielleicht. Oder sagen wir mal, bei manchen von denen, die noch da sind. Deshalb möchte ich kurz und schmerzlos einsteigen. Die FDP ist bei der zurückliegenden Bundestagswahl gescheitert, weil sich unsere Wählerinnen und Wähler betrogen gefühlt haben. So brutal muss man es leider ausdrücken. Ja, das stimmt. Ja, gefühlt oder betrogen worden. Ja, ja. Ja, kommen wir vielleicht gleich dazu. Mhm. Dabei war der Beginn der Koalition für die FDP recht verheißungsvoll. Nach Bekanntwerden der Koalition, des Koalitionsvertrags waren sich nahezu alle Kommentatoren einig, dass dieser die Handschrift der Freien Demokraten trage. Ja, also dazu muss ich schon sagen, ich war ja von Anfang an dagegen und habe das ja auch schon damals, kann man ja zurückspulen, als es rauskam. Ich habe es in der Mittagspause quer gelesen und dachte mir schon so, okay, Dezim-Institut engagieren, um irgendwelche Antirassismus-Monitore rauszubringen, irgendwas mit Kindergrundsicherung, irgendwas mit Demokratieförderung und, ne, diese ganzen Punkte, wo man halt von vornherein schon weiß, das wird auf jeden Fall scheiße. Und die Handschrift der Freien Demokraten, ja, wer hat das gemeint? Haben das irgendwelche Sozialisten gemeint, die sich darüber beschwert haben, dass wir jetzt doch nicht in den Sozialismus kommen und nicht das totale Klima ausbricht und alles, weil ja diese böse FDP da vielleicht eventuell irgendwie gesagt hat, nee, erstmal nicht komplett irgendwie in die Utopie, nur so halb komplett. Und deswegen gesagt haben, ja, es sei es FDP, ja, weil ohne euch, da wäre das ja viel besser. Das würde ich mal eher sagen, dass es die Leute waren, die gesagt haben, dass das die Handschrift trägt. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt wirklich Leute sind, so wie ich, die ja sich eigentlich erhoffen, dass man auch diesen ganzen Kulturkampfgeschichten da endlich mal eine zweite Front eröffnet und das nicht komplett da den Rechten und den Linken unter sich ausmachen irgendwie überlässt. Das denke ich mal nicht, dass die dann der Meinung waren, dass das die Handschrift trug, sondern die, so wie ich, waren dann eher der Meinung, dass, ja, dass man halt viele Probleme da auch gar nicht sieht, sondern denkt so, ja, es ist doch gut und für einen Fortschritt und deswegen ist es doch gut und ja, sie Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel kommen auch gleich noch zu. Ja. Und tatsächlich glaube ich nach wie vor, schreibt er weiter, dass der Koalitionsvertrag eine gute Grundlage hätte sein können. Es gab nur zwei Probleme. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Grundlagen der Politik schon sehr früh so dramatisch verändert, dass dieser Vertrag als Arbeitsgrundlage nicht mehr recht taugte. Ja, in so Punkten wie Gas, Gas, Gas, Gas ist das Allertollste, wir brauchen mehr Gas, in dem Punkt auf jeden Fall. Und natürlich auch im Schulden, Schulden, Schulden, wir müssen transformieren, Schulden, Schulden, Schulden, wo ich mir da auch wieder sage, warum überhaupt FDP? Erwartet keiner von euch, aber für einen Fortschritt, ja, müssen wir Schulden machen. Okay, er schreibt weiter, das zweite Problem ist tatsächlich ein Geburtsfehler der Koalition, das zu weitgehende Aussparen der Corona-Problematik. Ja, auch da wieder, ihr wart ja dabei, Corona war ja zu der Zeit schon. Das war ja nicht später erst oder so. Ihr habt den Leuten da ja auch Dinge versprochen. Und das hätte man dann halt alles festzurren müssen. Hätte man sagen müssen, wir haben den Leuten gesagt, keine Impfpflicht und so, lass mal reinschreiben. Ich meine, gut, so ein Koalitionsvertrag ist ja eh kein wirklicher bindender Vertrag irgendwie, wo man sich drauf berufen kann oder so. Ist ja eh eigentlich nur so eine Absichtserklärung. Aber trotzdem, hätte man ja machen können. Aber hat man nicht gemacht. Die FDP hat 2021 ein sensationelles Ergebnis eingefahren und das lag vor allem daran, dass das Freiheitsthema bei vielen Wählerinnen und Wählern eine unglaubliche Konjunktur hatte und die FDP in der parlamentarischen Opposition als Hüterin der Kontrolle und der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aufgetreten ist. Ja, so ist es. Ich habe selten so eine ehrliche Begeisterung für die Freiheit erlebt wie im Wahlkampf 2021. Dutzende Spontaneintritte in die FDP bei den Wahlkampfveranstaltungen waren keine Seltenheit. Besonders viele junge Menschen waren darunter. Es war ein breiter Zuspruch, in dem koalitionstaktische Überlegungen keine Rolle spielten. Das macht den Erfolg der FDP 2021 tatsächlich zu einem singulären Ereignis in der Geschichte des politischen Liberalismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Deswegen nahm uns unsere Wählerschaft den Eintritt in der Koalition mit Grünen und SPD auch nicht wirklich übel. Naja, übel nahmen sie uns dafür umso mehr, was daraus wurde. Ja, wo ich dann auch wieder sagen würde, was man halt kommen sehen. Und was ja auch viele von diesen Punkten waren ja auch Punkte, wo ihr jetzt nicht wirklich dagegen wart. Siehe Selbstbestimmungsgesetz, da kommen wir gleich noch zu. Lauterbachs Kommunikation war erratisch und unaufrichtig. Statt die Grundsätze der zukünftigen Corona-Politik im Vertrag zu fixieren, wurden die Differenzen der Parteien in dieser Frage dadurch überbrückt, dass man das Thema einfach in wesentlichen Fragen aussparte. Ja, da würde ich halt sagen, hätte euch da schon klar sein können, dass das nichts wird so. Die ersten Streits waren so programmiert und das Gesicht der Corona-Politik der Ampel war zum Leidwesen aller Freunde der Freiheit das von Karl Lauterbach, der nichts wirklich besser machte als sein Vorgänger. Dafür aber mit seiner unaufrichtigen und erratischen öffentlichen Kommunikation und seiner unerträglichen Politisierung von Institutionen wie dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut die Corona-Politik zusätzlich chaotisierte. Ja. Das ist Klartext, sehr diplomatisch ausgedrückt, würde ich sagen. Die Abstimmung zur allgemeinen Impfpflicht musste freigegeben werden, weil die Koalition sonst schon nach einem halben Jahr am Ende gewesen wäre. Ja, hätte man da vielleicht sagen müssen, wir haben unseren Wählern ja versprochen, dass wir jetzt einen Weg raus planen und dass es keine Impfpflicht gibt. Und dann gibt es jetzt halt da keine, also dann ist das jetzt halt unser Standpunkt und dann wird das jetzt halt nicht freigegeben und dann könnt ihr das jetzt entweder so machen wie wir oder dann ist diese Koalition halt am Ende, weil wir wurden ja gewählt dafür, dass wir das so machen. Aus meiner Sicht. Hätte man das dann so machen müssen. Leider gingen die Probleme danach umso stärker weiter. Die Ursache war nicht der Koalitionsvertrag, sondern dass die FDP mit dem linken Kulturkampf assoziiert wurde und zu wenig dagegen unternommen hat. Ja, na wenigstens sagst du, wir haben zu wenig unternommen und nicht, wir haben es nicht richtig erklärt oder so. Aber ja, was heißt zu wenig dagegen unternommen? In vielen Punkten halt auch einfach mit den Achseln gezuckt und gesagt, was wollt ihr denn? Siehe hier Buschmann damals bei dieser wunderbaren Pressekonferenz, wo wir auch einen Sonderstream zu gemacht hatten mit der Vorstellung von dem Selbstbestimmungsgesetz, wo er da Nietzsche und Einstein zitiert hat und auf nichts eingegangen ist, irgendwelche Dinge. Und das hat dann der Dingenskirchen überlassen, hier der Paus. Und von da stammt ja dieser berühmte Clip mit Transfrauen sind Frauen und deswegen weiß ich gar nicht, was sie wollen. Hierzu nur drei Beispiele. Erstens das Selbstbestimmungsgesetz. Jeder liberal denkende Mensch wusste, dass das Transsexuellengesetz, das in großen Teilen vom Bundesverfassungsgericht für unanwendbar erklärt wurde, abgeschafft werden musste. Okay, dann bin ich wohl kein liberal denkender Mensch, weil ich verlasse mich da eher auf so Leute wie den Herrn Korte und so, die da vom psychologischen Fach sind und wenn die sagen, das ist sinn- und zweckvoll, so wie das ist, mit diesen verschiedenen Gutachten, dann maße ich mir da nicht an, irgendwie zu sagen, dass das keinen Sinn hat oder so, weil ich ja so ein liberal denkender Mensch in Anführungsstrichen bin. Du nicht, das Verfassungsgericht schon. Ne? Das war auch die lange bestehende Beschlusslage meiner Partei, ja, da hast du das Problem. Das Problem war vielmehr, dass die Koalition es nicht vermochte, eine wirklich liberale Antwort auf die Problemstellung zu finden. Ja, und da sage ich dann, guck mal rein in unser Wahlprogramm, was die Leute da gewählt haben, die sich dachten, sie kriegen keine Impfpflicht und oder so Dinge. Weil da stand ja sogar drin, dass man dieses Offenbarungsverbot verschärfen will und so. Schon in dem Programm. Das hat man sich nicht erst irgendwie abringen lassen oder so, wo viele Leute dann einfach angenommen haben. Da würde ich sagen, jeder liberal denkende Mensch hat das einfach angenommen, dass wir da quasi von den Grünen das nur hatten und nur gesagt haben, ja okay, dann machen wir das jetzt halt. Oder so. Dass das wirklich in dem Wahlprogramm auch drin stand. Das weiß kein Mensch. Und immer wenn ich denen das sage, sind sie verstört. Und zwar durchaus auch Leute, die auch in dieser Partei sind von uns, Herr Kubicki. Also von mir und dir, nicht jetzt von uns Weltraumaffen und Herrn Kubicki, aber von mir und ihm halt. Man kann es zwar durchaus Freiheit nennen, dass jeder sein juristisches Geschlecht jährlich nach Sprachakt vor dem Standesamt ändern kann, aber wie ich damals schon bei der Abstimmung zu dem Gesetz äußerte, bleiben zentrale Fragen unbeantwortet, Folgefragen unbeantwortet. Hinzu kam, dass das juristische Geschlecht durch Politik der Ampel leichter zu ändern ist, als eine neue Gasheizung einzubauen. Letzteres geht ja bekanntlich nur nach einem zwingend vorgeschriebenen Beratungsgespräch. Ja, das ist natürlich schön und interessant und so, aber es ändert halt nichts an der Tatsache, dass man das halt in vielen Fällen, also jetzt nicht mit dem Sprachakt unbedingt, aber sowas wie das Offenbarungsverbot, was ja auch, wo auch niemand Verständnis dafür hat, ja, auch so haben wollte. Zudem erstreckt sich der Beweiswert des Geschlechtsantrags in amtlichen Dokumenten streng genommen nur noch auf die Frage, welche Erklärung man im Zweifel von dem Standesamt vorgetragen hat. Für solche Fragen muss man keine amtlichen Register führen. Das ist gelinde gesagt bürokratisch und idiotisch. Eine Streichung des Geschlechtsantrags ohne Selbstbestimmungsgesetz wäre wohl noch herausfordernder und natürlich auch problembehafteter, aber es wäre unbürokratisch und ehrlich gewesen und hätte uns nicht dem Vorwurf ausgesetzt, der rot-grünen Agenda zu folgen. Ja, warum stand das dann nicht in unserem Wahlprogramm? Möchte man fragen. Aber gut. Herr Kubicki hat es wahrscheinlich auch nicht gelesen, wie alle. Unsere Wählerschaft hat eine hohe Affinität für gegenseitige Toleranz und Chancengleichheit aller Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Abstammung und sexueller Orientierung. Ja, hier würde ich ihm recht geben, aber nicht alle Leute, die bei uns in der Partei sind, haben die, weil manche Leute, die bei uns in der Partei sind, haben auch die Vorstellung von, aber hier die Ergebnisse von Frauen und Männern und aber hier die Unglücklichen und was machen wir denn da und unser Herz blutet und so weiter. Und das trifft sich gut, denn das sind zentrale Werte der Freien Demokraten. Kein Verständnis hat sie für eine unausgegorene und undurchdachte ideologisierende Gesetzgebung. Tja, und dann frage ich auch wieder, warum wollte man das denn so haben? Und unausgedacht und ideologisierend, also ja, ich meine, so wird ja nur noch argumentiert. Und so wird auch in dieser liberalen Bubble nur noch argumentiert. Also jetzt von diesen extraliberalen, linksdrehenden Leuten da. Ich erinnere da nur noch an solche Dinge wie diesen einen Blog, den sie da irgendwie betrieben haben, wo man dann irgendwie das amerikanische Urteil zu den Schwangerschaftsabbrüchen da irgendwie thematisiert hat und da auch nur diesen Bullshit da reingeschrieben hat, den man halt so in den Medien liest und sich in keinster Weise irgendwie mit auseinandergesetzt hat, wie das überhaupt geht, dass jetzt so ein Urteil gefällt werden konnte oder so, was da die Probleme waren, was jetzt die Folgen davon sind. Nichts. Man hatte nichts draus, was nicht in diesem ganzen Bubble halt sowieso ideologisch undurchdacht und ausgegoren da halt immer behauptet wird. Nur Talking Points, nur auf Linie, nur irgendwie Kulturkampf für die bessere Welt. Das wird ja auch alles nur so dargestellt, oder? Ich meine, man kann die ganze Liste ja durchgehen. Blutspendeverbot, ne, Selbstbestimmungsgesetz, dieses ganze Schwangerschaftsabbruchthemen und so. Es wird ja alles immer nur so geframed, als wäre das ja das, was sowieso passieren muss. Und es ist halt nur die Frage, ob jetzt endlich schnell oder noch länger oder und natürlich schnell, weil es macht ja eh keinen Sinn, da irgendwie dran was auszusetzen zu haben. Und wenn die Brosis Gersdorf um die Ecke kommt und irgendwie sagt, ja, das ist Grundgesetz gendern und Gleichstellung und Care-Arbeit gleich verteilen und so. Und man dann sagt, man will die nicht wählen, dann kommen die jungen Liberalen Niedersachsen um die Ecke und sagen, die müssen sofort, sofort wählen. Ja, das Gesetz nimmt Schaden. Ja. Cannabisgesetz, ein rot-grüner Fiebertraum. Oh mein Gott. Beim Das wird zweiten, dafür schlimm. ja, Naja. es wurde ja halt schlecht gemacht und man hat auch da wieder die Folgen nicht abgesehen. Aber wir sehen mal, was er sagt. Beim zweiten Beispiel verhält es sich ähnlich, dem Cannabisgesetz. Nicht das Anliegen als solches, sondern die einem rot-grünen Fiebertraum gleichen Umsetzung hat hier zum Vertrauensverlust beigetragen. Es mag zunächst widersprüchlich klingen, aber für mich war stets klar, dass Liberalismus auch ein Instrument der Ordnung sein kann. Wir haben das in der schwarz-gelben Koalition Schleswig-Holstein ab 2009 erfolgreich bewiesen, als wir das Online-Glücksspiel legalisierten. Ding, ding, ding. Das Prinzip ist einfach gesagt, ein kontrollierter Markt bringt mehr Schutz als ein unkontrollierter Schwarz- und Graumarkt. Man kanalisiert das, was ohnehin passiert, in geordnete Bahnen. So erreicht man mit Liberalisierung mehr Schutz als mit Prohibition, was insbesondere Konservative oft nur schwer verstehen. Wir wurden damals massiv kritisiert, wir haben uns aber letztendlich bundesweit durchgesetzt, weil es vernünftig war. Das geht noch weiter. Was wir beim Cannabis-Gesetz fabriziert haben, lässt sich hingegen nach dem Praxistest mit Vernunft nicht mehr verteidigen. Der Schwarzmarkt floriert, weil es schlicht nicht mehr kontrollierbar ist. Man besitzt legal, Erwerb aber illegal ist. Die Idee der Anbauvereinigungen, in denen Cannabis legal angebaut und konsumiert werden darf, folgt zwar sozialistischer Logik der Kollektivierung von Produktion und Waren, hat aber keinerlei Potenzial, ein attraktives Gegenangebot zum Schwarzmarkt und dem legalen bzw. halblegalen Angebot in Nachbarländern wie Tschechien oder den Niederlanden zu schaffen. Ich stehe zur Idee der Legalisierung von Cannabis, aber mein Ziel bleibt es, dadurch die Droge möglichst fern von Schulhöfen und von Kindern und Heranwachsenden generell zu halten. Dass die Drogenpolitik in dieser Frage schon vorher gescheitert war, ist keine Rechtfertigung für das Festhalten an einem ebenso ungeeigneten Ansatz. Ja. Eine Kritik fehlt mir hier. Und zwar, dass es halt weiter, es gibt weiterhin sehr wenige legale Geschäftsmodelle, die rechtssicher sind. Das ist halt auch ein sehr großer Teil des Problems. Das spielt ja hier durch. Ne? Also. Ja, aber zum Beispiel diese Cannabis Social Clubs, da besteht halt weiter eine Rechtsunsicherheit, wenn du eine Softwarefirma bist, die dir eine Datenbank zur Verfügung stellt, wo die Mitglieder drin sind. Ist das legal oder ist nicht legal? Da besteht halt immer noch eine rechtliche Unsicherheit. Und deswegen das ist halt schlecht umgesetzt worden und deswegen hat es da halt nicht das gebracht, was es bringen sollte auf dem wirtschaftlichen Sektor. Das ist eigentlich auch ein Thema, was der FDP wichtig sein sollte. Deswegen, er hat es angedeutet, aber ich denke mal, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Die Leute konnten es nicht kommerzialisieren. Ja. Deswegen bleibt der Schwarzmarkt. Ja, aber warum sonst wohl? Migration. Kontrollverzicht führt zu Vertrauensverlust. Der dritte und letzte Punkt betrifft das Thema Integration und Migration. Die größte Reform, die die Ampel in diesem Bereich vorgelegt hat, ist die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die einen niedrigschwelligen Zugang zum deutschen Staatsbürgerschaft ermöglichte. Auch hier gilt, der Ansatz ist nicht verkehrt, aber er hat aus liberaler Sicht eine Grundvoraussetzung, die nicht erfüllt war. Es müsste unbedingte Ordnung beim Zuzug nach Deutschland herrschen, da sonst falsche Anreize gesetzt werden. Die Kontrolle der Migration ist die Voraussetzung für ein modernes Einwanderungsland. Mit dieser Erkenntnis hat die FDP schon 2017 einen sehr erfolgreichen Bundestagswahlkampf bestritten. Ja, und da würde ich dann auch wieder sagen, genau, weil man nämlich 2017 den Leuten gesagt hat, wir machen das alles besser und wir machen das alles vernünftig. Und da wurde man gewählt und hat man eigentlich gar nichts gemacht, 4 Jahre lang. Hat man sich damit aufgehalten, der AfD zu sagen, dass sie doof ist und irgendwelche Motto-Tage zu machen und irgendwelche hochtrabenden Ideen irgendwie über sich drüber zu hängen. Elif lebt in Kanada und so weiter und so fort. Und dann fanden es die Leute auch da schon nicht mehr sinnvoll und zielvoll. Und dann habt ihr halt das Glück gehabt, dass die Corona-Geschichte noch um die Ecke kam und euch dann doch wieder noch einen Boost beschert hat. Und jetzt war es halt fool me once, fool me twice. Und jetzt halt nicht mehr. Diese Voraussetzung war bei der Ampel leider nicht erfüllt. Und so entstand auch hier der fatale Eindruck, die FDP würde sich mit dem Abarbeiten rot-grüner Talking Points begnügen. Unsere Anliegen gingen dahinter unter, dass die motiviert die Anhängerschaft und hat einen beispiellosen Vertrauensverlust nach sich gezogen, dass wir es zusätzlich zugelassen haben, auf die steigende Gewalt im öffentlichen Raum mit Unsinnigkeiten wie Messerverbotszonen zu reagieren, halte ich nach wie vor für einen großen Fehler. Ach was. Ja. Das ist ja auch mal. Ja, und auch da, das ist ja nur das Mindeste irgendwie. Eigentlich, und auch da wieder, es gibt ja genug Leute, die das auch meinen, so, ja, da wird doch einfach nur anerkannt, dass die Leute ja, und es ist doch nur für Leute, die gut integriert sind. Du könntest die ganze Masse an Dingen, die da damals gesagt wurden dazu, zu diesem Staatsbürgerschaftsrecht, könnt ihr jetzt hier alle wieder abspielen. Und das ist nichts davon irgendwas, würde ich behaupten, wo FDP-Wähler jetzt vorher gesagt hätten, das brauche ich aber unbedingt. Diese ganzen tollen Ideen, dass das doch schon gut und besser und der einzige Grund, warum die Leute sich nicht integrieren wollen, ist, weil wir unsere Arme nicht weit genug offen haben oder so. Und die nicht ihre Füße küssen mit Inbrunst. Das ist doch Quatsch. Das Schlimme ist doch diese ganze Verkehrung des Ganzen. Erstmal müssen die Leute hier ankommen und sich hier integrieren. Und dann kriegen sie einen Pass in die Hand und nicht irgendwie, wir drehen das jetzt einfach mal um. Ja, das ist keine Integrationsmaßnahme, so ein Pass. Ach, da kommt noch was. Die Fehler der FDP lagen nicht in unserer Programmatik. Ja, also, da muss ich halt eben, wie gesagt, ganz stark widersprechen. Also, deswegen hat man jetzt keine Wahl verloren, aber es liegt halt nur daran, weil die Leute halt ins Wahlprogramm einfach nicht reinschauen. Und die haben da vorher nicht reingeschaut. Und ich wage wirklich zu behaupten, wenn die Leute Wahlprogramme lesen würden, dann wäre die FDP 2017 gar nicht mehr wieder in den Bundestag überhaupt eingezogen. Weil wenn sie Lindner hören und das Programm aufschlagen und da nichts davon drinsteht. Ja, also nicht wirklich nichts davon, aber halt nicht in der Härte und Eindeutigkeit. Und stattdessen halt Leute anderer Krempel, wo man sich dann auch so denkt, ja okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja, vor allem alle Standpunkte, die halt wichtig waren, wurden direkt nicht als grundlegende Standpunkte angesehen, sondern immer Verhandlungsmasse. Alles ist verhandelbar. Das ist schwierig, ja. Ja, aber gleichzeitig hat man halt diese Sachen, wo man anknüpfungsfähig ist halt und wo ich halt sagen würde, da muss man vor allen Dingen ansetzen und besser werden, dass diese Dinge dann halt, ja, da mal verschwinden dann langsam. Also, gut, Selbstbestimmungsgesetz ist eh gelaufen. Aber das ist halt schon das Problem. Dieser Krempel hat da in diesem Programm nichts verloren. Und der Grund, warum der da in dieses Programm reingekommen ist, ist, weil es halt Leute gibt, die das halt gut finden. Und weil das halt bei allen Beteiligungsmöglichkeiten, die es da irgendwie gibt, sich irgendwie zu äußern zu irgendwelchen Dingen. Ich habe ja auch irgendwelche Kommentare da irgendwie geschrieben zu irgendwelchen Programmgeschichten und so. Aber das wird dann halt einfach zur Kenntnis genommen und die Programmkommission, die schreibt das Programm und da steht dann die ganze Scheiße halt drin. Und ich war ja auch bei, jetzt vor der letzten Bundestagswahl, bin ich extra nach Berlin gefahren zu dieser Sitzung, wo sie da irgendwie ein Programm machen wollten und so, und bin komplett verstört wieder nach Hause gefahren. Weil das halt auch nur wieder so, und ich war zum Thema innere Sicherheit und Justiz und so ein Kram, habe ich in dem Fachbereich da irgendwie, hatte ich mich gemeldet. Ja, und da heißt es dann auch wieder nur so Spurwechsel und tralala und so, ne? Also, und die Leute, die das da thematisieren, die Probleme, da wird auch nur gesagt, ja, das ist alles gar nicht so und das ist gar nicht so schlimm und so. Und generell will man halt alles nur positiv haben, ne? Man will ja nicht nur über Negatives sprechen, man will ja gestalten und diese ganzen Sprüche. Und das wird jetzt bei dieser Grundsatzdiskussion in der FDP garantiert wieder genauso laufen. Nee, ja, nicht irgendwie aufschreiben, wo wir dagegen sind. Nee, das geht ja gar nicht. Dort erwarten ja von uns, dass wir ihnen tolle Visionen für, wie sie ihr Leben zu leben haben, irgendwie offenbaren. Mit Care-Arbeit und was der Teufel nicht was. Und im letzten Wahlprogramm stand ja sogar noch jetzt hier die schließende Lohnlücke drin und so eine Scheiße. Und da merkt man halt auch wieder, dass es keiner liest, weil ich war dabei. Bei Twitter hatte ich eine Diskussion gesehen zwischen Christina Schröder, die zwar von der CDU ist, aber ja bei diesem einen Sonderparteitag da kurz vor der Bundestagswahl noch aufgetreten ist und eine Gastrede gehalten hat bei FDP halt. Und hier dem Gerd Wöllmann, den ja unsere Zuschauer schon kennen, weil ich ja häufiger seine Tweets habe, der ist ja ganz vernünftig hier aus Hamburg. Und die hat sich dabei drüber lustig gemacht über die Schließung der Lohnlücke, wo ich ihnen dann sage, ja, also ich habe da schlechte Neuigkeiten für euch. Das Wahlprogramm der FDP hat das vorgesehen, dass man die Lohnlücke schließen will. Ja, und es geht einfach gar nicht. Und da muss man jetzt langsam klarkommen. Ja, also das erwartet kein Mensch. Kein Mensch erwartet, das vorzufinden. Ja. Ja. Und deswegen glauben ja die Leute auch wieder, dass sie da betrogen worden sind oder so, oder dass man sich das halt abbringen lassen. irgendwelche Dienstwagen oder so. Nee, das war das Programm. Und diese Leute, die das damit ausgearbeitet haben, die sind ja hinterher auch gewählt. Und die sitzen ja dann am Bundestag, coole und Kollegen. Und die denken ja dann auch so, ja, wir wurden jetzt hier gewählt, das war unser Wahlprogramm und wir haben das hier schon ausgearbeitet, dann machen wir jetzt hier mal, was hier unser liberales Ding hier ist. Liberal, liberal, liberal. Ja, auf jeden Fall, er sagt, die Fehler lagen nicht in unserer Programmatik und auch weniger im Koalitionsvertrag, sondern in der konkreten Umsetzung. Und da widerspreche ich ihm halt, habe ich jetzt schon ausgeführt, den Schuh müssen sich die Partei und auch ich anziehen, mea culpa. Ja, dann zieht euch bitte auch den Schuh an. Dass es eben schon auch an der Programmatik auch lag und auch am Koalitionsvertrag. Ja, aber konkrete Umsetzung hast du mich dann irgendwie doch schlecht regiert, ne? Und der Linken hatte ja der Wahl vorher gesagt, der will nicht schlecht regieren. Genau. Oder lieber, also besser gar nicht. Und da das hat doch so eine Art, wie soll ich das sagen, eine Art Psychotrick oder so hat doch da gegriffen. Für diesen Spruch haben sie ihn ja dermaßen verlacht und ausgelacht überall und irgendwie fertig gemacht. Und aber so. Auch nur irgendwelche Leute, die ja sowieso. Dass er doch gar nicht mehr so richtig Nein sagen konnte, als dann die Frage wieder anstand. Wer hätte denn, da sagen sollen, wieder dasselbe? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, es ist halt eigentlich noch schlimmer. Ich glaube halt wirklich, dass es genug Leute in dieser Fraktion da auch gab, die da nach gelächzt haben, mal wieder mit SPD und den Grünen da irgendwie was aufzubauen. Ja, Hauptsache Regierung machen oder so. Nein, die das selber auch so wollten und auch diese Punkte so wollten. Deswegen sage ich ja, stand in der Programmatik drin, es ist ja nicht so, dass die da einfach nur standen und sie sagten so, oh, wir haben eigentlich ganz andere Ziele, aber ein Sack voll Geld, hihi. Das wäre ja fast sogar schön. Ja, wenn es in der Programmatik steht, dann müssen sie das ja praktisch auch durchsetzen, wenn sie es selber nicht wollen. Ne? Also ja, klar. Die wollten das doch. Ja, das ist ja gerade das Problem. Da will ich ja gerade die ganze Zeit drauf hinaus. Okay, ja, große Teile sicher. Ja, kein Trost, sondern eher alarmiert ist, dass die Fehler von Friedrich Merz noch verheerender sind als die unsrigen. Ja, schön. Er verliert das Vertrauen nicht, weil er im Koalitionsvertrag mit der SPD hinter den Wählererwartungen zurückbleibt. Er schreit den Wählern quasi ins Gesicht, dass ihnen diese Erwartungen nicht kümmern. Schon vor Regierungsbildung war das der Fall, als er die Schuldenbremse quasi beerdigte. Und bei der Israel-Politik hat er es jüngst wieder getan. Als er nicht nur verraten hat, wofür die Union in dieser Frage seit Adenauer steht, sondern auch, was er im Wahlkampf wiederholt versprochen hat. Ja, und da, Herr Kubicki, muss man halt mal einsehen, dass die CDU halt eine andere Partei ist. Die FDP wird halt gewählt von Leuten, die sich davon was versprechen, weil sie nämlich für die Gestaltung ihres eigenen Lebens nämlich keine Parteien brauchen. Das kriegen die auch so hin. Aber die sehen halt Dinge, die in der Politik passieren und wählen sich dann eine FDP, um da ihre Interessen zu vertreten. Und die CDU wird halt größtenteils gewählt von Leuten, die sich denken, ich bin ein Christ und das ist eine Partei, die es ist eine Christenpartei und deswegen wähle ich die jetzt. So ist das nämlich. Aber egal. Von der letzten Kugel für die Demokratie sprachen viele bei der jüngsten Bundestagswahl. Ein alarmistisches Bild, aber kein völlig aus der Luft gegriffenes. Es sei denn, meine Partei arbeitet ihre Fehler der Ampel glaubhaft auf. Und die Union versucht nicht, sie im negativen Sinne zu toppen. Ja, das mit dem glaubhaft aufarbeiten, da habe ich nach diesem Artikel hier so starke Bauchschmerzen wie vorher nicht auf jeden Fall. Also, weil das ist ja Kubicki, der hat ja wenigstens, der kriegt da schon viele Dinge mit, aber ja. War ganz wichtig auch noch nicht. Und man muss auch nochmal daran erinnern, dass er ja auch einer von den Leuten war, die ja auch explizit geworben haben für den Ampelverbleib. Weil es gab ja dieses Mitgliederbegehren, wo ich ja auch dafür gestimmt habe, dass man aus der Ampel austritt, schon eine ganze Zeit, bevor es dann gemacht wurde. Und da war er ja derjenige, den sie vorgeschickt haben, um quasi die Kontraposition zu dem Antrag und die Proposition zum Verbleib in der Regierung zu vertreten. Und das haben sie sicherlich auch strategisch gemacht, weil sie natürlich wussten, so der Kubicki, das ist derjenige, der gerade bei den Leuten, die viel an der Koalition auszusetzen hat, eigentlich hoch im Kurs steht. Und wenn wir den nehmen, dann erreicht man damit eigentlich am meisten. Weil wenn man es mit einem Kuhle gemacht hätte oder so, dann hätte das sicherlich nicht geklappt. Weil dass der davon überzeugt ist. Das ist ja klar, ne? Und es gibt ja auch jetzt alle möglichen, das hat mir letztens einer geschickt. Also ist hier kein Zuschauer von Weltraumaffen, ein anderer von der FDP. Alle möglichen, hier so die, wie heißt sie, Göring-Eckardt und so, die dann irgendwie dem lieben Konstantin so, da bei Twitter irgendwie schreiben, wie sehr er ihnen fehlt und so. Denke ich mir auch, ja. Super. Ja, und hier mal ein bisschen eine andere Analyse von Alexander Steffen. Den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen hier bei uns. Das ist einer von den Julis, aber aus Nordrhein-Westfalen, nicht aus Niedersachsen. Und der ist aus meiner Sicht sehr vernünftig. Und war ja, hat ja auch mal diese Wutrede da gehalten auf dem Bundeskongress, den die hatten. Auch zur Migrationspolitik, wo er denen halt auch vorgeworfen hat, dass sie da in vielen Fällen halt zu wenig Action da irgendwie machen und immer noch irgendwie glauben, das ist alles nur, ja, dass man quasi alles mit unendlicher Toleranz halt alles irgendwie zum Besseren da drehen kann und es gar keine Probleme gibt und so, außer halt irgendwie Rassismus oder irgendwelche Dinge. Also jetzt nicht so genau mit diesen Worten, aber so paraphrasiere ich das jetzt mal. Und der durfte ja auch einen Artikel schreiben, weil er jetzt nämlich für die Nachfolge von Frau Brandmann kandidiert. Und zumindest die Umfragen in irgendwelchen Blasen, in denen ich unterwegs bin, wo man einfach mal irgendwie mal Leute gesagt hat, so, was haltet ihr von dem? Da hatte der auch mit Abstand den meisten Zuspruch. Aber es gibt natürlich auch so Dinge wie den Landesverband Niedersachsen von den jungen Liberalen, wo ja Steffen, glaube ich, nicht so hoch im Kurs steht. Also er war letztes Wochenende am Samstag auch tatsächlich hier in Hannover zu Gast bei den Julis Niedersachsen. Ich bin da ja nicht Mitglied, deswegen habe ich da nichts mit am Hut. Aber ja, es gab da auf jeden Fall auch so Fotos, wo sie da alle so auf gut Kumpel machen und so. Aber ich glaube mal, dass er sie nicht mag und sie ihn nicht mögen. Und der durfte ja auch einen Artikel schreiben, ohne Kurswechsel droht der Dürr-FDP den Niedergang. Und er schreibt, Deutschland und die FDP haben zwei Dinge gemeinsam. Die erste Gemeinsamkeit, beide stehen vor den fundamentalen Bedrohungen ihrer Existenzgrundlage. Deutschland aufgrund von neuen Sicherheitsbedrohungen, einem zunehmenden Verlust der inneren Liberalität und einem selbstverschuldeten Wettbewerbsunfähigkeit. Die FDP wegen des offenkundigen Wählerschwunds, der Verschiebung im Parteiensystem und einem eklatanten Vertrauensverlust durch gescheiterte Regierungsbeteiligungen. Die zweite Gemeinsamkeit, beide begehen diesen Herausforderungen mit einer gefährlichen Mischung aus Fatalismus und Selbstgenügsamkeit. Sie glauben beide, dass ein paar frische Gesichter hier, eine neue Kommission dort und die Vermeidung unbequemer Debatten es schon richten werden. Beide liegen falsch und beide müssen sich aus diesem Dämmerschlaf aufwachen. Beide müssen sie aus dem Dauerschlaf aufmachen. Ja gut, das möchte ich jetzt nicht auch noch komplett vorlesen, aber hier teile ich da schon eher seine Meinung und es macht mir auf jeden Fall Hoffnung, dass es den guten Herrn Steffen gibt und ich freue mich schon darauf, ihn dann hoffentlich nächstes Jahr in seiner neuen Funktion als Juli-Vorsitzender dann beim Bundesparteitag zu treffen, wo er dann hoffentlich den ganzen Heinis da ordentlich Feuer machen wird. Vielleicht sollte man sich da irgendwie abspalten und eine libertäre Gruppe machen und das dann als FDP oder so Ja, ausgeben. das mit den Abspaltungen, das ist ja auch so eine Sache halt, ne? Also. Ja, man muss ja irgendwann mal ein Zeichen setzen, dass da jetzt was passiert ist. Ja, Das aber mit hat ja schon gesagt, Abspaltung das ist ist eine es Art von halt Öffentlichkeitswirksamkeit. Teile und herrsche. Du kannst halt im Endeffekt mit Abspaltung erreichst du erstmal auf jeden Fall nur, dass du dann die Summe, die da ist, halt halbierst oder so oder halt spaltest. Und erst später entsteht dann vielleicht irgendwie, dass man dann merkt, ach so, ja, das sind ja die Vernünftigen und dann konzentriert sich dann halt wieder mehr bei denen oder so. Das kann dann vielleicht später sein. Aber ich habe schon so viele Liberale, also ich habe ja auch damals den Aufstieg von dieser, und also nicht wirklich großen Aufstieg, aber die Gründung halt von dieser Partei Neue Liberale, die gab es ja zum Beispiel auch mal. Und auch da so Dinge, ne? Ja. Also da gab es ja auch schon so Absplitterungen und so. Also ich halte halt erstmal nicht viel von. Ich bin halt der Meinung eigentlich, man müsste halt diese FDP halt wieder auf einen vernünftigen Kurs bringen. Ja, müsste ich klar machen, dass sie weiterhin diese Kleinunternehmer oder Unternehmerpartei sind. so ein bisschen in ihrem Denken und so. Ja, man muss zu den Kernsachen zurückfinden und das sagt er auf jeden Fall auch. Da, eben, ja, da muss ich ihn nicht paraphrasieren, diesen Punkt mit den Kernthemen. Und das erinnert mich auch wieder so an die Piratenpartei, wo das ja damals auch immer so ein Punkt war mit den Kernthemen, also bevor es dann endgültig in der Versenkung verschwunden ist, weil man sich da ja auch so gestritten hat. Also dieses Gegenspiel von Kernthemen und Vernunft und auf der anderen Seite Progressivität und irgendwelche super tollen Visionen, das war halt genau dieses Piratenpartei-Problem halt auch schon. Und das ist hier halt auch wieder das Problem. Aber auch da sage ich dann halt wieder so, dann muss ich jetzt halt seine Gruppe da durchsetzen und ich arbeite darauf hin, er arbeitet darauf hin, ich kenne viele Leute, die auch darauf hinarbeiten und dann bleiben wir da weiter am Ball und werden das weiter verfolgen. Und kommen wir nun von der FDP zu Lindner. Aber einem anderen Lindner. Ja, ja. Das würde viel erklären, wenn das die Tochter vom Lindner wäre. Oder der Tochternde. Tochternde, ja. Nämlich Lynn Lindner. Und hier sehen wir auch mal wieder, ne, das ist nur bei den Rechten. Nur die Rechten sind irgendwie schlimm und so, das, und es gibt auch gar keinen Kulturmarxismus und es gibt auch überhaupt generell gar keinen, also Marxismus sowieso vollkommen egal und fertig und nur der Liberalismus ist unser Problem. Grüße gehen raus an unsere AfD-Zuschauer. Hier haben wir Lynn Lindner in Klammern Zaysem. Und das ist schon ein bisschen älter. Das war hier die Kandidaturankündigung von dieser Person. Liebe Genossinnen, Sternchen. Okay, ich glaube, das Sternchen ist irgendwie an der falschen Stelle, aber gut. Aber das ist wahrscheinlich dieses neue, noch bessere, wir nennen es noch weiblich und hängen das Sternchen für die Transweiber an und die Männer finden gar nicht mehr statt oder so. Ja. Schon wieder diese blauhaarige Feministin, mögt ihr jetzt vielleicht denken. Und recht habt ihr, schon wieder eine Kandidatur von mir. Selbst ich hatte damit so schnell nicht gerechnet, aber für diese starke Linke schmeiße ich gerne meine ursprünglichen Winterpläne über den Haufen. Deshalb bewerbe ich mich voller Überzeugung um Listenplatz 3 der Landesliste für die Bundestagswahl 2025. Mittlerweile bin ich 30 Jahre alt, habe ein Volontariat im redaktionellen Bereich abgeschlossen. Aber linke Medien oder so, das ist alles, das gibt's gar nicht. Mein politisches Engagement begann als wütendes Arbeiterkind, achso, ich habe übersprungen und schreibe gerade meine Masterarbeit in Medien- und Kultursoziologie. Yes. Aber das Medien irgendwie so und Soziologie, dass das nur ein anderes Wort für Marxismus ist. Nein, das ist eine Wissenschaft. Mein politisches Engagement begann als wütendes Arbeiterkind in der Punk-Szene. Über diesen Frust fand ich, also das ist übrigens, Punk-Szene ist übrigens das... Arbeiter in der Punk-Szene? Wie Arbeiter in der Punk-Szene? Er hat in der Punk-Szene gearbeitet. Nee. Als Punker, die arbeiten sollen, das doch sein, oder nicht? Das gibt's doch gar nicht so was. Punks, die arbeiten. Das ist Arbeiterkind. Wenn man Sozialhilfe bezieht, ist man Arbeiterkind. Nee, ja. Schnochen ist vielleicht Dauerarbeit, ne? Über diesen Frust fand ich auch den Weg in Bibliotheken und Vorlesungssäle und im letzten Jahr schließlich in die Parteipolitik. Ob auf Straßen, in Diskussionen oder auf Social Media. Ich kämpfe für Veränderung von unten. Diese Erfahrung will ich mit in den Bundestag nehmen. Voll Schuhe, oder? Von unten in den Bundestag. Und dort mit voller Überzeugung, ja, das glaube ich sofort. Für eine gerechtere Gesellschaft einzutreten. Das glaube ich wiederum überhaupt nicht. Was mich dabei besonders antreibt, ist der spürbare Rechtsruck in unserem Land. Ja, du bist so eine Art Reaktionärer, bist du, oder? Ja, ich spüre auf jeden Fall was nicht so richtig existiert. Ne? Er bedroht nicht nur die Rechte von Minderheiten, sondern unsere Freiheit insgesamt. Ne? Und für Freiheit bist du ja dafür, ne? Bist du ja absolut dafür. Wenn Hass und Hetze den Ton angeben, ist kein Raum mehr für Solidarität und Fortschritt. Oh, Plattitüden, warum hast du das mitgemacht? Das dürfen wir nicht zulassen. Ich will mich dafür einsetzen, dass wir klare Kante zeigen gegen Rassismus, Antifeminismus und Ausgrenzung. Solidarität. Und Ausgrenzung, ja. Was willst du denn machen mit den Rassisten und den Antifeministen? Absonderung. Was willst du denn machen mit den Hellhäutigen und den Männern? Ja, Arbeitslager, weißt du doch. Denn eine starke Linke ist die beste Antwort auf diese Gefahr. Unser Land braucht einfach eine starke, mutige Stimme, die konsequent für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung laut wird. Klar ist, wenn wir nicht deutlich Position beziehen, wird es keine andere Partei tun. Deshalb will ich dafür alles geben, dass wir neben den drei Direktmandaten auch die 5%-Hürde schaffen und mit voller Kraft den Bundestag einziehen. Wenn ihr eine Kandidatin wollt, die laut unbequem und entschieden für linke Werte antritt, dann freue ich mich auf eure Unterstützung und euer Vertrauen. Ich werde mich aus der Finanzpolitik raushalten, versprochen. Das ist ja mal gut. Ja, das ist ein Seitenhieb auf ich heiße Lindner. Na so, okay, verstehe. Ja. Ja, wäre aber auch nett gewesen, es einfach so zu tun, na gut. Politik und außerparteilicher Aktivismus. Vorsitzender KV Trier in Klammernstadt. Beisitz Landesvorstand Rheinland-Pfalz. Beisitz für ein Bundestrier e.V. Aber das mit dem Bund und so, das hat nichts mit Marxismus zu tun. Das ist einfach nur für einfach nur nett sein zu den Leuten, ne? Und kein Rassismus und so. Und Mitarbeiter in der Ortsgruppe Antifeminismus. Und Mitarbeit Bündnis gegen Antifeminismus Trier. Bündnis gegen Antifeminismus. Ja. Okay, da unten ist ein Stern und das ist alle männlichen Genossen ausdrücklich mitgemeint. Ja, das ist natürlich auch sehr witzig. Warum männlichen Genossen? Warum nicht männlichen GenossInnen? Frage ich mich dann nur. Weil hier wird jetzt gesagt, dass die männlichen unter den, also unter dem Gesamten, also die Genossen sind ja wieder das Gesamte. Und deswegen musst du das Gesamte auch dann auch wieder gendern. Tja, fail, würde ich sagen. Ja, aber diese Person ist jetzt nachgerückt in den Bundestag und gab es erstmal ein schönes Foto mit einem Karl-Marx-Pullover und ja, vollkommen normal, total geistig gesunde Personen, wobei ich übrigens nicht auf die Sexualität anspreche, sondern auf dieses Bekenntnis von, also diesen Karl Marx da. Total vernünftig und in gesunden Demokratien absolut normal sowas. Ironie aus. Ja, die Cinex, die mir immer wieder angeboten wird, und ich hoffe, ich nicht so gut finde, hat hier einen längeren Artikel geschrieben über Betrugsnetzwerke in der Wissenschaft. Und sie meinen, dass das irgendwie ein absolut um sich greifendes Phänomen ist, das sehr weit verbreitet ist, das viele Zeitungen und Journale umfasst und nur die allerbesten sind davor gefeit oder einigermaßen gefeit. Ja, sie haben so ein paar Methoden aufgelistet, dass eben zum Beispiel irgendwie ältere Magazine dann aufgekauft werden und den Namen weitergeführt werden, in der Hoffnung, da eben Reputation abzuziehen und so weiter. Ja, es macht zumindest in verschiedenen Bereichen schon den Eindruck, also wenn doch sehr gefärbte Informationen aus einer Wissenschaft auch in die Gesellschaft gehen, das ist jetzt nur mein Eindruck, aber wenn das wirklich auch betrugsartig irgendwie... Ja, ich glaube, da geht es aber um eine ganz andere Sache. Ich kann also es nicht mehr die KI nicht, einschätzen, was dann richtig ist und falsch ist. Es geht hier jetzt nicht darum, irgendwelche Agenda zu pushen, sondern es geht hier eigentlich nur darum, irgendwelchen Leuten irgendwelche Publikationen halt zu verschaffen. Genau, also ja, man kann sich da einkaufen, dass man dann quasi als Autor aus einer Fake-Studie irgendwie erscheint und es gibt dann ein Journal, was man dann direkt in der Hand hat und hat eben Editoren, Gutachter und so, die das dann halt mit unterstützen, damit das dann halt überhaupt so möglich ist. Und also in. Ja, die Begründung dafür sind sicher vielfältig. Wenn nur einer irgendwie eine Masterarbeit braucht oder eine Doktorarbeit braucht, dann ist das sicher auch schon nicht irrelevant. Aber es gibt sicher auch größere Dinge, wo es eine Rolle spielt, die eben mehr Geld dann einbringen oder so. Weiß ich nicht genau. Also ich glaube schon, dass es um Geld geht hauptsächlich, ne? Ja, also es geht hier auf jeden Fall nicht darum, irgendwelche Narrative zu pushen. Zumindest lese ich das hier überhaupt nicht raus in dem Artikel. Es geht halt darum, irgendwelche Namen irgendwo hinzubringen. Und eben, dass die Informationen noch teilweise. Irgendwelche Eindrücke zu erwecken. Dass man so kriegt, nicht immer richtig sind halt. Ne? Ja. Aber ich bin ja auch an einem ganz anderen Ende sozusagen. An einem ganz anderen Ende der Informationskette sozusagen. Ich fordere übrigens Pflichtrente für Fratscher. Jo, das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Der doofe Fratscher hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Irgendeiner hat mir entlockt, der würde einen Pflichtdienst für Rentner fordern, so eine Art soziales Jahr eben für Rentner und Rentnerinnen natürlich auch. Ja, ich weiß nicht, ich habe das mitgebracht, sie wollte mal, wenn man irgendwie eine Meinung dazu hat. Aber ich denke mal, das wird allgemein abgelehnt werden und auch in der realen Politik dann keine Rolle spielen oder so. Mr. Gehirngespinst oder so, ne? Fratscher, echt. Geht alles, wenn man viel Geld hat, geht das alles so. So ist argumentiert er immer so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon wieder dieses Ding von wegen so, alle fragen immer nur, was die Neubürger irgendwie für uns machen können. Frag doch mal die anderen, was die überhaupt machen oder so. Ja, das Sozialwesen profitiert bestimmt. Aber auf jeden Fall sind alle Personen, die in so einem Land leben, sind halt Verfügungsmasse des Staates in so einem Gehirn von Herrn Fratscher. Ja, zum Beispiel auch. Wo sich die gesamte Gesellschaft dann immer nur überlegen kann, wofür man die Individuen halt gebrauchen kann. Aber auch das ist halt wieder komplett normal und vernünftig. Ironie auf. Ja, die kriegen doch auch Geld dafür. Tja, dass sich so viele Leute im Ehrenamt engagieren und dafür dann keine Zeit mehr hätten oder es einfach auch nicht tun würden, selbst wenn sie die Zeit hätten, ist ein anderes Thema. Ja, kommen wir ganz kurz nach Amerika. Amerika erlebt gerade etwas, was wir hier auch so ein bisschen kennen. Und zwar sind auf einmal die Elektrizitätspreise sehr seltsam hoch. Und das liegt teilweise unter anderem an Deutschland. Und Grund eins ist, dass die Netze in Amerika alt sind und die müssen erneuert werden, müssen gewartet werden und müssen sehr stark ausgebaut werden, weil Amerika gerade industriell gesehen ja wieder am Hochfahren ist und deswegen der Stromverbrauch auch sehr stark steigt, unter anderem auch wegen neuen Datencentern und gerade die, wo irgendwelche GPUs für ChatGPT oder sowas laufen, die verbrauchen natürlich sehr viel Strom. Und dann, warum hat Deutschland was damit zu tun? Ja, wir kaufen den Amerikanern ja relativ viel Flüssiggas ab. Und Gas ist in Amerika natürlich auch ein Grundstoff. Und ja, es ist aufgrund, wie da gehandelt wird, ist es schon normal, dass Amerika auch Gas zukauft und nicht erstmal alles Gas aufbraucht, was es selber produziert und dann exportiert. Das ist ja es ist ja nicht kontrolliert, wie das funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, dass sie teilweise Engpässe haben, nicht Engpässe haben, sondern dass sie einfach mehr dafür zahlen müssen, weil wir und viele asiatische Länder, also Europa und asiatische Länder jetzt mitbieten und den Preis in die Höhe treiben für die Leute. Ja, das ist natürlich wunderbar. Und die einzigen Regionen, wo das nicht so ist in Amerika, ist die Region, die größtenteils durch Nuklearstrom versorgt werden, was jetzt auch natürlich gut ist, weil Amerika jetzt ja auch wieder eine Renuklearisierung vollziehen will. Die erneuerbaren Energien, die spielen weiterhin eine sehr geringe Rolle, sowohl bei den Preisen als auch bei den Netzkapazitäten. Und die haben einfach das Problem, dass wir ihnen die Preise in die Höhe treiben. Und gleichzeitig sehr viel mehr Strom verbraucht wird und neue Netze gebaut werden und das auf die Verbraucher umgelegt wird. Kennt man irgendwoher? Ja, bei uns müssen die Netze ja auch noch ziemlich mehr ausgebaut werden. Das werden wir dann auch zahlen. Ja, finde ich einfach interessant, diese Parallelen. Und Amerikaner sind ja eigentlich billigen Strom gewohnt. Und wenn jetzt halt die Industrialisierung mit einem besonders heißen Sommer zusammenkommt, wo die Klimaanlagen Dauer laufen, dann wird es halt teuer. Kühe schubsen 2.0. Kühe schubsen 2.0, ja. Da gab es einen Bauern, der hat den Kaffee aufgehabt und dann wurde mit einem Kumpel ein Seil gemacht an das Windrad auf seinem Land und das dann gezogen. Kann man sich hier angucken auf dem Video, genau. Zu laufen lassen. Ja, also im Archive ist da kein Video. Achso, okay, das kann natürlich sein. Normalerweise aufrufen. Ja. Der Friesische Verband für Naturschutz könnte ich da aufrufen. Also so spektakulär fand ich es jetzt auch nicht. Sie haben es halt umgerissen, ne? Einmal dran gezogen, da ist das Ding umgefallen. Und Grund dafür war wohl, dass die Bau- oder dass die Abrissgenehmigung schon seit 3 Jahren vorliegt und die Betreibergesellschaft, er hat das wohl nur verpachtet, keinerlei Anstalten gemacht hat, das abzuräumen, das Zeug sozusagen, und die Sachen halt abzubauen. Und dann hat er einen Versuch unternommen irgendwann mal und wollte schon loslegen und das abreißen. Dann haben sie ihm das aber untersagt. Und dann haben sie Termine gekriegt für den Abriss und es klappte nicht. Und dann haben sie einen neuen Termin gekriegt und noch einen neuen Termin. Und der nächste Termin wäre jetzt irgendwie im September oder so gewesen. Und da hatte er aber keine Lust mehr darauf zu warten. Und dann ist jetzt abgerissen. Witzig ist, finde ich, dass das dass irgendwie die Behörden wohl gesagt haben, zu der Betreiberfirma, räumen sie den Scheiß mal wirklich schnell jetzt wieder weg. Ne? Nicht ihm, den Bauern oder so, sondern der Betreiberfirma. Witzig, aber auch Zeit, dass sie ihren Kram mal wegräumen. Und auf die Art ist es natürlich ein bisschen teurer, da wird es wahrscheinlich noch ein lustiger Rechtsstreit draus werden. Aber ja, sie haben ihn halt hängen lassen sozusagen mit dem Dingen. Und das war seine Reaktion. Aber, ne? Also ich habe gelesen, dass die sogar stinkig sind, weil oder beziehungsweise auch daran denken, ihn in Regress zu nehmen, weil halt die Entsorgung von so einem Windrand recht krass ist. Die müssen da ja diese ganzen, praktisch alles abgehen, wo auch nur ein Splitter von diesem abgerissenen Windrad zu Boden gefallen sein könnte. Und durch diesen unkontrollierten Abriss ist es wohl halt noch aufwendiger. Ja, das ist richtig. Ja, da ist halt so Fiberglas und andere Sachen, die Sondermüll sind, überall verteilt, ja. Wenn der Bauer sich jetzt euer Pech hätte vorher abräumen sollen, habt ihr genug Gelegenheiten gehabt. Keine Ahnung, ob man da recht mitkommen kann mit sowas oder ob der Bauer dann die richtige Rechnung kriegt. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ja, ThyssenKrupp meldet sich auch mal zu Wort in Form von diesem CEO Lopez, heißt der, glaube ich, und meint hier Energiewende, ja, okay, aber nicht in Deutschland. Obwohl ja eigentlich ThyssenKrupp diejenigen sind, die da die ganze Zeit mitspielen und dem sich einen Ofen sponsern lassen von 2 Milliarden Euro, wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel. Meint er, dass das eben bei uns eigentlich gar nicht so den richtigen Wert hat mit dem ganzen erneuerbaren Kram und so, dass wir besser in Norwegen oder in Spanien wegen der Wetterverhältnisse und sowas. Ja, und er teilt dem Ganzen für Deutschland eigentlich erstmal eine ziemliche Absage. Auf die Frage, ob denn die Firmen abwandern, wenn das so weitergeht mit den Strompreisen sozusagen, meint er, dass das eine natürliche Entwicklung wäre. Wenn hier die Preise halt so hoch sind, dann wandern die schon von alleine ab. Und da hat er sicher nicht ganz unrecht. Das ist halt eine Entwicklung, die dann passiert. Ja, ergibt sich von allein, welche energieintensiven Unternehmen können das aktuelle Preisniveau denn durchhalten. Er träumt allerdings von einem Strompreis von 3 Cent. Und das finde ich auch ein bisschen, ja, ein bisschen keck, sagen wir mal, zum absoluten anderen Ende argumentiert. Das ist wahrscheinlich zu wenig, sozusagen so beliebt wird das hier nicht mehr werden. Aber dass irgendwie die aktuellen 12 oder weiß ich nicht was, 15 Cent für so eine energieintensive Industrie zu viel sind, das verstehe ich schon. Ne? Ihnen liegt die Taz am Herzen? Nein. Ja, HV100, schon mal gehört? Entzauberter Wunderkraftstoff heißt das hierbei. Ja, habe ich nicht nur schon gehört, sondern habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Okay, ja. Ja, das ist halt, was wieder auch schon steht, aus Speiseöl und solchen Sachen gebastelter Kraftstoff, den man im Dieselmotor verfeuern kann. Und da war ich damals bei so einer Präsentation halt auch von einem, der das verkauft, das Zeug, und die haben da selber halt auch nach mehrmaliger Nachfrage dann endlich mal irgendwann mal eingeräumt, dass es halt alles irgendwie, was war es, ich glaube 25% teurer ist als regulärer Kraftstoff. Hm. Ja, das wird ja beigemischt oder was, ne? Nee, das ist dann, also das ist dann für das, sich. Okay. Hm. Naja, auf jeden Fall kommt hier angeblich die Umwelthilfe zu einem Ergebnis, dass der Treibstoff aus Altspeiseöl in der Gesamtbetrachtung noch klimaschädlicher als fossiler Diesel sei. Das kann ja nicht sein. Die Abkürzung steht für Hydrotriedtetanethal. Und wird mit Ölen, also diesen Lebensmittelölen und Zugabe von Wasserstoff dann produziert. Kohlenwasserstoff. In Deutschland ist der neue Treibstoff seit Mai 2024 in Reihenform zugelassen. Die Beimischung ist länger erlaubt. Der AC Mobil in Deutschland hat fast alle Fahrzeughersteller ihre Dieselmotoren zur Nutzung freigegeben. Die Deutsche Bahn setzt nach eigenen Angaben bereits seit 2022 das Zeug ein. Angesichts der Studienergebnisse fordert die DEUH-Bundesregierung nun auf, den Einsatz und die Förderung von HV100 aus altem Speiseöl im Straßenverkehr zu stoppen. In Kommunen werde mitunter schon die Elektrifizierung von Busflotten aufgrund des vermeintlichen Wunderkraftstoffs auf Eis gelegt. Das darf natürlich nicht sein. sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Auch die DB habe schon die geplante Elektrifizierung von Strecken gestoppt. Ob das damit im Zusammenhang steht. Er bleibt offen. Laut der Studie hängt die schlechte Ökobilanz des Treibstoffs vor allem daran, dass das verwendete alte Speiseöl in den Herkunftsländern bereits als Energieträger genutzt wird. Etwa in Indonesien und Malaysia. Ja, keine Ahnung, ob dann der Wasserstoff raus ist und dann kannst du wieder neu reinmachen oder so. Klingt das ja für mich ein bisschen. Als Speiseöl ersetzt du dort zum Beispiel fossiles Heizöl oder wird als Schmierstoff für Reinigungsmittel eingesetzt. Geht der und für Reinigungsmittel. Geht der Rohstoff aber stattdessen in die Produktion für HVO? Fehlt er den bisherigen Abnehmern? Das wäre ja mal ein Grund, dann der deutschen Umwelthilfe recht zu geben, die stattdessen auf frisches Palmöl umsteigen. Das sei klimaschädlich, weil Palmöl aus Plantagen stammt, für die zuvor häufig Regenwald abgeholzt wurde. Ja, so ist das richtig. So kenne ich das auch. Aber, also zudem gäbe es immer wieder Hinweise auf Betrug. Frisches Palmöl werde als Altspeiseöl deklariert, um als angeblicher Abfallstoff für den EU-Markt zugelassen zu werden. Aber viel hängt von den betroffenen Maßnahmen ab. Widerspruch kommt dann eben vom Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe, obwohl dessen Mitglieder gar kein HVO erzeugen. Das gebrauchte Speiseöl, sagten die, werde mit nichten anderen Verwendungen entzogen, so der Verband. Vielmehr sei es das Ziel, gebrauchte Speiseöle sicher dem Lebens- und Futtermittelkreislauf zu entziehen. Das heißt, sie wollen es eben auch aus der Fütterung für die Tiere eben rausholen. Das finde ich eigentlich gut. In den letzten Jahren sei daher die Sammlung alter Speiseöl in Ländern wie China, Indien, Bangladesch oder Kenia aufgebaut worden, um zu verhindern, dass es gesundheitsschädigend wiederverwendet wird oder in die Kanalisation gelangt. Somit hängt auch bei dieser Studie, wie bei Ökobilanzen so oft, viel von den getroffenen Annahmen ab. Erschwert wird die Bilanzierung zudem, weil es in Deutschland keine nennenswerte Produktion gibt, man also internationale Handelsströme auswerten muss. Ja, das hier zu Ländern eingesetzt haben, HVO stammt aus Singapur, Finnland, Holland, Frankreich oder Italien. Ja. Also da hat die DUH mal wieder so ein bisschen, jetzt haben sie vor allen Dingen zurückgezogen. Angesichts der Komplexität des Themas, heißt es, hatte eine erste Fassung der DUH-Analyse offenbar Kritiker auf den Plan gerufen. Denn kaum hatte vor 2 Wochen die Süddeutsche Zeitung vorab darüber berichtet, sagte die DUH die öffentliche Vorstellung des Papiers noch am selben Tag ab. Man wollte die neueste Entwicklung in der Zusammensetzung biogener Kraftstoffe in Deutschland noch in die Studie einarbeiten. Hieß es dazu lediglich bei der Umwelthilfe. Auch das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung, das die Studie im Auftrag der DUH erstellt hat, machte keine konkreteren Angaben zu den Hintergründen der Neufassung. Ja, die Neufassung, da warten wir dann mal drauf. Endlich mal ein Schuss in den Ofen. Bei uns hat die Deutsche Umwelthilfe auch so einen Scheiß. War das dieses Institut von unserem Freund, dem Marxisten von der Republika, oder wie? Umwelthilfe macht auch andauernd, die klagen doch auch andauernd und so. Nee, ich meine, dieses Technologiefolgenabschätzungsding, das war doch dieses, ne? Von diesem Institut für Technologiefolgenabschätzung in Karlsruhe war unser Freund von der. Ja, das ist ja, welches war das hier, wo wir das gemacht haben? Heidelberg Institut für Energie und Umweltforschung. Das ist ein anderes. Das DUH schreibt auch Gutachten für das Institut für Technikfolgenabschätzung. Die haben Angestellte, aber die haben auch externe Gutachten. So, ja. Ja. Warum müssen sie das machen? Sie müssen es halt machen, weil sie dann sagen können, ja, wir können wieder voll auf Elektrifizierung setzen, weil mit irgendwelchen Kraftstoffalternativen wird es ja eh nichts. Genau, wofür brauchen wir bitte Speiseöl für Elektromotoren? Macht keinen Sinn. Und an dieser Stelle möchte ich ein erfolgreiches Modell erwähnen, und zwar Brasilien. Die machen einfach aus Zucker Ethanol und exportieren ihr ganzes Öl. Aber gut, der Bevölkerung geht es trotzdem nicht besser, aber ja. In Brasilien war das doch auch schon immer so, dass du irgendwie dann Sprit selber wählen können musstest oder so. Das heißt, so eine verstellbare Lambda-Sonde war, glaube ich, entscheidend. Und das geht problemlos auch technisch, dass man nicht jetzt mit Diesel, aber mit verschiedenen Spritsorten fährt oder mit verschiedenen Ölen eben bei einem Diesel. Bei uns haben sie das nie eingeführt. Ne? Festnahme wegen Nord Stream-Sprengung. Okay. Ja, ich setze mal direkt meinen Aluhut auf, weil ohne den kommt man bei diesem Thema nicht weit. Ja, Nord Stream 2 weiterhin wird ermittelt. Wer hat's getan? Ja, Schweden und Dänemark haben die Ermittlungen ja eingestellt, aber Deutschland ermittelt weiter. Was interessant ist, weil, ja, also hier geht es nicht um den Volodymyr Z. Punkt. Ja, der ist ja vor einiger Zeit durch die Medien gegangen. Der Volodymyr Z. Punkt, der wurde ja mit einem deutschen europäischen Haftbefehl in Polen gesucht. Und die polnischen Behörden haben diesen Haftbefehl nicht vollstreckt und er ist in die Ukraine ausgereist. Habt ihr den Fehler schon gefunden? Ja, ich komme gleich nochmal drauf. So, und jetzt gibt es nochmal einen Fall in Italien. Da ist im Endeffekt eine andere Person im Urlaub gewesen mit seiner Frau und die italienischen Behörden haben ihn festgenommen aufgrund von einem europäischen Haftbefehl, den Deutschland ausgestellt hat, aber auch, weil er ein Verdächtiger ist bei mehreren Anschlägen, die auf Schiffen im Mittelmeer im italienischen Hoheitsgebiet passiert sind. So, vielleicht habt ihr den Fehler jetzt schon gefunden. Aber gut, der Volodymyr Z. Punkt, der ist ja aus Polen ausgereist in die Ukraine, weil die Behörden den deutschen europäischen Haftbefehl nicht vollstrecken konnten. Beziehungsweise, was sie gesagt haben, ist, der polnische Grenzschutz hat weder die Information noch die Grundlage, um ihn festzunehmen. So, und Italien, da sitzt er jetzt im Endeffekt in Untersuchungshaft und innerhalb von den nächsten 2 Monaten wird darüber entschieden, ob er nach Deutschland ausgeliefert werden kann. So, habt ihr den Fehler schon gefunden? Ja, der Fehler ist, Deutschland darf gar keinen europäischen Haftbefehl ausstellen. Deswegen wurde der von Polen auch nicht umgesetzt und in Italien haben wir jetzt halt den Fall, dass der festgenommen wurde, weil die Italiener ihn gesucht haben und der deutsche europäische Haftbefehl gab es auch, aber da muss das italienische Gericht jetzt erstmal überprüfen, ob das ein Grund ist, den nach Deutschland auszuliefern. So, das ist so in der deutschen Berichterstattung so ein bisschen untergegangen und über der NTO auch, ne? Dieser Typ, der hier in Italien festgenommen wurde, der soll quasi der Organisator, der Drahtzieher gewesen sein, soll nicht direkt beteiligt gewesen sein an dieser Sache, wo die mit dem Segelschiff da hingefahren sind und dann diese unterseeischen Sprengungen mit dem pflanzenartigen Sprengstoff gemacht haben. Ihr erinnert euch ja. Und dieses Nord Stream 2 Krimi geht weiter. Und ist mehr über die Hintergründe bekannt? Nö, es gibt nur Spekulationen. Ja. Ja, es gab jetzt große Verhandlungen wegen der Ukraine. Russland, Amerika haben verhandelt. Viel ist nicht bei rumgekommen. Mehrere Sachen stehen jetzt im Raum. Vor allem von ukrainischer und europäischer Seite wird halt eine europäische Militärpräsenz gefordert in der Ukraine. NATO-mäßig geführt soll das Ganze sein. Eine internationale Variante, wo verschiedene internationale Staaten sind, hat unter anderem China abgelehnt und andere Staaten, Indien glaube ich auch. Haben da schon gesagt, ich meine, dass das irgendwie jetzt von der russischen Seite akzeptiert wird, halte ich für sehr gewagt, das anzunehmen, dass das passieren könnte. Aber gut, der Sturm im Wasserglas, ne, erste europäische Länder sagen schon, ja gut, also eigene Truppen wollen wir nicht schicken. Luxemburg fällt da wahrscheinlich truppenmäßig nicht so sehr ins Gewicht. Da hat man sich eher Sorgen gemacht um die Satellitenaufklärungskapazitäten, die die haben. Allerdings würden die bereitgestellt werden für den unwahrscheinlichen Fall, dass das passiert. Dass Griechenland gesagt hat, okay, wir machen nicht mit so als mit größtes Armeearsenal, was wir haben, wiegt das schon ein bisschen schwerer. Also da gab es nicht sehr viele Erkenntnisse bei dieser ganzen Verhandlung, würde ich sagen. Ja. Das nur am Beispiel von Luxemburg mal festgemacht. Ich höre Darth Vader. Oder bilde ich mir den ein? Ja, hier, der Artikel, den ich laden will. Da geht es um Serbien. Und es ist natürlich sehr schwierig zu beurteilen von hier, was so in Serbien abgeht. Allerdings gibt es da im Endeffekt ein großes, einen großen Dissens zwischen Regierung und Opposition. Im Endeffekt sagt die Regierung, hier ist gerade eine Farbenrevolution, die aus dem Ausland gesteuert ist, im Gange. Da sowas in der Vergangenheit schon passiert ist, ist das natürlich ein Vorwurf, den man jetzt nicht so direkt von der Hand weisen kann. Einige weitere steile Thesen werden halt gegeben. Unter anderem gab es einen Einsturz von einem Bahnhofsdach, wo es Baumängel und Korruption als offiziellen Grund angegeben war. Das passiert ist, aber es wird hier gesagt, okay, das ist so eine Art False-Flag-Aktion gewesen von den Regierungsgegendemonstranten. Der Einsturz sei geschehen, um eine farbige Revolution in Serbien anzuzetteln. Ich bin heute absolut davon überzeugt, dass dies alles ein Plan zur Zerstörung Serbiens war, sagte die eine Ministerin für die frühere Regierungschefin, heute Parlamentspräsidentin. Und ja, da wird natürlich mit harten Bandagen Propaganda von allen Seiten gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem interessant finde ich, dass halt auch gesagt wird, okay, Deutschland spielt da eine große Rolle bei der Beeinflussung. Ja, und verschiedene Sender, Privatsender sind halt sehr reißerisch und sagen, Unmengen an Geld werden ins Land gepumpt, um Unruhen und Bürgerkriege zu provozieren. Geheimdienste versuchen, den Kurs des Landes zu verändern. Ausländer arbeiten rücksichtslos daran, Serbien zu zerstören. Ja, die wollen eine farbige Revolution anzetteln, wie in der Ukraine 2013, 2014. Ja gut, es gab ja schon vorher einige. Und der Kosovo soll im Endeffekt der Bösewicht sein, Kroatien und Deutschland. Ja, auch Deutschland gilt im Narrativ als Zentrum der Verschwörung gegen Serbien. Gut, ich meine, wir kennen alle aus der Berichterstattung, dass die serbische Regierung gerne mal als Regime bezeichnet wird und ja auch hier. Ne? Und deswegen ist es immer sehr schwierig abzuschätzen, wie das, dass es da nicht mit vollen demokratischen Verhältnissen zugeht, ist klar, aber es gibt im Endeffekt eine Regierungspartei, wo sich mehrere Parteien zusammengeschlossen haben, eine Oppositionspartei, wo sich mehrere Parteien zusammengeschlossen haben und jetzt eine neue Studentenliste-Partei, die sich gegründet hat und aus dem Stand halt in den Umfragen 30% bekommt. Und ja, wie gesagt, die ganzen Entwicklungen da sind schon etwas seltsam. Und den Vorwurf von einer Farbenrevolution, die teilweise aus dem Ausland gesponsert wird, kann man entweder als Propaganda sehen, um die Opposition mundtot zu machen, wie es ja viele Regime auch machen. Aber einige Zeichen deuten doch darauf hin, dass es zumindest im Ausland Leute gibt, die helfen wollen. Vielleicht keinen gewaltartigen Umsturz haben wollen, aber die zumindest helfen wollen, irgendwie die Verhältnisse im Land zu ändern. Natürlich spielt das Verhältnis zu Russland auch eine sehr große Rolle, nicht wahr? Ja, klar. Ja, Tumult in Serbien. Und natürlich auch ein weiteres Beispiel, was genutzt wird, warum es halt wichtig ist, dass die Europäische Union halt gegen Missinformation vorgeht und eindeutige Regeln für Regierungen gibt. Ja, nicht wahr? Ja, eine Studie, die in den DSM-Richtlinien sehr wichtig und sehr oft zitiert war, aber öffentlich nicht einsehbar war, ist jetzt veröffentlicht worden vor einigen Tagen. Einfach interessant, das ist eine Studie, da geht es um Verschwörungstheorien und wie Leute durch Verschwörungstheorien radikalisiert werden können. Und da geht es ja um die These, es gibt die Leute, die alleine vorm Computer sitzen und in einen Strudel geraten und ein Thema immer weiter verfolgen und sich selber radikalisieren. Und dann gibt es halt die Leute, die wie Nepperschlepper, Bauernfänger diese Leute einsammeln und denen eine Community bilden, eine Community bilden, um diese Leute an sich zu binden und sie weiter in diesen ideologischen Sumpf zu ziehen. Wir reden hier über ideologische, also in dieser Studie geht es um so Sachen wie ja 15-Minute-Cities, 5G, Strahlungswerte und ja, Corona natürlich und Moment, was war da noch? Da war doch noch so irgendwo was Aufgeklapptes. Naja, also in diesen Feldern wurde halt geguckt und es ist herausgekommen, okay, da bilden sich Communities und der Effekt in diesen Communities ist sehr viel stärker, als wenn sich jemand alleine vorm PC radikalisiert. Und diese Erkenntnis wurde halt quasi ja auch im DSM übernommen, wo es halt um Desinformationssachen geht und welche Vorgaben es für Plattformen gibt, was Vernetzungen von Missinformationsanbietern angeht. Ja, und ja, da geht es halt, wie gesagt, um politische Themen, über 5G, dann David Icke, Everything You Need, Save the Children, halt hier, da ging es halt auch um Einwanderung und sowas. Ja, diese Themenfelder wurden hier analysiert. Und einfach nur interessant, weil diese Studie wurde halt sehr oft angegeben als Grundlage, warum es halt so wichtig ist, dass sich selbst radikalisierende Netzwerke nicht im Internet bilden und die war halt die ganze Zeit nicht öffentlich einsehbar. Ja. Und ja, ob man jetzt diese Rückschlüsse daraus ziehen kann, weiß ich nicht. Ich meine, klar, wenn wir jetzt hier über flache Erde, also flache Erde und sowas ist ja auch ein Thema gewesen, ja, wenn man jetzt über diese Sachen gibt, oder gehen wir auch in die ganzen Kristallleute oder Tarotkarten legen und sowas. Ich meine, solche Angebote gibt es immer, solche Communities gibt es immer. Es gibt ja auch Messen und Veranstaltungen und sowas für die. Es ist jetzt kein wirklich neues Phänomen, aber es wird halt so geframed, dass es halt ein neues Phänomen ist und gerade im Bereich Missinformationen, Gesundheitsdesinformationen sehr relevant ist. Ja. Und dieser Community-Effekt ist so stark, dass die Leute sich dem nicht entziehen können. Ja, also die Menschen können nicht selber entscheiden, die sind alle fremdgesteuert und diese Communities, also sie wurden jetzt nicht mit irgendwelchen Sekten verglichen. Da hätte ich irgendwie gedacht, das wäre irgendwie naheliegend, das zu tun, aber das kam jetzt da nicht so vor. Und eine olle Kamelle, die wieder aufgewärmt wird. Inside the Underground Trade of Flipper Zero Tech to Break into Cars. Ja, seit 2016 ist das schon ein Thema. Der Keyless-Klau mit billiger Hard- und Ware und ein bisschen Open-Source-Software irgendwelche NFC-Systeme quasi kopieren. In diesem Fall geht es konkret darum, der Flipper Zero ist ja ein kleiner Computer, der extra dafür gedacht ist, Sicherheitssysteme zu testen, sage ich jetzt mal. Und WLAN, NFC, verschiedene andere Funkspektren deckt das ganze Ding halt ab. Und wird halt in illegalen Kreisen genutzt und es gibt halt illegale Netzwerke, die da halt auch bestimmte Software verprogrammieren für bestimmte Einsatzzwecke und verkaufen. Und hier geht es halt darum, es gibt eine Liste von 200 verschiedenen Automodellen, die mit dieser Software auch nachweislich geöffnet werden können ohne weitere Probleme. Die Sicherheitsalgorithmen sind sowieso schon immer mau, was wie gesagt ein Thema ist. Seit 2016 beschäftigt sich der Chaos Computer Club damit auch. Die haben auf der Aachener Seite vom Aachener Erfa, vom CCC, haben die auch im Endeffekt eine Anleitung online. Diese Sachen müsst ihr kaufen, insgesamt für 90 Euro, dies, das, jedes macht ihr, alles einfach in der Einkaufstasche und dann lauft ihr durch die Fußgängerzone und könnt die ganzen Schlüssel kopieren. Ist alles nicht wirklich neu, es geht hier nur um, es geht jetzt hier darum, dass es halt ein Geschäftsmodell ist, was monetarisiert wird. Aber generell ist das Thema, ja, es ist so eins von den Themen, wo ich sage, ja, das Thema kenne ich. Ne? Das ist so wie Kryptographie und andere Sachen. Ja, der Drops ist gelutscht. Die Systeme sind unsicher. Jeder weiß, dass die Systeme unsicher sind und es wird sich da nicht großartig viel dran ändern. Das Einzige, was die Schlüsselhersteller gemacht haben, die haben eine zusätzliche Sicherheitsbarriere eingebaut, dass dass jedes Mal, wenn man ein Auto aufschließt, die beiden Systeme miteinander funken. Ich drücke es ganz einfach aus und im Endeffekt einen neuen Schlüssel fürs nächste Mal schon mal ausmachen, dass nicht immer der gleiche Key benutzt wird, was jahrelang Industriestandard war. Also ein bisschen haben sie es schon verbessert. Aber durch diese Möglichkeit ist auch eine sehr niedrige Hürde, konnte ja schon von Open-Source-Leuten gecrackt werden und jetzt halt in dieser industrialisierten, standardisierten Variante stets im organisierten Verbrechen oder einzelnen Leuten, die damit rumspielen wollen, zur Verfügung. Und lustigen Nebeneffekt, man muss im Endeffekt mit diesem Gerät irgendwo in die Nähe von 2-3 Metern von den Autoschlüsseln kommen. 2-3 Meter ist jetzt schon, nicht direkt dran. Ne, das kann man hinkriegen, innerhalb von 2-3 Metern von einem Autoschlüssel damit zu kommen, ohne dass es jemand bemerkt. Und es hat den Nebeneffekt, dass der Autoschlüssel danach nicht mehr nutzbar ist mit dem Auto. Weil man hat quasi den Schlüssel geklont und sobald man das Auto aufschließt, hast du ja nur noch den neuen Code, den das Auto mit dir abgesprochen hat. Und dann muss das ganze Auto umprogrammiert werden, was teuer ist. Also auch für Leute, die einfach nur einen Streich spielen wollen, eine interessante Variante. Oder wie es hier in dem Artikel steht, von einer Autoreparaturgarage hat gesagt, wunderbar, da kann ich mir ganz viel Kundschaft selber generieren. Ja. Ja, Cyberpunk. Wir leben schon fast mittendrin in gewissen Bereichen. Ach ja, und ein schönes Thema zum Ende. Und zwar, das Waldbad, das ist natürlich wichtig. Shinrin-yoku hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, ist eine alte japanische Tradition und da gibt es jetzt ein Revival und mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, wie man das optimieren kann, Ja, und da gab es jetzt eine Studie, da wurden 36 60- bis 80-Jährige mit hohem Blutdruck wurden für einige Tage in den Wald gebracht und konnten halt im Wald baden, konnten da an Qigong-Übungen teilnehmen, an Teezeremonien teilnehmen. Das Ganze war in China in einem Wald, obwohl es eine japanische Forschergruppe war. Und im Endeffekt haben sie rausgefunden, dass messbare Effekte waren, dass die C-reaktiven Proteinlevels sich erhöht hatten und der Blutdruck durchschnittlich gesenkt wurde. Und es gab jetzt bei diesem Test keine Vergleichsgruppe und die Tatsache, dass es halt eine betagte Rentnergruppe war, die halt mehrere Tage durch den Wald gelaufen ist, was halt viel Bewegung, vielleicht mehr Bewegung ist, als sie sonst hatten, könnte eine Rolle bei dieser Studie gespielt haben, dass sie einen positiven Effekt haben. Aber ich glaube natürlich an die magische Heilkraft des Waldes. Moment mal, der CRP war erhöht nach dem Waldbesuch. Ein erhöhter CRP ist ein Hinweis auf Entzündungen. Habe ich das Falsche falsch rum gesagt? Moment, ich gucke nochmal. Senkt würde mich jetzt beruhigen. Ja, significantly improved. Verbessert die. Okay, einfach, okay. Dann senkt er. Also, sorry, habe ich erhöht? Ja, die habe ich erhöht von der Qualität, dass sie gut sind. Oder ich habe es falsch verstanden, kann auch sein. Das ist eine gute Sache. Hauptsache, der Wald ist auch gesund. Ich muss ja doch zugeben, dass ich in den letzten Besuche mich mal ein wenig mit Sorge erfüllt habe diesbezüglich, weil doch die Trockenheit den Bäumen Arzt zusetzt. Ne? Vielleicht helfen invasive Arten, oder wie es heißt, mal demnächst, dass das auch eine Chance sein könnte mit den invasiven Arten und nicht nur eine Gefahr. Ja, wenn der alte Wald zugrunde geht, dann ist Platz für neuen Wald. Ne? Wachsen neue Bäume. Ein Freund von mir hat heute erzählt, der war im Brocken jetzt irgendwie ein paar Tage hier. Ja, das ist auch so. Da ist schon wohl teilweise richtig tot. Also, da ist es viel. Der Wald kommt auch nur, wenn Wasser da ist. Ne? Das ist eben noch die Voraussetzung. Sonst kann er sich nicht halten. Halt. Der kommt ja jetzt wieder. Also meinst du, die Landschaft ist tot oder sind wenige Urlauber? Landschaft, also viel Holz, einfach totes Holz. Vom Borkenkäfer und Stürmen misshandelte Berge. Also. Ja, da müssen sich stabilere Arten ansiedeln, sozusagen. Das dauert natürlich. Forest Bathing bedeutet also schlicht Waldspaziergang. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen mehr, sich dem auch zu öffnen und zu sagen, ich bade in diesem Wald und in seinen Eindrücken, in seiner Luft. Wenn ich das dann besser oder näher dran fühlen lässt oder so, dann kannst du auch nackt gehen. Das ist kein Problem. In Deutschland so ein Wald aktiv als Mann. Das kann man ja auch. Du kannst doch nicht im Wald ein öffentliches Ärgernis auslösen. Das ist doch gar nicht öffentlich, oder? Naja, wir sagen den Leuten, sie sollen in den Wald gehen. Wenn der nicht öffentlich wäre, würden wir sie ja zu Lammfriedensbruch aufrufen. Na gut. Also ich gehe mal in den Wald und fördern, was der Freiheit dient. Das schmeckt etwas, das schadet. Ne? Genau, ich gucke jetzt noch eine Folge Karabenemsi Effendi. Das ist eine deutsche Fernsehserie von 1973, die ich mir auf DVD geleistet habe. Sie erzählt die Abenteuer des Karabenemsi im Orient und ich habe sie mir eigentlich nur geleistet, weil der Heinz Schubert, den meisten eher bekannt als Ekel Alfred, den Hatschi Halef Omar gibt. Und ich erfreue mich sehr daran, an dieser Darstellung. Das war eine der Sendungen, für die war ich mit 4 oder so noch zu klein. Meine Schwester durfte das schon gucken. Nee, ich war da gerade auch erst 3. Und die ist anscheinend auch nie wieder gezeigt. Also ich kannte sie nicht. Ich wusste nicht, dass der Schubert mal hat, ja, der Oma gespielt hat. Und du guckst das 2 Staffeln. Im Streamingdienst oder was? Nee, ich hab mir tatsächlich für 10 Euro die Komplettbox mit 2 Staffeln bestellt. Hey boy. Offensichtlich einen DVD-Verwerter, der mit dem ZDF zusammenarbeitet und so einen ollen Kram halt. Ach so, kriegen die auch Geld rein. Ausbringt. Ja? Nicht schlecht. Verreichtung. Ja, aber man kann auch knicklich lesen auch. Miete pro Kopf kann auf thesafespace.net gehen oder man abonniert das Mammon-Magazin, da wird man auch audiovisuell sehr gut versorgt, habe ich mir sagen lassen. Jo, wann kommt der Russe denn mal wieder? Na, ich, Als Ukrainer, denkst du, ja, hoffentlich nicht, ne? Aber wir als Weltraumaffen, ich würde den OPEX auch gerne mal wieder sehen. Einfach so. Aber so ist das in dieser schnelllebigen digitalen Welt. Ruckzuck hat man sich aus den Augen verloren. Der leitet wahrscheinlich einfach irgendwo einen Gulag oder schlaues Köpfchen. Tja, aber genauso schnell sieht man sich wieder. Hoffentlich nicht durch ein Gitter. Genau, toi, toi, toi, toi. Wir haben jetzt alle meine Untertanen, Weltraumaffen. Wir haben jetzt alle die Macht hier. Ja, wer weiß. Eines Tages kannst du kommen. Tja, dann nochmals: fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Und denkt an die Meldestelle kulturmarxismus.de. Mhm. Ja. Ja, fleißig melden, wir brauchen ja Gegenargumentsmaterial. Und so. So sehen wir uns nächsten Sonntag, weil momentan machen wir mal keine Donnerstag-Streams. Wir sind alle mental so leer von den bisherigen Republika-Auftritten, dass wir uns gedacht haben, wir machen mal bis Ende September eine Pause und dann dieses Jahr hoffen wir, dass wir uns dann auch wirklich wieder an unseren Restbestand dran trauen, wenn nicht einfach zu traumatisiert sind von Jagoda Marinic und ja, Leuten, die einen aussaugen, deswegen ist man leer. Saugen den letzten Intellekt aus einem raus, so. Mhm. Nicht auf die angenehme Art und Weise. Ja, gut, nee. Jetzt mal vorsichtig. Ja. Lasst es euch gut gehen. Wie so ein Bankwurm. Lasst euch nicht wahnsinnig machen. Zu spät. Du machst jetzt was. Tschüss. Tschüss, Schmidt. To say.